Nachhall aus ehemals mit Frank und Andreas. Wie ist dich? Ja, mir geht's ganz gut. Also, das ist schön. Ne, es ist ein bisschen schad, dass heute das Wetter so doof ist und ich nicht mal raus kann. Ja. Also, kann ich ja, aber ich werde dann nass und das mag ich ja nicht. Mhm. Nö, aber ansonsten ganz gut. Ein bisschen Schmerzen, habe ich auch nicht anders erwartet. Allerdings sind die Schmerzen jetzt so wie vor einer Woche noch mit richtigen, heftigen Schmerzmedikamenten. Mhm. Was ja bedeutet, dass es in der Summe schon viel, viel, viel, viel, viel besser ist. Ne? Ja, ja, und das daher, ist wohl so dann. Da bin ich total happy, auch dass ich schon so mobil sein kann und ja, gut Luft kriege, das ist alles toll. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, nach dieser Operation tue ich mich etwas schwerer mit dem ganzen, mit der ganzen Regeneration, ne? Aber ja, das sind so die Vorstellungen, die man hat, an die dann gar nicht so unbedingt zutreffen müssen. Ja. Ja, wie hat das mal ein kluger Mensch gesagt? Nicht die Tatsachen, sondern die Vorstellungen, die wir von den Tatsachen haben, beunruhigen uns. Mhm. Ja, ja, genau. Das, ne? Ist ein, das ist ein richtiger Punkt. Genau. Und bei dir, wie geht's dir? Gut, eigentlich. Schön. Ich war ja gestern Dosen suchen. Ja. Mit der Holden. Da habe ich mir schon gedacht, dass ihr ja, dann unterwegs seid. So 10 Kilometer. Ich habe am Samstag ja nichts gemacht, außer Rasen gemäht und viel zu wenig Schritte. Und zack, fett, ne? Kennst du ja. Und dann willst du ein paar Schritte machen. Und dann haben wir uns gestern eine Runde rausgesucht. Aber das war mehr so ein Intervalltraining. Aber da erzähle ich jetzt irgendwann in der wöchentlichen Episode von, weil, ja, wenn ich es jetzt alles erzähle, ne, dann kommt es eh zu spät und dann kennen es die Leute schon. Deswegen, was soll ich sagen? Bin gespannt. Ja, aber es ist schön, dass es dir gut geht, weil dann oder besser geht, dann können wir demnächst auch die echte Exkursion machen draußen. Genau. Und da, ja, aber das sind halt ein paar Kilometer, die wir da gehen müssen. Ja. Da kommen wir mit 3 oder 4 noch nicht hin. Ne? Da musst du noch ein bisschen üben, aber das macht ja nichts. Ja, Wetter ist auch noch scheiße. Ich arbeite ja drauf hin. Also irgendwann in den nächsten 3 Wochen ist das mit Sicherheit so weit am Start, dass ich da was machen kann. Das ist schön. Und bis dahin haben wir hoffentlich auch wieder so Wetter, dass man es mal, das tatsächlich auch unternehmen kann. Ja. Das wäre schön. Da freue ich mich auch drauf. Ja, aber heute ist ja erstmal Theorie, ne? Frank, ich habe dir was mitgebracht. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, Andreas. Du bist gespannt. Im Grunde habe ich so eine Idee, wo es hingeht, ja. Ja, ne, ich denke es mir. Wir wollten ja mal hier oben durch den Steinhauer Pfad gehen. Mhm. Und bevor wir das machen, habe ich gedacht, bringe ich dich doch mal so ein bisschen auf den aktuellen Stand, damit du auch weißt, wo es denn dann hingehen wird. Ja, ja, coole Idee, genau. Im Grunde, ich vermute jetzt mal, werden wir in der Nähe von Lindlar, wenn nicht in Lindlar sein. Kann ja, das sein? Das ist ganz genau richtig, weil es geht ja um den Steinhauer Pfad hier in Lindlar und das wird der Weg. This is a way, der dich zum Geocachen bringt. Aber das weißt du nicht. Genau. Ja, wir kriegen dich. Das ist mit Folgekosten verbunden. Nee, gar nicht, weil du hast ja ein Handy. Alles ist schick. Du brauchst eigentlich nur dein Handy und das hast du sowieso. Ja. Nein, aber das ist aber nicht das heutige Thema. Wir reden heute nicht über das Geocachen. Nein, da hast du ja ein anderes. Genau, wir reden über die Steinhauer in Lindlar und kratzen dabei vielleicht auch noch so ein paar Sachen wie die Eisenbahn an. Und das kann man eigentlich nicht nur regional auf Lindlar bezogen sehen, weil da muss man ein wenig über den Tellerrand rausschauen. Mhm. Im Laufe dessen, was ich dir jetzt erzählen werde. Ja, ja. Also, wenn es dir zu viel wird, unterbrechen. Wenn du Fragen hast, unterbrechen. Ja, das mache ich gerne. Habe ich mir gedacht. Jetzt habe ich hier gerade ein Zitat gefunden. Da steht: Lindler ist steinreich, auch wenn die Menschen hier nie mehr verdient haben als anderswo. Steinreich sind allerdings ihre Steinbrüche, in denen seit Jahrhunderten die Lindlerer Grauwacke abgebaut wird. Als Baustoff ist sie heute weltweit gefragt. So steht es im, was ist das? Das Bergische Wanderland, Steinhauerpfad. Aha, hast du dich also schon klug gemacht? Ich habe da gerade mal drauf geklickt. Ah. Vom tropischen Meer zum begehrtesten Stein. Theoretisch. Aber nicht für jeden, weil Faszinierend. es gibt ja Orte hier in der Gegend, haben wir ja schon mal drüber geredet, ne? Wipperfürth beispielsweise, Tja. die holen sich die Steine ja nicht hier, sondern in Indien. Die Egal. möchten das so. Ja, die möchten das so. Unglaublich. Also kommen wir zum Punkt. Nördlich von Lindlar, hier im Oberbergischen Kreis, existiert ein Steinbruchgebiet, in dem schon im 16. Jahrhundert Steine gebrochen worden sein sollen, behauptet man. Und es gibt dazu auch diverse Einträge und Hinweise in Büchern, zum Teil in Gemeindeakten oder Unterlagen in Kirchenbüchern, in Sachen, die Heimatforscher recherchiert haben. Und eines möchte ich vorausschicken, nämlich, was ist Marmor? Frage ich mal dich, was ist Marmor? Marmor? Ja. Ach du liebe Zeit. Ja, Marmor ist ja ein, ich sag mal, ich muss ich jetzt aus der Lameng machen, ne? Ja, Ein, klar. erstmal ein sehr harter Stein, der sich trotzdem, hier hat der De Angelo nicht auch alles Mögliche aus Marmor geklopft, also der sich trotzdem irgendwie gut behauen lässt und dann anschließend wieder polieren lässt. Und was verbinde ich noch mit Marmor? Marmor ist ziemlich hell, würde ich mal sagen, ist vielleicht vernünftig Kalk auch drin, wobei Kalk ist ja nicht wirklich hart, ne? Also ansonsten ist Marmor, um es mal so nochmal von der anderen Seite zu beantworten, ist ein schöner Stein, den man total vielseitig anwenden kann. Also von der Möbelindustrie bis zum, über die Kunst bis hin zum Häuserbau oder Verkleidung, Fliesen, alles Mögliche wird aus Marmor gemacht. Das ist Marmor für mich jetzt so. Ja, und es gibt jetzt Marmor und Marmor. Denn es gibt einmal Marmor, was der Geologe davon versteht, Ja. und Marmor. Also der Geologe versteht unter Marmor kristallene Kalksteine, die eine Metamorphose durchlaufen haben. Bei den hier bei uns in Lindlar vorkommenden Marmoren ist das nicht der Fall. Das Okay. sind rein technische Marmore, also Marmor oder Steine, die zum Schleifen und Polieren geeignete dichte Kalksteine sind und die wegen ihrem inneren Gefüge, Farbgebung und eingeschlossenen Fossilien oft wetterfeste und insbesondere dekorative Ornamentsteine ergeben. Ja, das passt, ne? Der, genau, der Bürgermeister Alexander Kurt hat 1825 in den statistischen Nachrichten den Kanton Lindlar betreffend geschrieben, Zitat: Lindlar hat ebenfalls den schönsten Marmor, nämlich dunkelbraun mit hellbraunen Flecken, schwarz mit weißen Flecken, schwarz mit weißen Streifen, braun mit weißen Streifen, grau mit weißen, schwarzen und gelben Streifen, grau mit weißen Streifen, braun mit weißen und roten Adern, grau mit roten, weißen und gelben Figuren. Zitat Ende. Und diese Skala kann man noch erweitern um schwarz mit weißen und roten Adern und aschgrau mit weißem und rötlichem Gesprenkel. Dort auf dem sogenannten Brungast lässt sich Grauwacke finden, ca. 350 Millionen Jahre alt, versteinerter Meeressand aus dem Devon, der als hartes und verwitterungsbeständiges Gestein halt sehr beliebt ist für, wie du schon sagtest, Stufen für Gebäude, Bodenbeläge, Steinmauern, Dämme, Staumauern oder Mauersteine für Kirchen. Und woher der Name Brungast kommt, ist ungeklärt. Vor Jahrhunderten sagte man Brunries oder Brunhorst und Ries ist reisig, dünnes Astwerk und Horst oder Harst wurde Krüppelholz genannt, also niedriges Gestrüpp, eine Hecke. Also war der Brungast ein mutmaßlich mit Haubüschen bewachsener, dunkler, brauner Berg. Also eher von der Vegetation her abgeleitet, der Name. Ja, dann, ne? Ja. Genau. Aber interessant, da habe ich jetzt schon wieder, siehst du, ich habe eben gedacht, Marmor, weiß, ne? Aber das ist richtig, wo du es gerade so auch gesagt hast, es stimmt, es gibt auch Marmore, sagt man das so, ja, die so ganz bunt sind. Und auch dieses schwarze Marmor kommt mir da auch gerade in Erinnerung. Allerdings habe ich das immer irgendwie in einem doofen Kontext, erinnere ich das. Aber das nur, sei mal jetzt so dahingesagt. Schwarzer Marmor im doofen Kontext? Ja, nee. Ich hab mal einen sagen hören, der Kontext war legendär. Aber gut. Rappel, Rappel, Rappel erinnert sich. Oder er sagt dazu jetzt nichts. Nee, ich erinnere mich nicht. Ich hatte doch neulich im Podcast mal, das war die Folge mit dem Osterhasen, da hatte ich nicht nur den Osterhasen dabei. Und da ging es um diesen schwarzen Marmor. Ach. Ja, kannst du dir bei Gelegenheit bei mir im Garten anschauen. Genau der. Ja, aber der war, glaube ich, aus der Eifel. Egal. Ich weiß es nicht. Ich habe zu der Zeit, als diese Einfassung gemacht wurde, war ich noch nicht auf der Welt. Und Großmutter kann ich leider nicht mehr fragen. Ah, genau daher, ne? Ja. Und was ich jetzt halt auch gelernt habe gerade ist, das Grauwacke, verstehe ich das richtig, ist im Prinzip auch ein Marmor, der nur irgendwie nicht, welche auch immer, Metamorphose mitgemacht hat. Ist ein Kalkstein, der diese Metamorphose nicht mitgemacht oder hat. Oder so, ja. Und deswegen, aber man kann diese Grauwacke sehr gut polieren, schleifen und polieren. Und deswegen ist sie halt sehr beliebt. Und darum ist es aber nur ein technischer Marmor, kein echter Marmor im geologischen Sinne. Aber ich muss wieder dazu sagen, Einschränkung, ich bin ja kein Geologe, ich habe ja keine Ahnung. Ich habe das ja auch nur aus Büchern. Das wollen wir uns nicht anmaßen. Nee, tue ich mir auch nicht anmaßen. Ich bin ja auch kein Geschichtsschreiber oder so, aber ich habe halt einige Bücher hier aus der Region, auch über Lindlar und dann liest in dem einen was, in dem anderen was und irgendwann hast du dann so ein grobes Gesamtbild. Ne? Ja, wenn wir was von uns sagen können, dass wir lesen können. Ja, das können wir. Und damit die anderen nicht immer in ganz vielen Büchern suchen müssen, fassen wir das hier so ein bisschen zusammen. So, wie kamen wir jetzt auf den Marmor? Wir kamen aus dem 16. Jahrhundert auf Marmor. Von dem Bürgermeister, der das dann auch entsprechend mal niedergeschrieben hat, was es da alles Tolles in Lindlar zu entdecken gibt, wenn man den Berg anklopft. Wenn man den Berg anklopft, genau. Jetzt müsste ich ein bisschen auf die Geschichte eingehen, die geschichtlichen Nachweise für die Steinbrüche. Angeblich wurde also schon im 16. Jahrhundert hier Steinbruchbetrieb betrieben. Dafür gibt es aber keine Belege. Vor 1600 soll es die Entwicklung gewerblicher Steinförderung auf dem Rücken des Brungast, Eremitage bis runter nach Rübach gegeben haben. Und wir haben hier diese Grauwacke, aber nur ein Stückchen weiter, zum Beispiel in Georghausen, findet man von der Bahntrasse, auf die ich noch zu sprechen komme, einen Einschnitt. Das heißt, man konnte ja mit Gleisen nicht immer über jeden Hügel rüber und dann durch jedes Tal durch, sondern man durfte eine gewisse Steigung oder ein gewisses Gefälle nicht überschreiten, weil Eisen auf Eisen hat nicht unbedingt eine super Haftung. Und so konnten halt die Lokomotiven dann, wenn es zu steil raufging, die Last nicht mehr ziehen. Also hat man sich das einfach gemacht und hat gesagt, na gut, wenn ich ein Tal habe, baue ich eine Brücke. Und wenn ich einen Berg habe, dann mache ich da halt eine Schlucht rein. Ja. Da kommen wir dann genauer auch nochmal drauf. Aber in Georghausen gibt es also so eine Schlucht, einen Einschnitt der Bahntrasse. Und da lassen sich Schmelztuffe, sogenannte Ignimbrite, finden. Die sind 385 Millionen Jahre alt. Und das war wohl eine Glutwolke aus einer Vulkanschlotexplosion, die sich am Grund eines Flachmeeres absetzte. Und dieses Flachmeer hatten wir ja hier, ne? Wir hatten ja hier dieses Meer im Devon, wo sich alles abgesetzt hat. Genau, da ist ja auch hier der Steinbruch hier bei mir in der Nähe auf die Art und Weise. Oder das, also die, wie sagt man, das Gebirge ist da so entstanden, ne? Ja, das hat sich dann da hochgefaltet. Ja. Ja, und die ersten schriftlichen Nachweise, die wir haben, waren von 1582 beispielsweise. Da gab es eine Instandsetzung an unserer Kirche. Das heißt, der Turm und das Beinhäuschen und die Kirchhofsmauer wurden durch einen Meister Gerhard in der Würden mutmaßlich mit Steinen aus dem Brungerst instand gesetzt. Und man nimmt das an, weil diese Steine von Lindlerern verkauft wurden. Lindlerer kaufen jetzt nicht in Indien Steine und verkaufen die an diesen Meister Gerhard, ne? Also die haben das hier schon aus irgendeinem Loch im Berg geholt. Ja, erst recht nicht damals. Also da waren ja die Transportwege immer kurz, wenn es irgendwie ging. Das war, ja, ja. Deswegen hieß aber der Bürgermeister nicht Kurz, ne? Der hieß Kurt. Das ja. Nur nochmal, wir werden albern, egal. Schön. 1625 dann gab es einen erbärmlichen Schaden an der Kirche durch marodierende Soldaten. 1625, sagt ihr was? 1625, was war das dann nochmal für ein Krieg? War das der Bauern? Das war der von 1618 bis 1648. Rechne. Ja, das sind so 30 Jahre. Ne? Ja, genau. Ja, ja. Der war das. Der 30-jährige Krieg. Genau, der war das. So, und da hatten wir also einen erbärmlichen Schaden und 1626, das war im Jahr drauf, im Dezember, brannte unser Kirchturm 3 Tage und dann schmolzen die Glocken. Ach je, ja, das war mal ein Feuerchen da. Das war mal ein Feuerchen. Ich habe übrigens in letzter Zeit oft gelesen, dass bei Kirchenbränden schon mal Glocken geschmolzen sind oder oben auch aus dem Glockenstuhl runtergeknallt sind und dann unten schmolzen. Das war damals schon mal gängig. Wahnsinn. 1633 dann, im Juni, gab es einen Vertrag mit einem Steindeckermeister, der hieß Mertens von Wetter. Und der erhielt dann den Auftrag vom Pastor und den Kirchenmeistern, die Lindlerer Kirche mit breiten Steinen zu beschauern und die Steine im Brungerst in dem Busch oder anderswo auf seine Kosten brechen, das heißt hauen und zurichten zu lassen. Das heißt also, da hatte man dann schon den Bezug zum Brungerst. Da war das schon klarer, ne? Ja, genau, ja. Und 1706, nämlich am 7.1., am Sankt Reinoldus-Tag, wurde dann die löbliche Steinhäverzunft Sankt Reinoldus Steinhauergilde an diesem Patronatsfest gegründet. Ja. Und das hat man auch festgeschrieben und deswegen weiß man das. Dieses Sankt Reinoldus-Dings, das gibt es doch immer noch in Lindlar. Das gibt es immer noch, ja. Und die haben auch so eine Theatergruppe und die spielen auch manchmal Sachen, so aus der Zeit. Aus der Zeit? Aus der Zeit. Cool. So manchmal. Ja. Wäre auch mal was für uns, oder? Uns das anzuschauen. Ja, bei großer Langeweile und schlechtem Wetter. Könnte man das machen. Aber ich weiß nicht, dann müsste man ja vielleicht wieder Maske tragen. Vielleicht. Vielleicht. Stelle ich mir auf jeden Fall lustig vor, mit so, wohlan, lasst uns wallen unseren Pfad dahin. Der wallende Pfad, das erinnert mich jetzt an den wallenden Born, aber das ist wieder was ganz anderes. Der wallende Born. Kennst du nicht? Der ist irgendwo in der Eifel, das ist ein, das musst du dir mal anschauen. Ist jetzt hier wieder so ein Abstecher. Das ist ein, ich glaube, Kohlensäure-Geysir. Ah, okay. Also der spritzt dann da alle, weiß ich nicht, paar Minuten haut er dann da mal so eine Fontäne raus. Wenn genug Druck im Kessel ist. Genau, wenn er genug Druck im Kessel hat. Auch nicht schlecht. Kann man auch mal drüber reden, aber ja, haben andere vielleicht auch schon mal gemacht. So, wo waren wir jetzt? 1706 waren 1706, wir, ne? Die Gründung der Sankt Reinoldus Steinhauer Gilde. Und 1715 dann hat ein Erich Philipp Plönnies, sagt dir das was? Nee, überhaupt nicht. Hat dem Kurfürst Johann Wilhelm, sagt der dir was? Der sagt mir schon eher was. Ja, also der Plönnies hat dem Kurfürst Johann Wilhelm seine landeskundliche Beschreibung und Vermessung des Herzogtum Bergs vorgelegt. Die sogenannte Topographia Ducatus Montani. Und da hat er zu Lindlar drin geschrieben, dass da selbst schöne Steine zu Platten sich finden und dass dort viele Steinhauer wohnen. Also ganz offiziell in der Topographia Ducatus Montani 1715, zack, Lindlar, Steinhauer. Okay, also einmal da ist es dann definitiv erfasst worden. Ne? Da war das Geheimnis raus. 1850, dann hat man sich überlegt, oh, wir könnten vielleicht mal das Straßennetz ein bisschen ausbauen. Und 1862, nämlich am 20.06., hat die Gemeinde Lindlar plötzlich Interesse an das Eisenbahnnetz angeschlossen zu werden. Ja. Und in diesen Ratsbesprechungen, da sind halt Sachen aufgeschrieben worden und da haben die sich dann, deswegen weiß man es, für einen Zuschuss zur Vermessung der Köln-Kasseler Eisenbahn ausgesprochen. Mhm. 1872 dann gab es hier mehr als 40 Steinbrüche. Ja, so alles in kleinen Steinbrüche quasi in privater Hand, ne? Nichts das irgendwie miteinander koordiniert. Richtig. Vielleicht haben die Preise abgesprochen, aber mehr auch schon nicht. Nee. Wo heute quasi in weiten Bereichen, was du auch sehen wirst, Sträucher, Wälder, abgeholzt und wieder aufgeforstete Flächen sind, war früher eine große Geschäftigkeit. Also die Leute haben da körperlich hart gearbeitet in diesen Steinbrüchen und das war auch für lange Zeit eine Einkommensgarantie für viele Familien. Mhm. Die gingen also in ihren kleinen Arbeitshütten und in den Steinkuhlen und Brüchen ihrem Handwerk nach und gruben nach diesen 390 Millionen Jahre alten Sedimentsteinen. Und wie wir das schon im letzten Podcast gesagt haben, gab es dann da diese Steinstößer, die die Steine aus dem Fels gelöst haben, die Kleinstößer, die für die Weiterbearbeitung gesorgt haben, das heißt, die vor Ort die Grauwacke zu Platten, Mauer- oder Pflastersteinen behauen haben und ja, die Leute, die es nachher abtransportiert haben. Mhm. Das war 1872, mehr als 40 Steinbrüche. Und 1878 waren davon nur noch 21 Steinbrüche mit 155 Beschäftigten und 7 festangestellten Fuhrleuten übrig. Okay, das heißt, da hat es Steinbrüche gegeben, die nicht mehr bewirtschaftet wurden, weil es irgendwie nicht mehr funktioniert hat. Und es hat, also wo die Leute das aufgegeben haben quasi und es hat Zusammenschlüsse gegeben, weiß man das? Oder? Ja, insbesondere im frühen 20. Jahrhundert wurden kleinere Steinbrüche immer wieder aufgekauft und zu größeren Gruben zusammengelegt. Ja. Das heißt, die Steinhauer arbeiteten nicht mehr auf ihre eigene Rechnung und waren dann plötzlich auf ihre Arbeitgeber angewiesen. Und ein großes Unternehmen in Lindlar war die bereits bekannte Basalt AG in Linz. Mhm. Die profitierte von der Eisenbahn, brachte mit einer kleinen Bremsbahn Grauwacke aus den Steinbrüchen zu unserem Güterbahnhof, wo die umgeladen wurde. Und der Betrieb muss wohl so gut gewesen sein, also so gut gelaufen haben, dass diese Basalt AG sogar eigene Arbeiterwohnhäuser für ihre Steinhauer und deren Familien errichtete. Mhm. Ich habe so gerade diesen Gedanken, du hattest ja gesagt, dass dadurch die Menschen Arbeit hatten und ein Auskommen. Und da war so mein Gedanke, den ich da hatte, ja, solange es ihnen denn dann mit der Steinlunge gut ging und ab dann wurde das ja schwierig. Und da fiel mir ein, wo habe ich denn das her? Das ist da auch so eine, noch bevor der Bismarck die Idee mit der Krankenversicherung hatte, da so eine Gemeinschaftskasse gab für die Witwen der Steinhauer, wenn die dann aufgrund ihrer Tätigkeit gesundheitliche Probleme bekamen und nicht mehr arbeiten gehen konnten. Da, war das auch in Lindlar, oder? Das war auch hier bei uns in Lindlar, ja. Das ist so, ne? Mhm. Ja. Aber da komme ich nachher noch drauf. Ja, das war da jetzt noch nicht, ne? Das war jetzt noch nicht. So, aber was haben wir denn jetzt bei den ganzen Kalksteinen vergessen? Also, wir haben hier Steine geklopft, ne? Ja. Virtuell, ne, Steine geklopft, wir haben alles fertig gemacht, aber was macht man mit dieser Grauwacke denn noch? Und ich glaube, das ist vielen Leuten über... Ja, aufbrechen und auch zu Schotter und so weiter verarbeiten, ne? Ja, aber das ist der Stein. Mhm. Was vielen Leuten gar nicht so klar ist, der Kalkstein wurde auch zum Brennen von Kalk benötigt. Mhm. Das heißt, wir haben ja hier Calciumcarbonat, also dieses CaCO3, diesen Kalkstein. Und der gibt bei Temperaturen zwischen 900 und 1200 Grad Kohlendioxid ab, CO2, und reagiert zu Calciumoxid, CaO, sogenanntem Brandkalk. Ja, da spricht man also vom Entsäuern des Kalksteins. Ja. Und die wesentlichen Arbeitsschritte waren halt, man hat einen Kalkofen gebaut, hat den mit den Steinen befüllt, hat den befeuert, hat erst das Wasser ausgetrieben, dann hat man das ganze Ding mit Lehm abgedeckt, was da drin war, und ließ das durchglühen. Und man erhielt, je nachdem, bei welchen Temperaturen man das gemacht hat, den sogenannten Weichbrand, 900 bis 1000 Grad, den Mittelbrand und den Hartbrand bis zu 1400 Grad. Und die Reaktionsfreudigkeit von diesem Brand Kalk, deswegen kommt da auch der Name her, ne? Brand vom Brennen im Kalkofen, nimmt mit höherer Brenntemperatur ab. Das heißt, wenn ich jetzt so einen Weichbrand habe, das Zeug, das schmeiße ich in Wasser und dann brodelt das ungefähr zwei Minuten, dann ist Ruhe. So ein Mittelbrand, 2 bis 6 Minuten, der Hartbrand mehr als 6 Minuten. Dieser ungelöschte Kalk oder Brandkalk wird dann ins Wasser geschüttet, gelöscht und dann zu Kalkfarbe, Kalkmörtel oder hydraulischem Kalk weiterverarbeitet oder halt als Dünger auf die Felder gekippt. Ja. Die Leute hier, Bauern oder so, die haben dann ihre Ställe damit gestrichen oder ihre Kamine. Ja. Und so ein Hartbrand, der kochte in dem Wasser dann auch schon mal über so eine Viertelstunde. Und das Problem ist, das Zeug ist stark ätzend. Und wenn du es in die Augen kriegst, bist du blind. Ja. Ungelöschter Kalk. Das klingt alles so weit weg, ne? Das ist tatsächlich hier in diesem Haus, aus dem ich hier gerade sende, da ist der Keller tatsächlich noch mit Kalk gestrichen. Also mein Schwiegervater ist quasi im Dorf zum übernächsten Nachbarn mit der Schubkarre. Dann haben die da den Kalk in die Schubkarre, Wasser drauf, haben gewartet, bis sich das alles ein bisschen beruhigt hat. Dann ist er mit der Schubkarre wieder hier rauf und dann hat er da seinen Keller mit gestrichen. Und warum? Das ist das Beste, was man machen kann, um Schimmel vorzubeugen, etc. pp. Ne? Genau. Und ich stehe jetzt vor der Situation, irgendwann wird das wieder fällig und dann brauche ich nämlich genau das. Ja, also und entweder nicht irgendein synthetisches Krams, ne, sondern da muss genau wieder das ran, weil wenn ich da jetzt eine andere Farbe drauf streiche, das gibt nur Probleme. Das kann ich nicht machen. Kann man aber kaufen. Also kriegst du immer noch. Brandkalk ist eigentlich noch ein Standardbaumittel. Also ich weiß noch, als hier bei uns der Anbau gebaut wurde, hatten wir auch so eine große Tonne, die stand im Garten, also so eine Wanne. Und da haben die dann auch erstmal Kalk gelöscht. Also das kann man kaufen. Das kriegst du auch wahrscheinlich hier, weiß ich nicht, bei der Genossenschaft oder so. Ja, hatte ich gesagt, ungelöschter Kalk kann unter Wasserzufuhr aufgrund der Hitzeentwicklung Brände verursachen. Also schon ein bisschen problematisches Zeug. Und wie du schon sagtest, ist es als Desinfektionsmittel, also dieser Ätzkalk in Pulverform oder in Kalkmilch, das ist Mischung von Ätzkalk mit Wasser, angewendet worden, auch im Eisenbahnbetrieb, nämlich einmal zur Desinfektion von den Toiletten in den Personenwagen, aber auch zur Desinfektion der Viehwagen durch Tünchen der Wände und des Bodens. Ja, und viele Landwirte oder Bauern haben das dann, weiß ich nicht, im Hühnerstall und im normalen Stall dann für die Wände genommen, damit sich da nicht so viel Ungeziefer entwickelte. Und wir haben hier in Lindlar, in der Nähe von Schmitzhöhe, was ja auch zur Gemeinde gehört, einen Ort, der heißt Kalkofen. Und der heißt deshalb so. Ja, weil da einer stand. Also wir finden hier sehr viele Straßennamen und auch Ortsbezeichnungen, wo Kalkofen steht. Das heißt, wir hatten hier in der Umgebung gar nicht so wenige stehen von diesen Kalkofen. Das nur so als Einschub. Ja, cool. Ja. Weil aus Steinen macht man halt nicht schöne Treppenstufen, sondern auch Brandkalk. Auch sowas, ne? Ja. Wurden die Steine da zum Brennen vorher zermahlen oder wie kann ich mir das vorstellen? Wahrscheinlich, ne? Oder im Ganzen? Ich weiß nicht, ob die das im Nachhinein gemacht haben oder vorher vielleicht. Klein. Vielleicht haben sie auch den Rotz aus dem Brecher genommen. Keine Ahnung. Den Staub, aber das weiß ich nicht genau, dann müsste man sich mal... Die waren ja Meister im Weiterverwenden von allem Möglichen, was da an den Steinbrüchen anfiel. Ne? Ja. Das ist echt bis hin zu, dass sie dann da auch Beton draus gemacht haben. Aber das konnten die Römer ja auch schon Beton machen. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn man die Steine so heiß macht, dass dann vielleicht der Stein noch so an sich zerfällt. Ne? Ja, der ist ja porös. Genau. Wir sind im Jahr 1868 und die Gemeinde beteiligt sich am projektierten Eisenbahnbau der Siegburg-Wittener Eisenbahn durch Zeichnung von 10.000 Talern. Innerhalb der Gemeinde soll ein entsprechendes Terrain zur Verfügung gestellt werden. Also sprich die Strecke, wo die Bahn drauf laufen soll. Ja, Siegburg-Wittener Eisenbahn, keine Ahnung, was die hier wollten, aber es gab viele konsolidierte Eisenbahngesellschaften damals. Und jetzt kommen wir auf den Punkt, den du eben angesprochen hast. Es gibt eine Aufzeichnung vom 7.12.1874. Da gab es einen Zuschuss von 100 Talern aus Gemeindemitteln an die Steinhauer Krankenkasse. Ah, siehste. Also gab es diese Krankenkasse schon. Und dann dauert es nicht mehr lange, nämlich 10 Jahre, 1884, da bekam Engelskirch einen Bahnanschluss. Und damit begann die Blütezeit für die Lindlarer Steinbrüche. Problem an der Sache war nur, man musste jetzt vom Brungerst mit den Rotz nach Engelskirchen bis nach Engelskirchen kommen. Und gut, von Lindlar den Brungerst runter war kein Problem. Dann waren wir in Lindlar. Aber zwischen Lindlar und Engelskirchen liegt Eichholz. Das ist ein großer Hügel und der ist steil. Was mussten sie tun? Damals wurden ja die Steine noch mit Pferdefuhrwerken gefahren. Und Pferdefuhrwerke über recht steile Strecken machen den Leuten schon mal Probleme. Das heißt, schwere, mit Steinen beladene Wagen benötigten Vorspann. In Stoßzeiten kamen bis zu 2000 Doppelwagen mit 5 Tonnen pro Wagen einzeln den Brungerst runter. Und dann gab es vor Eichholz ein sehr eindrucksvolles Bild und einen riesengroßen Stau. Ja, wollte gerade sagen, Verkehrsstau. Genau. Wir haben ja bei uns in Lindlar eine Gaststätte, die heißt Kirschbäumchen. Und die heißt so, weil die Örtlichkeit Kirschbäumchen genannt war. Da stand wohl mal ein Kirschbaum oder mehrere. Und das war im Endeffekt die letzte flache Stelle, bevor es durch die Wolfsschlade in Richtung Eichholz hochging. Und an diesem Kirschbäumchen wurden die Pferde umgespannt. Das heißt, die kamen immer mit 2 Wagen, a 2 Pferden. Dann wurden die Wagen abgestellt. Von dem zweiten Wagen, die beiden Pferde wurden vor den ersten gespannt. Dann hatte man 4 Pferde vor dem Wagen. Die haben dann die Fuhre bis nach Eichholz raufgezogen. Da stellte man das Fuhrwerk ab, ging mit den Pferden zurück zu dem zweiten Wagen, packte die vor den zweiten Wagen, die zogen den zweiten Wagen bis nach Eichholz rauf und dann wurde wieder umgespannt und es ging mit beiden Wagen die Horpe runter bis nach Engelskirchen. Sowas dauerte dann mal einen halben Arbeitstag. Ist das lustig, ne? Ja. Was war das? 5 Tonnen? 5 Tonnen pro Wagen. Pro Wagen. Also noch nicht mal 1 PS pro Tonne. Und das waren auch nicht so kleine Pferdchen, ne? Das waren schon die etwas kräftigeren, so gestüt Schlenderhahn, ne? So richtig. Die hatten so Hufe so. Die hatten so Hufe, da ist deine Hand, wenn du sie ausbreitest, wahrscheinlich noch zu klein. Ja, also 4 PS auf 5 Tonnen. Ja. Und das, ja, was ist das für eine Steigungsstrecke? Die hat 7-8%. Das ist mehr. Ja, ne? Das ist mehr. Noch mehr, ne? Das ist mehr. Ja. Also ich denke, also, da gehen wir schon so in die 20, ja, 12, 14, ja. Ich denke mal 12 so in der Kante wird das sein. Das ist nämlich das Problem, jetzt mal noch mal kurz am Rande gesprochen, für alle Zuhörer, die so vielleicht aus dem flachländischen Bereich kommen. Das heißt ja hier nicht umsonst oberbergisches Land. Es sind immer irgendwelche Hügel zu überwinden, um von A nach B zu kommen oder zu umfahren. Manchmal geht auch das. Und daher, das war schon ein echt ein logistisches Ding, ne? Ja. Nach Engelskirchen. 2000 Doppelwagen. Ja, den Bahnhof gibt es ja immer noch in Engelskirchen. Ja, 2000 Doppelwagen, ne? Das ist also nicht, da kommen also Wahnsinn, 5 ne? Karren und dann, also, oder sind so 10 Wagen und da spannen wir mal um. Aber in Sachen Oberberg, ne, du weißt, das kommt von den Grafen von Berg, das hat mit den Hügeln nichts zu tun. Ja, nicht, dass wir hier schon, die Leute verwirren, ne? Oder ganz wie, verwirren, oder wie Deppen dastehen, ne? So wissen die das nicht, die kommen doch daher, nein. Aber jetzt kommt der Knaller. 800 Meter unterhalb von Eichholz gen Engelskirchen gab es einen weiteren Steinbruch mit einer Schmiede. Und an die Schmiede angebaut war eine Kaffeebude für die Steinbrucharbeiter. Ach. Und da wurde dann immer mal wieder gerne Halt gemacht, weil der Schmied dort war ein sehr leutseliger Mann und da hat man dann die neuesten Geschichten ausgetauscht. Dieser Steinbruch wurde später ausgebaut und erhielt einen Tunnel unter der Straße her, damit die auch auf der anderen Seite Steine bearbeiten konnten. Der wurde dann zum Beginn des Zweiten Weltkriegs aufgegeben. Und ich glaube mich zu erinnern, also wenn früher gab es ja die K19 noch nicht, also da fuhrst du entweder hinten über Remshagen, aber in der Regel, wenn du nach Engelskirchen wolltest, fuhrst du halt diese Horpestraße runter. Die heißt Horpestraße, weil sie am Horpebach hergeht. Und da war eine wilde Müllkippe an der Seite und ich glaube, das muss bei diesem Steinbruch gewesen sein. Bin ich mir nicht sicher. Den wollte ich mir irgendwann auch mal anschauen. Also da muss ich mal hin. Ich denke, wir werden da mal mit den Fahrrädern hinfahren, die Holde und ich, und dann gucken wir mal. Also da kommt man von Burg aus von oben her wohl dahin. Also wie diese Schmiede hieß und da der Schmidt, das weiß man jetzt nicht so genau, ne? Doch, da habe ich auch was drüber, aber wie gesagt, das war diese, aber es geht also ja jedem nicht. Steinbruch war ja eigentlich eine Schmiede angelagert, weil die Werkzeuge, ne, wurden ja stumpf und du brauchtest immer einen guten Schmied, der die wieder geschärft hat. Aber ist ja lustig, dass der die Idee hat, dann noch eine, ich sage jetzt mal ein bisschen Lachs, Kaffeeboot mich direkt bei dem Blackfoot-Song da aufzumachen und da so sein Mittel, ist das Mittelalter? Ne, wir sind ja schon später, aber auf sein Früh-Twitter ja. zu etablieren. Witzig. Ja. Wobei, also dem Schmied, dem kam das schon zu. Das war auch hier in den Steinbrüchen so. Die haben halt immer sehr viel warmes Wasser da gehabt, auch für Tee, für die Steinbrucharbeiter. Das heißt also, wenn Wetter schlecht war oder es war kalt oder so, du konntest immer in die Schmiede gehen und dir da Tee holen. Mhm. Also das haben die immer vorgehalten. Ah, und das hier richtig literweise. Das war eigentlich so ziemlich in jeder Schmiede, die an einem Steinbruch war, so angelagert. Aber der hat dann halt eine richtige Bude aufgemacht, weil kamen halt die Fuhrwerke vorbei. Ne? Und das kann man in der Karte immer noch sehen, wo dieser Steinbruch war. Also die Löcher findet man dort. 1885. Die Grauwacke Pflastersteinindustrie im Felsental blüht auf nach Bau der Eisenbahn im Aggertal. Das heißt, 1888 wurde dann die Steinindustrie hier hauptsächlich auf Pflastersteine umgestellt und man hatte um die 100 Arbeiter in der Steinhauerei und 40 bis 50 Leute für Pflastersteine. Und diese Steine, wie schon gesagt, mussten mühsam mit diesen Pferdefuhrwerken zur Bahner Engelskirchen transportiert werden. Also Wettbewerbsnachteil, ne? Genau. Und 1889 befürwortete man dann das Eisenbahnprojekt Immikeppel-Ohl-Wüpperfürth. Da wurde dann aber auch nichts draus, weil 1893 beteiligt sich Lindler dann am projektierten Ausbau einer Kleinbahn durch das Leppetal nach Marienheide. Ach. Das war diese Kleinbahn, die vom Bahnhof Engelskirchen an der Leppe vorbei bis Neuremscheid und dann da abknickt durchs Felsental an den Stahlwerken hier unten Schmidt und Clemens Höferstahl vorbei und dann hinten Richtung genau nach Marienheide hochgeht. So, das heißt, 1897 wurde dann eine Kleinbahnverbindung von Lindlar nach Kaiserau geplant. Das heißt, man wollte mit einer Kleinbahn hier vom Ort aus, ich denke hinten beim jetzigen Industriegebiet durch, bis nach Kaiserau runterfahren. Und diesbezüglich sollte der Bürgermeister mit der Westdeutschen Eisenbahngesellschaft verhandeln, weil das Felsental zu immer größerer Bedeutung gelangte, weil die sehr viel Schotter und Kleinschlag für Bahn- und Straßenbau in den mächtigen Brecherwerken unten gebrochen hatten. Und es gab halt empfindliche Absatzeinbußen beim Brungerst wegen dieser schlechten verkehrsmäßigen Anbindung. Ja, ja, mag gerade sagen, da hatte hier der Kohlmeier, der hatte seine Anbindung ans Reichsbahnnetz da zu der Zeit schon, ne? 1868 dann wurde die Eisenbahnlinie Deutz-Mülheim-Dellbrück-Bergisch-Gladbach eröffnet. Und jetzt sind wir in dem Bereich, die Eisenbahn von Deutz nach Lindlar, die alles ändern sollte. Also 1868 die Eröffnung, 1870 wurde das Teilstück Bergisch-Gladbach-Bensberg eröffnet und 1890 das Teilstück Forsbach-Rösrath-Hoffnungstal unter Eschbach-Immikeppel. Und da war dann erstmal Schluss. Wir waren nicht in Lindlar. Ja, nee, wir waren noch nicht in Lindlar, genau. Da mussten wir dann erst noch hin. Am 9.10.1897 bildet Lindlar dann einen Ausschuss für die Eisenbahn, weil der Anschluss Lindlars an die Eisenbahn erschien ja dringend erforderlich, weil man sich einen gewaltigen wirtschaftlichen Aufschwung versprach. Am 7.3.1900 lehnt der Innenminister die Strecke Immikeppel-Lindlar ab, stellt es aber der Gemeinde frei, sie als Privatunternehmen auf eigene Kosten errichten zu lassen. Ja gut, das Geld muss man auch erstmal haben. Ne? Das Geld muss man erstmal haben und das klappte dann so nicht. 1901 drängte man beim Minister weiter drauf, eine Staatsbahn zu bauen, weil diese Privatbahn viel zu teuer werde. 1903 lehnt dann der Gemeinderat einen Zuschuss für die Strecke Overath-Rösrath-Kalk ab, weil die Verhandlungen sich zu schleppend hingezogen haben und die Strecke unnütz sei, solange es die Strecke Immikeppel-Lindlar nicht geben würde. 1903 hat man sich aber dann auch überlegt, drei Monate später im Juni, 5000 Mark Zuschuss für die Strecke Overath-Rösrath-Kalk zu bewilligen, als taktische Bewilligung, um die Verhandlungen nicht noch mehr zu erschweren. Also es war schon ein bisschen problematisch. Und plötzlich 1906 dann, drei Jahre später, teilt der Bürgermeister mit, dass die Regierung die Eisenbahnlinie Immikeppel-Lindlar genehmigt habe. Das heißt, der Innenminister hat die noch kurz bevor er starb durchgewunken. Die Grunderwerbskosten betrugen 310.000 Mark. Okay. Die staatliche Beteiligung waren 190.000 Mark. Die Gemeinde sollte davon 65.000 Mark tragen und die Steinbruchbetriebe 35.000 Mark Beteiligung leisten. Am 1.7.1909 soll laut Bensberger Volkszeitung mit dem Bahnbau begonnen werden, was laut einer Meldung von 5.8.1909 in der Woche geschah. Und dieser Bau wurde von der Elsass-Lothringischen Gesellschaft Lieser und Bastgen ausgeführt. 1912, am 2. Januar, wurde dann sang- und klanglos das Teilstück im Keppel-Hommerich offiziell in Betrieb genommen. Inoffiziell gab es in Hommerich und Obersteg Böllerschüsse und Kapellmusik der Musikkapelle Broich für den ersten Zug, der dort durchfuhr. Da war die Bahn dann schon bis Hommerich. Immerhin, ne? Immerhin, aber sie war noch nicht in Lindlar. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Aber am 16.12.1912, das heißt fast ein Jahr später, fast ein Jahr später, kam der erste Zug von Immikeppel nach Lindlar und erreichte Lindlar um 11 Uhr. In strömendem Regen. Ja, wie soll es auch sonst ein im oberbergischen Kreis? Genau, ne? Bergischer Landregen, hier geht's ab. Genau so. Ach ja, aber das war jetzt mal eben nochmal überlegen. Ich habe mal versucht mitzuzählen. Ich glaube, es hat insgesamt 6 Anläufe gebraucht, um da irgendwie die Bahn zu etablieren. Und gefühlt 70 Jahre so von der ersten, vom ersten Gedanken, wir bräuchten doch eine Bahn bis dann dahin, kann das so? Ja, ich müsste jetzt scrollen, um da hinzukommen, weil ich habe das auch nicht im Kopf. Aber ja, hier im Oberbergischen, da dauert alles etwas länger. Was eine ewig lange Zeit. Da wäre heutzutage, wären so ein Unternehmen, wäre schon längst pleite. Was für einen langen Atem die hatten. Ja, das war hammerhart. Also da musste auch einen langen Atem haben. Es hat lang gedauert und wie gesagt, es ist jetzt Dezember 1912, der erste Zug ist da und prompt am 6.8.1913 gibt man den Plan auf, Lindlar an die Schmalspurbahn bei Kaiserau anzuschließen. Ah, der war parallel immer noch, hatten ja, das trotzdem? Noch nicht mal parallel, wir überlegen ja, wir sind hier oben sehr hoch und Kaiserau liegt sehr tief. Sehr niedrig. Ne? Genau. Also da mal und eben hinzufahren. Da hast du auch noch weniger Traktion. Ich glaube, die Strecke hat 14%. Boah. Ne? Darunter, also jetzt die Straße, die jetzt bis jetzt darunter führt. Ich weiß nicht, wo die dann hergefahren werden, wahrscheinlich in so ein paar Kringeln um den Berg oder keine Ahnung, ja, wie die geplant Zahnrad waren. Oder so, das geht ja bei Schmalspur. Oder so. Ist das ja ganz häufig so, ne? Ja, aber ich weiß nicht, gab es das damals schon? Ja, ja 1913 dann, muss das gegeben haben. Ja, ja, sehr früh. Ja. Das gab es da schon. Bei Eisenbahn bist du der Crack, da kenne ich mich nicht so aus. Ansonsten brauchst du halt ganz viel Sand, um die Steigung hochzukommen. Ja, wobei danach hast du dann Sandmehl oder so, ne? Weil ich denke, da wird einiges durchgezogen. Das sage ich dir. Wollen wir noch da kurz wird die Lok immer leichter. So, aber egal. Wollen wir noch kurz auf die Schmalspurbahn Engelskirchen-Marienheide eingehen? Ja, das interessiert mich. Da kenne ich nämlich, wusste ich bis gerade gar nicht, dass es da mal eine gab. Das ist ja interessant. Die gab es. Und die Trasse, für dich zur Info, verlief aus Kostengründen direkt parallel an der Straße durchs Felsental. Direkt daneben. Mhm. Ja. Die haben also groß keine eigene Trasse gemacht, sondern die haben das Ding einfach neben die Straße gelegt, damit sie möglichst wenig Arbeiten hatten und damit es halt kostengünstig blieb. Und da, wo jetzt bei Schmidt und Clemens am Straßenrand die Autos stehen, da fuhr früher die Eisenbahn. Ach ja, richtig. Wenn du da mal herfährst. Ja. Da stehen ja immer viele so in dieser 60er-Beschränkung und dann. Ja, ich glaube, da haben wir mal irgendwann auch schon mal, hast du mir das schon mal erzählt? Ja, richtig. Jetzt Irgendwas klingelt gerade in meinem Kopf, aber nur in meinem Kopf, ihr könnt das nicht hören. Und ein Stück weiter, also hinter dem Werk, da gab es auch eine Pulvermühle und da haben die dann so einen Wellblechtunnel, aber nur einen halben, in Richtung Straße gebaut, wenn da die Eisenbahn herfuhr und ein bisschen gefunkt hat, weil damals hatte man ja noch Dampf, damit da nicht die Pulverfabrik hochgeht. Also das war schon sehr spannend. Genau. Da machte Feuer man dann so einen Wellblechtunnel und das war bestimmt laut, wenn du da durchgefahren bist, ne? Das vom Schall her. Ja, wir springen zurück. Dampflok ja fälschlicherweise man annehmen könnte, der Dampf erzeugt die Energie. Ja, tut er ja auch. Es ist das Feuer, was die Energie erzeugt und das macht diese Funken. Ja, und oben kommt ja dann das Funkenzeug in erster Linie raus und nicht der Dampf. Ja, genau. Weil der Dampf ist ja unten im Zylinder. Genau, der verlässt die Lok unten. Ja, Feuchtigkeit verlässt die Lok immer unten. Das kann auch wieder weg. Ja, das kann auch wieder weg. Ich lasse das drin. Wir springen zurück ins Jahr 1884. Die Strecke Siegburg-Overath-Ründeroth wird dem Verkehr übergeben. 1887 wird diese Strecke bis Derschlach weitergeführt, 1896 bis Bergneustadt, 1903 bis Olpe und 1891 gab es den Abzweig Dieringhausen-Gummersbach-Marienheide. Mhm. Und von da ging es dann 1902 bis Wipperfürth. Mhm. Und ab 1876 hatte Wipperfürth einen Bahnanschluss von Norden her. Und jetzt kommen wir zu dieser Schmalspurbahn Engelskirchen-Marienheide, denn die Steinbruchbesitzer im Leppetal wollten Zeit sparen und ihre Erzeugnisse nicht immer nur mit Pferdefuhrwerken zu den Staatsbahnhöfen in Engelskirchen oder Marienheide karren. Deswegen dachten sie, och, wir machen mal einen auf Schmalspur wegen enger Kurven und Kleinbahn, weil billiger. Mhm. Auf den Gedanken kamen sie 1897. Am 4.9.1897 bis 31.3.1958 gab es diese Bahn. Spurweite 1 Meter, Höchstgeschwindigkeit 20 Kilometer pro Stunde, aus Kostengründen ohne Trasse direkt neben der Straße verlegt, mit Wellblechbuden als Haltepunkte. Mhm. 1913 wurden 200.000 Tonnen Last pro Jahr, das entspricht 5.000 schweren Lkw-Zügen, dahergefahren. Mhm. Ab 1942 kamen Rollböcke dazu, das heißt, die haben dann direkt die Eisenbahn, die Staatsbahnwagen auf Rollböcke verladen. Das muss da auf der Höhe sein, wo jetzt in Engelskirchen der Hit oder Lidl ist. Mhm. 1949 wurde der Personenverkehr stillgelegt. 1950 wurde der Bahnabschnitt Marienheide-Berghausen stillgelegt und 1958 am 31.3. erfolgte dann die komplette Stilllegung. Mhm. Und da war es dann vorbei damit. Das war die Schmalspurbahn. Da finden sich aber immer noch so ein paar Stellen, wo man gut sehen kann, wo damals die alte Trasse hergegangen ist. Nicht nur im Felsental, sondern auch in Engelskirchen kann man das noch sehen. Mhm. Zum Teil, wo die einmündete auf den Bahnhof, wenn man sich das so im Luftbild anschaut. Ist gesagt, ohne Trasse. Dann ja, die haben die Gleise einfach irgendwie da. Im Prinzip so eine Art Feldbahn, nur halt lang. Ja, also ja, die hatten ihre normale Straße und da war ja sowieso alles verdichtet. Dann haben sie dann die Schwellen und die Gleise draufgelegt und dann waren die fertig. Habe ich so leider auch nicht mehr gesehen. Ja, auch die Meterspur, also die 1000 Millimeter Spurweite, auch interessant, dass sie sich dafür entschieden haben. Ja, das war wirklich quasi aus der Not rausgeborene schnelle Lösung, damit man da diesen blöden Umstand da über den Berg nach Engelskirchen los wurde. Ne? Anders lässt sich sowas nicht erklären. Da siehst du wieder, wie wichtig dieses Transportmittel hier im Oberbergischen Kreis war für diese Steinbruchindustrie. Ne? Ja. Und überall, wo du die Anbindung nicht hinkriegtest, da war dann irgendwann auch so um, sag ich mal, 1912 oder sowas, dann auch irgendwann Ende Gelände, weil die anderen hatten dann alle so einen Anschluss und dann warst du fertig mit Steineklopfen, hast die Bude zugemacht und Ende. Ja, man muss auch überlegen, wie das in Engelskirchen gelaufen ist. Ja. Das heißt, die kamen ja mit diesen Wagen da an, hatten da 5 Tonnen Steine drauf und das war ja nicht unbedingt Steinware, die du schaufeln kannst. Nee, genau. Da waren ja richtig große Klopper dabei. Von Hand und die hatten dann ich will nicht sagen Kran, das war einfach so ein Drehgerüst, da war dann so ein schwerer Balken drauf und da konntest du dann unten irgendwas einhängen und hinten drückten die Leute drauf und dann wurde das von da auf diese Eisenbahnwagen umgeladen. Ja. Also du hattest nicht jetzt wie bei dem Brecher, den wir neulich hatten, so eine Schütte, wo das dann seitlich prima raus, nein, das wurde alles von Hand gemacht, das war eine richtig brutal schwere Arbeit. Ja, und je nachdem, was die da transportiert haben, war der Kram ja auch noch empfindlich. Ne? Man denkt sich ja, ach Stein, haha, kann was ab, aber ist ja nicht so. Die Grauwacke, die bricht halt, das macht man sich ja auch zunutze, spätestens also vom Abbau bis zum Behau. Aber wenn man so eine schöne Steinplatte dann mal fertig hatte und hat die transportiert, dann musste man auch schon vorsichtig damit sein, damit die heile beim Kunden ankam. Ne? Ja. Die kannst du nicht mal eben von dem Pferdefuhrwerk runterschmeißen und woanders hin. Nee, die musstest du schon kranen. In irgendeiner Form. Ja, ganz genau. Ja, was für ein Werk, ne? Ja, 1913. Ich springe jetzt wieder zurück zu unserer Eisenbahn. Ja, ich wollte gerade fragen, wo sind wir jetzt, in welchem Wir sind jetzt wieder bei unserer Eisenbahn, also hier auf der Strecke Lindlar-Deutz oder Und wir umgekehrt. sind Und wir sind 1913. jetzt im 20. Januar 1913. Der Gemeinderat spricht sich dafür aus, die Poststrecke Lindlar-Wipper-Fürth aufzugeben und die Post solle doch stattdessen Lindlar-Hartegasse-Frillingsdorf einrichten, was die Post auch tat. Das lief aber nicht mit der Eisenbahn, das lief dann noch mit, weiß ich nicht, Postbus, Pferdefuhrwerk, keine Ahnung. Am 27.07.1914 schlägt Lindlar dem zuständigen Minister den Weiterbau der Strecke von Lindlar über Hartegasse Frillingsdorf-Durgau nach Wipper-Fürth vor. Die Aussicht auf Verwirklichung war gut, weil das hatte man von Anfang an geplant, irgendwann Lindlar mal eisenbahntechnisch an Wipper-Fürth anzubinden. Doch dann kam der Erste Weltkrieg und der veränderte alles. Die Eisenbahn wurde im Krieg schwer in Mitleidenschaft gezogen und das war sie dann auch im Zweiten Weltkrieg. So ist der Betrieb erst 1946 wieder aufgenommen worden und schon 1957 gab es erste Stilllegungsgerüchte. Ab 1958 wurde eine Diesellok für die Güterzüge eingesetzt und 1959 lösten Schienenbusse die alte Holzklasse ab. Die Bahndirektion reagierte auf Protest mit Einführung einer Bahnbuslinie, die parallel zur Bahnstrecke fuhr. Und so kam es dann 1960 im Oktober dazu, dass der letzte Personenzug nach Lindlar fuhr. Und am 23.05.1966 fuhr der letzte Güterzug. Und dann war Feierabend. Ich habe ja in Linde in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs gewohnt und habe da im Endeffekt das erste Lebensjahr, jetzt werden viele sagen, boah, der war ein Jahr alt, was weiß der schon noch? Ich weiß da noch einiges von. Und da hat mich die Bahn noch mein erstes Lebensjahr begleitet. 2 Jahre später bin ich dann nach Lindlar umgezogen und interessanterweise gab es eine Siedlung, wo ja meine Eltern das Haus gekauft haben damals in dieser Siedlung. Das lag unmittelbar an dieser stillgelegten Bahntrasse. Diese Trasse verwilderte hinter dem Maschendrahtzaun. Also die haben ja, als der letzte Güterzug durch war, direkt die Gleise abgebaut. Du hattest nur noch den Schotter da und der verwilderte dann. Und zwischen unserem Grundstück und der Trasse war ein Maschendrahtzaun und wir hatten dann diesen ehemaligen Bahndamm zwischen Lindlar und Falkenhof. Das war so quasi im Krieg der Knöpfe vergleichbar die neutrale Zone zwischen den Falkenhofern und den Lindlarern. Da haben wir uns schon einige Gefechte geliefert. Das war schon toll und deswegen bin ich an dem Punkt auch irgendwo mit dieser Eisenbahn verwachsen. Da könnte ich dir noch einige Geschichten erzählen, weil auch das war ja nicht wie jetzt. Ja, die Trasse, die lief halt nicht oder wie jetzt dieser Feldweg ist, sondern man hat da im Endeffekt eine tierische Kerbe gehabt in der Landschaft und die wurde dann in meiner Kindheit von Straßenbauunternehmen und anderen dann zugeschüttet. Mit Teer, mit Aushub, mit Betonklötzen oder sonst was. Und wir durften da nicht spielen, haben wir aber. Wir haben da Buden gebaut und irgendwann hörst du ein Rumpeln und dann denkst du, Scheiße, jetzt kommt der LKW raus aus dem Loch und plötzlich kam da richtige Wacker runter, ne? Jetzt ist das alles zugeschüttet, aber da hatten wir schon so unsere Abenteuer. Ja, nur kleinere Überführungen, die sind halt noch da. Oder eben Brücken, die über die ehemalige Trasse gegangen ist und die ist ja jetzt ein Radweg geworden. Und da kann man halt schön her, wie gesagt, bis auch nach Georghausen, um sich dann da den Tuffstein anzuschauen, wenn man es denn möchte. Ja, sehr viele Kindheitserlebnisse. War eine schöne Zeit. Haben die Kinder heutzutage nicht mehr. Ja klar, den aktiven Bahnbetrieb erinnert man dann natürlich nicht, aber alles, was damit verbunden war, dann im Anschluss dann schon, ne? Ja, total interessant, wenn man das dann tatsächlich aufgegeben hat als seitens der Bahn, sich das nicht rentiert hat oder andere Transportwege jetzt günstiger sind. Wie ist das denn aktuell? Da ist ja immer noch aktiv, werden da ja noch Steine abgebaut. Das wird alles per LKW Ja. dann über der Autobahn gefahren wahrscheinlich, Ja, ne? das sind große Züge, die fahren immer da hoch. Also Züge, Sattelzüge, ne? Ja, Da, Sattelzüge, ja, ja. da kommt richtig was rein und dann fahren die daher. Auch manchmal, je nachdem, wenn du da Platten hast, ich meine, die machen da oben jetzt mittlerweile alles. Die können da oben Wasserstrahl schneiden, die haben sehr große Steinsägen, die machen dir Platten, die machen dir irgendwelche Reliefs oder was du haben willst, ne? Das geht ja heute alles elektronisch mit ganz modernen Maschinen. Es ist also kaum noch, dass da irgendeiner mal mit so einer Stange reingeht. Und ich weiß nicht, ob es in Böhl noch einen Steinbruch gibt, also ob der ältere Herr, der das früher da noch gemacht hat, bis vor wenigen Jahren, da immer noch von Hand Steine schlägt, in einer Form, wie du sie heute halt elektronisch so nicht mehr bekommen kannst. Aber naja, ich meine, die Steinsägen oder so, die hört man halt manchmal in meinem anderen Podcast, wenn ich da oben durchs Industriegebiet gehe. Und man wird sie dann wohl auch hören, wenn wir beide da oben, was rede ich, durchs Industriegebiet, Quatsch. Durch den Man wird sie auch hören, wenn wir dann durch den Steinbruch gehen oben, genau. Ja. Weil da eine Ausstellung ist und wir halt durch die Ausstellung gehen können und dieser Steinhauerpfad auch da durchführt. Der Steinhauerpfad. Da kommen wir jetzt zu dem interessanteren Teil, denke das ich. Das ist dann die Strecke, die wir laufen werden. Das ist zum Teil die Strecke, die wir laufen werden. Ja, und da gibt es ja auch noch Geschichten zu. Die ganze Strecke, die ist also so gebaut, dass da Tafeln aufgestellt sind. Da kann man halt einiges nachlesen und kann sich Bilder angucken, wie das früher gewesen ist. Und es gibt auch zwei Stationen, da kann man kurbeln. Da ist so ein Dynamo-Kürbelchen dran. Und wenn man genug Strom reingekurbelt hat, kann man auf den Knopf drücken und dann hört man sich an, was die Leute da zu sagen haben. In diesem, ja, das ist einfach so ein Wiedergabegerät, in so einem verrosteten Blechgehäuse. Und davon gibt es, wie gesagt, zwei. Was da drin zu hören ist, das hatte ich mal aufgenommen in einem anderen Podcast von meinen seinerzeit Dargebot. Aber kann man aber dann hier in diesem nochmal machen, weil da müssen die Leute da nicht nachhören. Und es passt hier, denke ich, auch wesentlich besser hin. Der Steinhauerpfad. Da hat mal jemand geschrieben, feste Häuser mit Steinwänden und Holzdach liegen jeweils an den Zugängen zu den Steinbrüchen. Dort befanden sich mutmaßlich Schmiede, Werkzeugausgabe und Aufenthaltsräume. Paul Frillingsdorf, dessen Vater in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Schmied in einem Steinbruch auf dem Brungast war, erzählte, und das habe ich auch von so einer Schautafel, wir gingen einem Kippwägelchen nach und kamen an eine ganze Reihe Häuschen. Hier waren die Kipper am Arbeiten. Ihr ganzes Handwerkszeug waren ein Hammer und ein Meißel, aber damit konnten sie auch umgehen, dass einem der Mund aufstand. Diese Häuschen waren also die Kipperbuden, diese dreieckigen Unterstände, die wir schon aus dem vorherigen Podcast kennen. Zur Mittagspause kamen die dann ins Arbeiterhaus, wo der Schmied ein Heißwasserbad bereithielt. Da ist der Schmied schon wieder, ne? Und in diesem Heißwasserbad konnten die Arbeiter sich das Essen aufwärmen, was ihnen von ihren Familien gebracht wurde. Also da kam dann entweder Frau oder die Kinder nach der Schule und brachten dem Papa dann den Henkelmann. Und den hat er dann dieses Heißwasserbad gepackt und dann kriegt er was Warmes zu essen, weil die hatten ja da nicht 37,5 Stunden Woche, also 7,5 Stunden Schichten. Die waren da oben schon mal was länger. Und der Schmied war ja eine wichtige Persönlichkeit. Einerseits war er für den Zustand der Werkzeuge verantwortlich, andererseits hat er aber auch jeden Tag 100 Liter Tee gekocht, den sich jeder kostenlos aus dem großen Kessel in der Schmiede holen konnte. 100 Liter Tee jeden Tag. Boah, das ist ja eine ganze Menge. Ja, deswegen, also wenn du da der Schmied warst und was konntest, du hast die Werkzeuge in Ordnung gehalten und jeder kam und klar wird dann natürlich ein bisschen was geklönt in dem Moment, ne? Jetzt kannst du dir vorstellen, der macht da halt hier im Brungers den Tee und der andere hinten bei Eichholz, 800 Meter tiefer, der kochte dann Kaffee. Ja, vielleicht war es auch Tee, wer weiß das schon, was da übermittelt wurde. Ne? Man weiß es nicht, genau. Viele dieser Steinhauer vom Brungast wurden selbst in den 20er Jahren, also 1920, nicht älter als 45 Jahre. Gesteinsstäube, vorwiegend Quarz, rufen ja eine starke Fremdkörperreaktion in der Lunge hervor. Die Folge? Knoten auf dem Lungengewebe, dadurch Luftnot, Husten, Verschleimung und irgendwann unvermeidlich Tod durch Ersticken. Um dieser schädlichen Wirkung des Gesteinsstaubs zu begegnen, tranken die Steinhauer gern Schnaps. Alkohol ist doch eine Lösung. Ja, möglicherweise. Auf welcher Meer ist das denn geboren, dass Schnaps gegen den Steinstaub hilft? Ja, sag mal das, so. Ein feuchtes Tuch vorm Gesicht wäre vielleicht ja auch mal eine Möglichkeit. Wir können uns ja mal über einen Penhong unterhalten. Ach so. Nee, hier in den Kneipen, da war das gängig. Und wenn die Lunge der Leute durch diesen Staub geschädigt waren, saßen sie häufig in ihren Häusern am offenen Fenster, um ausreichend Luft zu bekommen. Ja, ja. Und wenn sie dann eines Tages dort nicht mehr saßen, war das in der Regel ein Hinweis darauf, dass die gestorben waren. Hm. Dr. Wilhelm Meinerzagen wurde 1930 Chefarzt im Lindlerer Krankenhaus. Und dieser Dr. Wilhelm Meinerzagen hat sehr viele Steinhauer in seiner Freizeit obduziert, bis er den Nachweis erbringen konnte, dass die an Silikose verstarben. Mhm. Und daraufhin erreichte er bei der Regierung, dass Steinhauer unter das Rentengesetz fallen und die Familien der an Silikose verstorbenen Steinbrucharbeiter Renten erhielten. Und wegen dieses Einsatzes wurde er 1968 erster Ehrenbürger von Lindlar. Mhm. Dr. Wilhelm Meinerzagen hat ja auch eine Straße. Ich wollte gerade sagen, er hat auch eine Straße. Der hat hier auch eine Straße, ganz genau. So, und am Ende der 1950er Jahre verdrängte dann die Technik mehr und mehr den Steinhauer. Eine Packlagen, Schottersteine, Split wurden nicht mehr mühevoll von Hand gehauen, sondern das haben dann diese großen Brecheranlagen übernommen. Und seit den 1960er Jahren dann kamen diese Sägen zum Einsatz, mit denen große Steinblöcke zu Platten verarbeitet werden konnten. Und heute sind die, ja, und die großen Schleifmaschinen halt schon computergesteuert. So ein Kipper ist nicht mehr gefragt. Lehrberuf findest du heute nur noch als Steinmetz oder Steinmechaniker. Und diese Steinmechaniker erlernen halt den Umgang mit den modernen Maschinen. Waren noch vor 100 Jahren ca. 1200 Steinhauer auf dem Brungers beschäftigt, sind es heute noch maximal 100. Ja, siehste. So ist es. Die Technik. Die Technik, die, das hat so sein Für und Wider, ne? Das ist natürlich auf der einen Seite verbessert die Arbeitsbedingungen, aber es steht auch insgesamt weniger Arbeit zur Verfügung dann letzten Endes. Ja, und es ist immer noch kein Job, wo du im Anzug reingehst und dann abends auch im Anzug wieder rausgehst, ne? Ne, genau. Und trotzdem findet ja auch noch Handarbeit statt. Also auf jeden Fall. Ist ja jetzt, ne, also ist ja nicht so, dass das alles so, wie da vom Berg runter gesprengt wird, in irgendeine Maschine reingeschmissen wird und dann ist das hübsch. So. Ne, man so schneidet sich da. Das, also man hat erstmal den Block aus der Mauer und dann schneidet man sich das dann zurecht. Und wenn du beispielsweise so einen Stein auf deine Zaunmäuerchen machen willst, auf deine Zaunpfosten oder so als Belag, die Ecken, die behaut immer noch einer von Hand. Ganz genau. Aber interessanterweise sind das meistens, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, Arbeiter aus, ja eher aus dem Osten oder so. Ich wüsste nicht, ja, dass... Also die das Handwerk noch kennen, ne? Ja, und auch die diesen Job noch machen wollen. Mhm. Also ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, hier in Deutschland, da wollen alle eigentlich nur noch Abitur und dann irgendwie einen Anzug und dann vorm Rechner sitzen. Ja. So, wir waren bei unseren Lungenkranken. Mhm. 1905, wieder aus den Aufzeichnungen der Gemeinde. Lungenkranke können in Lindlar nicht untergebracht werden, weil die Gemeinde kein Geld hat. Mhm. Na, das klingt ja fast wie im Hier und Jetzt, ne? Genau. Die Kommunen sind pleite und es besteht ein Handlungsbedarf und keiner weiß wohin. Ja, aber die Situation, die hat sich dann 1908 im November etwas verbessert. Da hat der Gemeinderat dann 200 Mark zur Errichtung von Fürsorgestellen für Lungenkranke bewilligt. Mhm. Und jetzt kannst du dich vielleicht daran erinnern, wir sind ja immer noch beim Steinbruch. Und bei dem letzten Steinbruch haben wir uns über die Stromanbindung unterhalten. Weil diese Brecherwerke und alles, die brauchten ja Strom. Genau. Und über Strom haben wir uns hier für Lindlar noch gar nicht unterhalten. Ja, das stimmt. Weil den mussten wir ja auch noch haben. Also Eisenbahn war ja nett, aber Strom? Jetzt ist ja die Frage, ob die Sülz in der Lage ist, so viel Kraft aufzuwenden, dass man daraus Elektrizität herstellen kann. Ja. Also hier im Tal haben wir ja die Wiel und die Agger. Und wo die dann zusammenfließen, da entsteht auch ein richtig breiter Strom, also Fluss, der das ja durchaus möglich machte. Wie ist das denn in Lindlar? Ja, bei der Sülz, da war es dann nicht ganz so toll. Nee, ne? Am 13. April 1911 wurde eine Kommission zur Errichtung eines Elektrizitätswerks gegründet. Zwei Monate später wurde das Elektrizitätswerk Gummersbach von der Kommission bezüglich der Lieferung von elektrischem Strom angesprochen. Mhm. Dazu müsse aber ein Stromverbrauch von 10.000 Mark pro Jahr sichergestellt sein. Die Hauptabnehmer seien die Firmen, aber sowohl die Basalt AG Linz als auch die Firma Ahrens und Tienes lehnten es ab, gegenüber der Gemeinde eine solche Verpflichtung einzugehen. Also die haben gesagt, nur für 10.000 Mark, nö, nö, nö, nö, nö, nö. Wenn es uns schlecht geht, können wir das nicht bezahlen, machen wir nicht. Genau. Dann haben sie sich überlegt, wieder 2 Monate später, da ist doch dieser Elektrotechniker Max Fröhlich aus Köln. Mit dem machen wir uns jetzt mal einen Vertrag, ein Elektrizitätswerk zu errichten. Jetzt soll aber zuerst mal nur der Ort Lindler elektrischen Strom erhalten. Am 27.04.1912 hat die Lindlerer Stein- und Kalkindustrie dieses Interesse am Bahnprojekt bekundet. Ne? Wir springen wieder zurück. Und in diesem Jahr 1912, einen Monat später, gab es dann einen Vertrag mit Karl Hinrad aus Koblenz und Friedrich Tencher aus Köln zur Versorgung Lindlers mit Strom. Zunächst aber nur das Bürgermeisteramt und das Rektoratsgebäude. Und jetzt kommt ein interessanter Punkt. Am 7.10.1912 wurde die Ortskrankenkasse Lindler zur AOK umgewandelt. Mhm. Ne? Also hier läuft jetzt alles ein bisschen wild, aber das sind halt Ratsakten. Und dann haben sie sich 1914 überlegt, jetzt machen wir einen Tilgungsplan zur Eisenbahnschuld. Weil wir wissen ja, ne, 1912, da war was mit der Eisenbahn. Und 1915 kriegt das Amtsgericht endlich elektrisches Licht. Ha. 1915. Ja, das Amtsgericht. Wir hatten ja hier ein Amtsgericht. Ne? Ja, ja. Man erinnert sich. Weil wir hatten damals ja noch die Gerichtsgewalt. Und das ist ja dann im Rahmen der Kommunalreform, sind wir dann Wipperfürth zugegliedert worden. Und dann war es ja mit uns vorbei. Mhm. 1916 dann, es gibt eine Firma, die heißt Gewerkschafts-Lindler, verlegt Schmalspurgleise mit 60 cm Spurweite auf der Strecke Brungersberg Bahnhofstraße. Was wird das wohl sein? 60 cm Spurweite, Brungersberg Bahnhofstraße, klingt für mich sehr nach Bremsberg. Das ist so ein Bremsberg. Ja, das wird der Bremsberg sein, genau. Also da hat man dann eine ungefähre Vorstellung, wann das mit dem Bremsberg hingekommen ist. 1917 wollte Lindler dieses E-Werk kaufen, kann es aber aus finanziellen Gründen nicht. Und 1919, wie eingangs schon mal erzählt, sollte die Weiterführung der Eisenbahnstrecke Lindler-Wipperfürth beantragt werden. Gleichzeitig kam es aber dann ein paar Monate später, nämlich im November 1919, drauf, dass doch die ganze Gemeinde mit Strom versorgt werden soll, wozu dann aber das E-Werk wiederum nicht ausreicht. Und dann? Wo war denn das? Ich meine, wir hatten ein im Abrahamstal. Das ist hier im Endeffekt, wenn du weißt, wo Altenlinde ist. Ja. Ja, ne? Also ne, du fährst, wenn du Altenlinde runterfährst, dann kommst du in Haibach raus und wenn du dann links fährst, also in Endeffekt Richtung Gladbach, das ist das Abrahamstal. Also da muss sowas gewesen sein. Komme ich aber gleich nochmal hin. Ja. Also die ganze Gemeinde soll mit Strom versorgt werden, wozu das E-Werk nicht ausreicht. Also wurden Verhandlungen mit Firma Berggeist in Brühl aufgenommen. 1921 stellte man dann fest, das Wassergefälle im Abrahamstal ist nicht ausreichend, um die ganze Gemeinde mit Strom zu versorgen. Daher wird die Elektrizitätsgesellschaft Frillingsdorf dazu bewogen, sich den anderen anzuschließen. Die Gemeinde tritt der Elektrizitätsgesellschaft bei und beteiligt sich an der Freileitung von Kaiserau nach Frillingsdorf. Und das ist quasi die Stromversorgung von Dieringhausen. Und die kommt uns jetzt auch wieder bekannt vor. Genau. Weil dahin, glaube ich, auch der andere. Ja, ja, klar. Das waren die Elektrizitätswerke, im Prinzip die Gummersbacher Elektrizitätswerke. Ja. Das ist ja verrückt. Ja, ja, das war aber, das habe ich mir schon fast gedacht, dass die Lindlarer das so nicht hinkriegen. Wie auch. Ich meine, die Sülz, die hat so viel nicht. Die Sülz, die wird erst nach dem Zusammenfluss von der Kürtner und der Lindlarer Sülz so weit, dass man da überhaupt ein bisschen was hat. Und dann kommt es auch immer darauf an, wie viel Regen hast du. Und wenn hier mal eine Zeit lang kein Regen war, dann da ist nicht viel mit Strom. Wobei wir hatten, da können wir vielleicht ein andermal drauf eingehen, in einem, in einer anderen Konserve, in einer anderen Episode, wir hatten ja hier in den Tälern sehr, sehr viele Mühlen. Also wir hatten Pulvermühlen, wir hatten Knochenmühlen. Das ist vielleicht auch noch eine interessante Geschichte, hier auf die Mühlen in der Gegend einzugehen. Ja. Also ich sag mal so, Wasserkraft hat man ja schon irgendwie immer genutzt, halt für diese Mühlen. Aber daraus Strom zu generieren, das ist halt nicht so ganz so das Gleiche irgendwie. Ne? So eine Mühle kann bei Niedrigwasser auch mal stillstehen, dann wird da halt nichts gemacht. Wenn da ein Ort dran hängt und der kriegt keinen Strom, das heißt, Du hast keine Staustufe, die du dann leer laufen kannst. Und das ist ja der Vorteil im Aggertal immer gewesen. Man hatte diese verschiedenen Staustufen und konnte dann halt mal, wenn die Agger Niedrigwasser geführt hat, dann über diese Staustufe leer laufen lassen, um weiterhin Strom zu produzieren. Aber das hatten wir im Leppetal ja auch. Du war das da den, auch, ja? Du kennst, ja, du kennst, okay. Jetzt nicht unbedingt wegen Strom, aber du kennst ja den Oelchenshammer. Ja, Ende den der kenn K19. Ich genau. Ja. Hast du den mal besucht, wenn die offen hat? Nee, besucht habe ich den nie. Solltest du mal machen, weil das ist ja ein Museumshammer. Und es gibt die, ich glaube, das ist meistens im Oktober, die Nacht der Schmiedehämmer, kann ich nur empfehlen. Dann machen die auf und dann kannst du dir angucken, da wird also live mit diesem Wasserhammer geschmiedet. Und da läuft quasi aus dieser Staustufe, die die dahinter haben, aus diesem Mühlteich, Wasser auf dieses Wasserrad. Das kann ich dir aber auch mal als Video zeigen, das habe ich mal aufgenommen. Und dann schmieden die da vor Ort irgendwelche Teile. Ne? Und nachts sind dann Leute da, die Fledermausdetektoren haben, also Bettscanner. Und dann kannst du auch noch hören, wie die Fledermäuse dann über diesen Mühlteich fliegen und sich die Insekten holen. Ist ein sehr schönes Erlebnis. Eigentlich kann man ganz gut mal angucken. Wir waren jetzt schon zweimal da. So, wir waren jetzt 1919, ne? 21. 21. Und 21 war die Elektrifizierung dann so weit, dass der Steinbruch davon profitieren konnte schon? Oder war das jetzt immer noch die Ortschaft? Also, du hast ja eben, jetzt habe ich das nicht mehr auf dem Schirm. Wann war das Dingsamt elektrifiziert? Das war das Amtsgericht 1915. Gewesen, ne? 15. Ja, so 1916. Also mitten im Ersten Weltkrieg. Der Bremsberg, der läuft ja für sich selbst. Bremsberg ist ja. Die werden, also wie es jetzt genau in dem Steinbruch war mit dem Strom, keine Ahnung. Das ist also so jetzt nicht überliefert. Also in den Büchern habe ich so nicht gefunden. Was ich aber gefunden habe, 1929 wurden die Steinbrüche im Felsental stillgelegt. Und plötzlich hatte man 80 bis 90 Arbeitslose. Ja, oh, ja. Was wir aber auch hatten, wir hatten ja nicht nur Steinbrüche, denn in Lindlar gab es auch Bergbau. Auf dem Brungerst hat man also nicht nur Grauwacke, sondern auch Eisenerz gefördert. Es gibt da die Relikte des Grubenfelds Astraea, die sind so ungefähr 750 Meter nördlich des Dorfzentrums. Dann gab es eine Grube Gottesgabe auf dem Gelände der ehemaligen Nordwestverpackungsfabrik. Da ist jetzt die Kletterhalle drin und die Brauerei. Und die war vorher die Fahrradfabrik Bismarck, deswegen heißt die Straße auch Bismarckstraße. Ein Antrag zur Ausübung von Bergbautätigkeiten wurde da 1762 gestellt und erstmalig wurde das Ganze in einer Belehnungsurkunde der Gewerken Witwe von Steinen und Sohn vom 15. Januar 1772 unter Gottes Gabe nachweisbar. Diese Grube hat dann bis mindestens 1806 bestanden, weil in einer im Großherzogstum Berg erstellten Liste für den Zehntertrag die Grube mit einem Roherzbetrag von 65 Haufen und einer Arbeiterschaft von 13 Knappen erwähnt wurde. Und die Erze wurden zur Schmelze nach Abrahamstal geliefert. Das heißt, im Abrahamstal muss es ja auch eine Eisenschmelze gegeben haben. Wo die aber war, habe ich keine Ahnung. Aber da könnte man sich ja auch mal irgendwann informieren. Dann gab es noch ein Eisenbergwerk zum Grünen Born. Und der Grüne Born, der liegt ja oberhalb dieser Nordwestverpackungsfabrik oder am Schluss war das Mondi. Und Born heißt ja Quelle. Also wenn man hier irgendwo Born liest, ist immer eine Quelle gemeint in der Regel. Also die grüne Quelle und die lief auch unter dem Gelände von diesem Fabrikgelände durch und mündete dann unten in diesen Küttelsbach, der im ehemaligen Entenpark, an der Villa Haus Plietz vorbeiging, wo ja gegenüber vom Penhong eine Feilenhauerei gewesen sein sollte. Aber es gab auch eine Feilenhauerei auf dem Gelände dieses Nordwestverpackungsfabriksgeländes. Das müsste das jetzige Verwaltungsgebäude sein. Aber gut, das nur am Rande. Also 1825 erwähnt dieser Bürgermeister Kurt, der uns ja schon mal begegnet ist, ganz zu Anfang vor ungefähr einer Stunde 40. Und 1897 hat dann der Bürgermeister Mausbach berichtet, dass, wie gesagt, die Grube noch in diesem Jahrhundert Erze zur Schmelze ins Abrahamstal liefert. Ob jetzt diese Grube Gottesgabe und Grünborn identisch waren, weiß man nicht. Mhm. Grünborn könnte aber auch ein Nachfolgebergwerk gewesen sein, weil ja bis 1855 jede Montantätigkeit geruht hatte. Okay, ja. Und dann gab es noch das Grubenfeld Astraea. Das hatte ich eben auch schon mal angesprochen. Die Mutung erfolgte am 24.12.1855, Heiligabend, und ein Verleihungsriss vom 25.07.1858 zeigt einen alten Stollen und ein Lichtloch sowie östlich an einem Weg einen Schacht. Belehnt wurde Wilhelm Hennes zu Ründeroth, der die Grube anscheinend für die Unterkaltenbacher Hüttengesellschaft erwarb. Und die Unterkaltenbacher Hüttengesellschaft, also ich weiß, es gab eine Eisenhütte in Unterkaltenbach, das ist jetzt die Firma Busch, und in dem Unterkaltenbach, da gab es ja dann auch so eine Grube wie 15 Löwenpfähle, die hieß so, weil da einer Stäbe aufgestellt hat mit einem Löwenkopf drauf, um das Grubengelände rum. Und Neumoresnet war da auch ziemlich umtriebig, sage ich jetzt mal. Ja, vielleicht nur als nebenstehenden Daten. 1859 bis 1882 wurden 822 Tonnen Eisenstein abgebaut. Wann Astraea stillgelegt wurde, ist nicht bekannt. Okay. Im Jahre 1900 gab es dann eine Petition zur Wiederaufnahme des Grubenbetriebes. Der Bergwerkbetrieb wurde aber nicht wieder aufgenommen. Aber man erwartete 1906 dann den Eisenbahnbau. Ja, aber das hat sich dann alles zerschlagen. Und noch ein Funfact, 1927, also diese Bismarck-Fahrradwerke, die sind eigentlich, boah, ich glaube, das Stammwerk war in Rade vorm Wald und wir hatten hier nur ein Zweigwerk. Und die fanden damals die Bismarckstraße so reparaturbedürftig, dass sie gesagt haben, Leute, wenn ihr die Straße nicht repariert, dann machen wir hier dicht. Kann man drüber lachen. Es gibt aber einen Eintrag in den Gemeindeakten von 1930, dass die Bismarck-Fahrradwerke leer stehen. Also das war... Das ist tatsächlich gemacht, ne? Ja, Zweitwerk der Fahrradwerke Bismarck, Schütte und Co. in Rade vom Wald. Ja, und da, weil halt diese Fahrradwerke leer standen, also diese Hallen, hat man dann gesagt, wir wollen ja neue Industriebetriebe nach Lindlar holen. Mhm. Und dann gab es eine Ansiedlung einer Feilenhauerei Grepp und Co. als Nachfolgebetrieb der Firma Arns und Tienes. Okay. Und die sind uns ja auch schon mal begegnet. Eben, ne? Weil wir sagten ja, die Linzer Basalt AG und Arns und Tienens wollten ja diese Verpflichtung nicht eingehen für die Elektrizität. So, 1935 hat sich dann die Fabrik Nordwestverpackung auf dem Gebiet der ehemaligen Grube angesiedelt. Und der Rest der Grube ist heute größtenteils durch den Grauwacke-Steinbruch am Brungast überschüttet. Da findet man also nichts mehr. Okay. Und Reste sind nur noch zwischen der Verlängerung zur Straße zur Weide und Nordwestallee südlich des Steinbruchs und nördlich dieser zwei Tiger erahnbar. Ich habe mir das mal angeschaut, also auf der Karte. Da könnte man möglicherweise vielleicht noch ein paar Bodenwellen finden, aber es lohnt sich nicht, dahin zu gehen. Und es ist, so wie ich das sehe, auch Privatgelände. Also das ist eigentlich durch. Ja. Was ich vor Jahren mal gesehen hatte, als ich über das Steinbruchgelände gegangen bin, da war noch so ein Teich mit so einem leicht grünlichen Wasser. Da mutmaßte ich, das gehört noch zu dieser alten Grube, aber da sind mittlerweile auch Steine drauf, da findet man nichts mehr. Jo, ja. Wo stehen wir jetzt? Jetzt muss ich mal eben... Jetzt stehen wir bei Ich habe fertig. Rekapitulieren. Wir haben gehört, wie ewig lang schon in Lindlar Grauwacke abgebaut wird. Ja. Erstmal versprengt quasi als lauter Einzelbetriebe, die dann mehr und mehr zu Betrieben zusammengefasst oder auch teilweise aufgegeben wurden. Das größte Problem war der Abtransport des Erzeugnisses, weil es keine gute Infrastruktur gab, um das zu bewerkstelligen. Also musste man die Berge rauf und runter mit Pferdefuhrwerken, bis man dann endlich 1912, da sprechen wir schon, da sind ja schon, ist ja schon über 100 Jahre sind da schon Steine abgebaut worden. Wenn man überlegt, 1600, 1700, 1800, 1900, das ist... Ja, stimmt ja, noch länger, um Himmels Willen, ja. Aber dass man im Dezember 1912 erst das ein vernünftiges Transportmittel hatte, ja, um was zu tun, um das Ganze quasi industriell zu betreiben. Also große Auswurfmengen schnell zum Verbraucher gebracht über die Schiene. Am Rande haben wir dann gehört, über die Krankenversicherung der Steinhauer und über auch das Leid der Steinhauer aufgrund ihrer Tätigkeit, sprich Silikose, sprich diese Lungenerkrankung, die letzten Endes dann durch den Dr. Meinerzhagen erst durch die Forschung von ihm erst zu einer Berufserkrankung, als Berufserkrankung Anerkennung fand. Wir haben gehört, dass am Rande auch noch wichtig ist zu wissen, dass es nicht nur Grauwacke abgebaut wurde da in der Gegend, sondern auch Eisenerz, das ja dann auch irgendwie weiterverarbeitet werden musste. Und wir haben über den Energiehunger erfahren, dass es auch recht mühsam war, eine zentrale Elektrizität irgendwie so zu etablieren, um diese Steinbruchindustrie als auch den Ort mit Strom zu versorgen. Das ist ja unglaublich, ne? Wobei mir noch so einfällt dazu, die werden mit Sicherheit irgendwo eine Dampfmaschine und einen Generator stehen gehabt haben, um sich irgendwo irgendwie Strom herzustellen. Das war ja damals durchaus üblich, dass die Firmen sich so eine Kiste irgendwo hingestellt haben. Und die brauchten ja in dem Steinbruch auch Pressluft über irgendwelche Transmissionen und so weiter. Das werden die mit Sicherheit irgendwie so hingekriegt haben. Vielleicht finden wir das mal noch irgendwann raus, können wir ja dann auf der Wanderung berichten, ja, wenn wir dazu noch was entdeckt haben. Ja, man muss sich auch noch ein bisschen was offen halten, ne? Ja, so habe ich es jetzt mal bisher so mal versucht zusammenzufassen. Aber ja, ist auch schon eine bewegte Geschichte, ne? Das ist schon Wahnsinn. Ja, auch Lindler sah damals ja ganz anders aus. Also die haben hier einen kompletten Berg, eine Schlucht reingesprengt, damit hier mitten durch den Ort diese Eisenbahn fahren konnte. Ne? Ja. Also wir hatten auf der Schwarzenbachstraße einen Bahnübergang, einen beschrankten. Mhm. Und dann ging das Ding ebenerdig durch den Berg, über den wir eigentlich sonst immer rübergehen. Da, wo jetzt neulich das Haus gebrannt hatte, wo ein Kindergarten steht. Also da quasi, da war eine Schlucht, da fuhr die Eisenbahn durch. Und das haben sie dann in meiner Kindheit dann angefangen zuzuschütten, wie auch den anderen Teil der Trasse halt hinten bei Falkenhof. Und da sind auch Kinder drin verunfallt, weil die sich dann versucht haben, da eine Bude oder einen Stollen zu graben. Und weil das ja alles nur aufgeschüttetes Gestein war, hatte sich das dann für die erledigt. Also wir durften da nie spielen, ne? Wir sollten das nicht. Also das ist schon so eine recht bewegte Geschichte hier um Lindler rum. Und man findet hier auch sehr viele alte Häuser noch, die eben aus diesem Kalkstein sind, die aus Grauwacke sind, im unteren Geschossen und obendrauf dann mit Fachwerk. Also wir blicken da auf eine gewisse Geschichte zurück. Ja. Und spannend an dieser Ausgabe finde ich ja, dass wir in dieser Ausgabe nicht nur den Nachhall aus ehemals haben, sondern dass wir in Lindler immer noch über einen aktiven Steinbruch, so wollte ich sagen, sprechen. Also wo immer noch ein Regelbetrieb stattfindet und wo, das hast du ja auch schon zwischendurch erwähnt, wo hochspezialisierte Produkte hergestellt werden, eben aus dieser Grauwacke. Also das find ich einfach klasse und ich bin da total drauf gespannt auf unsere Wanderung, was wir dann davon mitnehmen können und auch rüber transportieren können, dann in den weiteren Podcast. Ja, das wird mit Sicherheit spannend, weil, wie gesagt, Teile davon, die kenne ich halt, du kennst sie nicht und ich werde dich da auch hinführen, gerade weil auch die Ausstellung des einen Steinbruchs halt öffentlich ist, ne? Also da kann man am Wochenende durchgehen, da kann man sich dann ein paar Exponate angucken, also beispielsweise ein Elefanten aus Stein oder was auch immer man gerne kaufen möchte, ne? Also es wird keine Verkaufsveranstaltung, das wirklich nicht, aber was man heutzutage aus den Sachen machen kann und interessanterweise, wir haben hier im Ort auch einige denkmalgeschützte Häuser aus der alten Zeit. Und manche sind auch sehr schön hergerichtet worden. Wir haben zum Beispiel einen unterhalb dieser Steinbrüche. Da stehen dann zwei weiße Löwen auf einer vorgelagerten Treppe, also auf dem Eingang. Das macht schon richtig was her. Ja. Aber dazu musst du noch ein ganz kleines bisschen fitter werden, weil mit 4 Kilometern kommen wir da nicht hin. Das ist auch, finde ich, besonders jetzt an dieser Ausgabe. An der letzten Ausgabe hatten wir ein Steinbruch irgendwo im Nirgendwo, sage ich jetzt mal so. Ne? Da, ja. Da gibt es nicht viel drumherum und vielleicht 2, 3 Dörfer und Ende. Mit dem Steinbruch in Lindlar haben wir aber auch eine ganze Ortschaft, die von dieser Kultur geprägt ist. Was man halt dem Ort auch, finde ich, abspürt und auch teilweise ansieht, wenn man sich die Gebäude anguckt, zum Beispiel, wie die gemacht sind. Also jetzt ist ja nicht nur die Kirche. Ich erinnere, ich war jetzt auch länger nicht mal richtig in Lindlar, aber durch meine damalige berufliche Tätigkeit, ich erinnere das alte Bahnhofsgebäude, wo das auch sehr schön gestaltet ist, auch mit Grauwackesteinen und dergleichen mehr. Also das ist schon, ja, das wird spannend. Also da könnten wir Fortsetzungsgeschichte machen. Ja, es hat auch eine sehr bewegte Vergangenheit, weil da war ja auch mal eine Bar drin, die man ein wenig dem Rotlichtmilieu zuordnen konnte seinerzeit. Jetzt gehört das ja alles einer Spedition. Und wir haben noch unseren alten Wasserturm hier stehen. Da fehlt nur das Obergeschoss, sprich der eigentliche Wasseraufsatz. Aber der Turm selber, der ist auch denkmalgeschützt. Ja, und halt einige alte Gebäude wie das Amtsgericht. Und es ist eigentlich sehr schön. Und der große Vorteil, den wir immer noch haben, ist, wir haben halt diese direkte Verkehrsanbindung, wie beispielsweise Engelskirchen nicht, was ja früher an der Bundesstraße, die jetzt rückgebaut ist, lag, was durch diese Bundesstraße total zerschnitten wurde. Wir haben zwar die Möglichkeit, entweder in Engelskirchen an die Autobahn zu kommen oder halt, wenn man mehr in Richtung Westen möchte, in Untereschbach, in der Nähe von Immikeppel, was wir ja auch schon mehrfach genannt haben, auf die Autobahn zu fahren. Also man kommt hier eigentlich überall hin, aber halt nicht so direkt. Und deswegen hat der Ort noch einen gewissen Charme und wird auch von Touristen gern angenommen. Also im Endeffekt ist das hier auch Wohnen, wo andere Leute Urlaub machen, ne? Ist so, ja, absolut. Ja, ja. Absolut. Ja, cool. Eine Frage habe ich noch. Sprich. Der Steinhauer Pfad. Ja. Ist das tatsächlich, sag ich mal, der Arbeitsweg der Steinhauer zum Steinbruch gewesen? Nein. Nein. Wir gehen, wir gehen den Arbeitsweg an den Steinbrüchen vorbei hoch. Und man hat sich in diesem Steinhauer Pfad, also wir haben halt im Ort noch so ein paar Ruinen oben auf dem Berg, die den Steinhauern zugeordnet werden können. Wir haben dann ja die alten Löcher, in denen die geschürft haben, ihre Steine. Und da hat man dann ganz einfach eine Strecke durchgeplant, also so eine Art Trampelfahrt, und hat dann ein paar Schilder hingestellt. Ah, so sieht's aus. Also eigentlich so, um den Leuten halt mal das nahe zu bringen. Der Weg dahin war es nicht. Ne? Und der eigentliche Steinhauer Pfad, der fängt halt bei uns mitten im Ort an. Auf dem Marktplatz, da ist dann ein Brunnen, geht dann auf den echten Wegen bis halt hoch oben zum Brungers und dann über den Trampelpfad rund, und dann kommt man nachher wieder zurück. Aha, okay. Aber der das eigentliche Pfad, Rundweg, dieser Trampelpfad, der ist halt da oben mehr oder weniger wild durch diesen durchgrabenen Berg gelegt worden. So sehe ich das. Okay. Man kommt natürlich auch an Schautafeln für die Eisenbahn vorbei. Und ja, ein paar Sachen, die kann ich dir halt auch erklären, weil man sieht zwar was auf den Schautafeln, aber man weiß halt nicht genau, wo das mal gewesen ist. Ja, ja. Ne? Zum Beispiel, wo genau die Bremsbahn fuhr. Ne? Das weiß ich mittlerweile und das kann ich dir auch zeigen, dass du da eine gewisse Vorstellung hast. Ja, freue ich mich total drauf. Ja, ich mich auch. Und ich trainiere weiter. Das finde ich super. Mein tägliches Aufbautraining ist heute zwar ausgefallen, das tägliche Aufbautraining, weil ich nicht gut in Schwimmen bin, ja, sonst hätte ich auch heute rausgekonnt. Ja, super prickelnd war es tatsächlich nicht heute. Nee, hier flossen die Bäche, das war abartig, ja. Also. Ja, ich habe es in der Firma gesehen. Ich muss mir jetzt nicht nur eine Erkältung schnappen, das muss nicht sein. Nee, nicht wirklich. Ja, cool. Schön. Dann, ich wünsche dir viel Spaß beim Schnipseln. Oh ja, ich habe ja ein bisschen Zeit. Zum Hobby auch irgendwie immer dazu. Ja, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, ne? Bis du mit dem Training durch bist. Ja. Und ja, vielleicht kommt da noch irgendein oder andere Urlaub von mir dazwischen. Oder wir können es vorher einstreuen, ne? Dann verbleiben wir mal erst so. Lieben, lieben Dank. Keine Ursache, da nicht für. Für dieses gute Gespräch, das hat viel Spaß gemacht. Alles klar, Frank. Denn hat mich gefreut. Liebe Grüße. Auch dann so. Bis die Tage, ne? Dann bis denne. Bis denne, ciao. Tschü. Und dann kann ich immer, wenn hier irgend so ein Depp kommt, da so mit dem Finger hindeuten und sagen, hey, da ist noch Platz. Oder ich werf schon mal auf. Dann sieht das aus wie so eine ständige Grube. Genau. So ein Schild drauf, waiting for you. Genau, ungefähr so. Ach ja, noch geht's. Ja. Aber in der Sonne ist trotzdem schon scheiße. Aber so ist das nun mal. So, ich muss mal eben ein ganz kurzes Schallereignis machen. Ui. Ne, damit wir Leute, das hat kaum wehgetan. Ja, damit wir synchron sind. Jetzt rennt der schon wieder so. Die nächsten 35 Minuten ungeschnitten nimmt nur der Frank auf. Denn mein Rekorder hat sich verabschiedet. Wahrscheinlich war es ein defektes Akku. Er lief standardmäßig an, ich hatte die Akkus auch vorher geprüft, nur nach ein paar Minuten ist die Aufnahme abgebrochen. Und aufgefallen ist mir das eben erst mitten im Ort. Deswegen wird's jetzt ein wenig holprig. Aber wer unseren Podcast kennt, der weiß das schon. Es scheint sich zu einem Running Gag zu entwickeln. So, jetzt wandern wir durch Lindlar. Es ist Samstag, der 24.06.2023 und die Anmoderation wird alle paar Sekunden von vorbeifahrenden Autos unter... Nee, das hört sich nicht gut an. Das lassen wir mal besser, ne? So geht das nicht. Das kann man ja keinem antun. Ich glaube, da machen wir jetzt mal einen Schnitt. Start. Ist das der offizielle Start vom... Hier ist der offizielle Start vom Steinhauer Pfad. Das siehst du hier. Ja, Lindlarer Freizeitpark. Den nehme ich mal mit, ne? Eins für, upsie. Ach ja, das Bergische. Der ach, das ist der Steinhauer Pfad. Ja, toll. Genau. Ja, das nehmen wir doch auch mit, ne? Kannst du auch mitnehmen. So, und wir sind jetzt hier an Station A. Das ist der Standort. Und der ist halt hier so gemalt. Wir werden aber an dieser Stelle hier nicht hier rüber gehen, sondern wir knicken ab und gehen über das Steinbruchsgelände. Ah, okay. Das ist für dich interessanter. Ja. Und dann machen wir das hier bis zu diesem Punkt. Und hier musst du dich entscheiden, gehen wir hier rüber nach Hönighausen und wieder zurück oder lassen wir das? Okay. Das sind also 4 extra Kilometer auf die 8, die wir jetzt hier haben, drauf. Den Schlenker werden wir nicht machen, sondern wir gehen nachher hier runter, damit du hier einen Blick in den Grauwacke-Steinbruch hast. Gehen hier wieder rauf, dann hier die Querstrecke runter. Bis hier ist es interessant, danach nicht mehr. Gehen hier wieder zurück, hier unten über die Bismarckstraße und dann von da aus nach Hause. Ja. Weil das hier, das kann muss man sich nicht schenken. Machen, ne? Da ist nur noch der Weg über den Friedhof, aber das muss jetzt im Moment nicht sein. So habe ich mir die Wegführung vorgestellt. Ja, cool. Ja, dann gucken wir hier auf den Tacho, sage ich mal, auf den Inneren, wie es uns dann geht mit Temperatur und Dehydration. Danach wird es noch mal ungefähr, ich denke mal so 2,5 Kilometer mit dem Schlenker. Ja. Da musst du dir überlegen, ob du dann die anderen 4 noch dazwischen haben willst. Genau, ein paar Höhenmeter haben wir dann auch gemacht. Ja. Bis da sind wir auf 333 über normal. Ne? Ja, wir gehen oben über den höchsten Punkt rüber. Das ist so quasi schon, genau. Ja, toll. Ja. Fein. Vielen Dank schon mal an der Stelle für die Vorbereitung. Sehr genial. Ja, ich habe mir das gestern mal bei mir auf der Karte angeguckt, wie wir es machen. Und dann, auch ein altes Gebäude als Rathaus. Pfarrgasse. Das ist wirklich eine Gasse. Ja. Nicht als... Irgendwas stimmt hier nicht. Auch da... Nein. Komplett aus und ich weiß nicht warum. Darf ja wohl nicht wahr sein. Ich habe die Batterien kontrolliert, die waren neu. Dann ist das damals doch passiert. Der ist einfach ausgegangen. Der ist ausgegangen, ja. Ja, aber er hat eine Tastensperre. Also jetzt fehlt natürlich eine ganze Menge. Ja, muss man mal... Batterie blinkt. Müssen wir mal gucken, wie dicht ich bei dir gestanden habe. Vielleicht kann man was retten. Das verstehe ich nicht. Die waren frisch. Ich hab die sogar geprüft. Ja. Die waren frisch. Dann war eine Zelle vielleicht. Dann ist vielleicht eine Loop kaputt. So. Genau. Und die find mal. Ha? Und die find mal. Kann ich zu Hause machen. Ja. Rekorder aus. Ich hatte neue Batterien drin. Ja, ich habe noch zwei. verdammte Axt, weil die anderen, die sind für was anderes. Ne, ich brauche den gleich, damit das nicht rappelt und klappert. Hm. Ja, ärgerlich, aber nicht zu ändern. Siehst du, geht's mir diesmal so wie dir neulich. Das ist unfassbar. Das ist bestimmt ein Akku kaputt. Und dann geht er am Anfang gut, bis der Heile den kaputten zu Ende versucht hat, wieder aufzuladen. Und dann ist Ende. Ja, aber ja. Ich hatte die einzeln geprüft, ne? Ja. Mit dem Prüfer. Ja gut, da prüft man immer ja nur Spannung und keine Last, ne? Ja, leider. Ist das nicht ein tolles Haus hier mit dem... Tja, schade. Akku abgeschmiert. Das, was in der ersten... Das scheint ja hier so ein Running Gag zu werden, ne? Also was in der ersten NAE-Episode dem Frank passiert ist, passiert mir heute. Spannend. Wir waren ja eben schon auf dem Kirchhof gewesen. Wir machen jetzt noch einen kleinen Abstecher, weil ich dir noch was zeigen möchte. Ja. Und dann gehen wir wieder zurück. Und zwar, wir gehen jetzt mal hier diese Gasse hoch. Die Pfarrgasse. Oh, hier wird die Kanalisation entlüftet. Ja. Hier ist so ziemlich alles aus Grauwacke, Grauwacke, Grauwacke, Grauwacke, auch wenn es neuer ist. Küche. Die Hauptstraße. Du siehst hier überall von den alten Häusern gehen Treppen runter. Mhm. Bis auf die Straße. Und wir kommen jetzt an die älteste Apotheke hier im Ort. Die Adlerapotheke. Auch hier die Marktgasse, ne? Alles schön mit die Bruchstein eingefasst. Deutlich älter wie die Beleuchtung, die dran ist. Die ist ja. Aus den 50ern. Das war also damals die Hauptdurchgangsstraße. Und wir gehen jetzt in die Gasse am Falltor. Oh, das ist ja auch hübsch. Genau. Oh. Nicht hochgucken, hier hat irgendeiner irgendwo eine Kamera angeschraubt. Und wenn du hier das Haus siehst, ne, das ist also auch ziemlich... Ach, Bruchstein. Bruchstein, mit Lehm vermauert. Kommt ein bisschen raus, die Wand. Also wenn man hier so lang geht, hat man das Gefühl, die Wand steht... Oder ja, hat einen Bauch zumindest, ne? Genau. Ja. Und was wir hier halt noch haben, die heißt Am Falltor. Ja. Und damit man eine Vorstellung hat, ja, Arschlöcher am Werk, man kann es leider nicht mehr sehen. Ich hatte das neulich auch schon mal fotografiert, aber da war es nicht ganz so bemalt. Ist das neu, das Bemalte? Nein, das Bemalte, das ist schon länger. Ja. Ne? Also, das Falltor. Mhm. Das mittelalterliche Dorf war von Hecke und Graben umgeben. Der Durchgang zum freien Feld wurde abends mit dem Falltor verschlossen. Ja. Darum heißt das hier so, ja. Weil hier endete das um die Kirche und um den eigentlichen Ortskern dagegen. Und hier war dann halt irgendwo das Falltor für dich zur Information. Das ist ja cool, sodass man quasi den Ort wirklich verschließen konnte, damit der Nachtwächter nicht ganz so schwer hatte. Hier geht's zum Friedhof. Das ist der Friedhof, genau. Hier gehen wir wieder runter. Und du siehst auch hier alles noch altes Fachwerk. Das ist ja witzig. Da vorne Anbau, ist aufgeklebt. Den Anbau mit dem aufgeklebten Fachwerk. Also da ist ja. So eine Folie, Fotofolie in Fachwerkoptik über den Anbau gezogen. Lustig. Okay. Von hinten nähert sich schon wieder ein Kfz. Ich meine, okay, das ist nicht verwunderlich. Das Haus hier ist das alte Lehrerhaus, soweit ich weiß. Ja. Da hat früher der Lehrer gewohnt, hier für den Ort. Und die Besitzerin schließt gerade die Schlagläden. Polter die Polter. Ach ja, jetzt sind wir hier. Genau. Und hier, wo der Norma jetzt ist, ja. Du siehst hinten noch ein Bruchsteingebäude, das ist die Sparkasse. Das ist das letzte verbliebene Haus der Schule. Okay. Und hier, wo der Norma jetzt steht, da war früher ein Kino. Ach, okay. Ja, also das alte örtliche Kino. Und hier ist halt Mitte Ort. Hier war irgendwann mal auf der Ecke, was jetzt umgebaut wird, eine Metzgerei, wo jetzt diese Reiseagentur drin ist. Und hier vor dem Blumengeschäft. Jetzt kommt der Gerüstbauer um die Ecke. Beziehungsweise will da parken. Das ist der Nachteil, wenn du samstags einen Podcast aufnimmst. Da sind alle. Und nicht Sonntag, aber morgen sollen 32 Grad werden. Nee, das geht dann nicht mehr. Das hat andere Nachteile. Genau. Und hier, wo wir jetzt stehen, waren seinerzeit die ermordeten Kriegsgefangenen aufgebahrt, an denen Lindler komplett vorbei prozessieren musste. Ja, ja. Was ich dir auch schon erzählt hatte. Hast du mal erzählt, genau. Das war exakt hier. Ne? Also hier standen die Särge und dann mussten sie hier alle vorbei. So, wir machen jetzt noch einen ganz kleinen Abstecher, nochmal da runter und kommen dann wieder hier rauf, weil ich dir den Frohnhof noch zeigen möchte. Genau. Der Frohnhof. Hier parkt die Chefin. Ja, mit dem Dodge. Wir könnten jetzt da nochmal den Versuch machen, das vorzulegen. Ich spreche das gleich, ich spreche das gleich einfach ein im Nachhinein. Der Frohnhof. Dieses Haus trägt den Namen Frohnhof, denn an seiner Stelle stand im 10. Jahrhundert der Frohn- oder Herrenhof, Froh gleich Herr. Etwa um 900 begann das Kölner Stift St. Severin mit dem Roden des Urwalds, der in alten Zeiten unsere Heimat bedeckte. Als das erste Land urbar gemacht war, fuhr auch der erste Spinner durch den Ort. Nein. Als das erste Land urbar gemacht war, baute das Stift als Herr des neu gewonnenen Bodens den Frohnhof und dazu die Kirche als Eigenkirche. Die nach der Rodung entstehenden Höfe, jetzt fängt die gleich labern an, das hat keinen Sinn, das kannst du vergessen. Musst du wissen, liest du dann nachher mal rein. Ich fliege mal eben drüber. Ich später ein, genau. So, ich könnte jetzt schon ein Bier. Oder fünf. Aber gibt das ja hier nicht. Ich habe nur gesehen Peters und Zunft. Ja. Café zum Fachwerkhaus. Das ist auch ein sinniger Name. Wobei das überhaupt kein richtiges Fachwerk ist. Ja, doch, ist schon, aber ja, irgendwie so. Das ist alt. Jüngerer Bauart. So. Hier war also dieses Kino. Ja. Und hier war eine Metzgerei. Okay. Und als wurde wir dann am Pinhong? Nein, da kommen wir später hin. Ah, nee. Das war damals die Metzgerei. Und als wir damals in das Kino eingestiegen sind, was ja ein Lost Place war. Ach ja, okay. Oben, ne? Ja. Dann hat er uns gesehen, ja, da drin, oder die Taschenlampe, und hat auch direkt die Sheriffs die gerufen. Dann wurden wir flink. Ja. Aber das ist jetzt um die 40 Jahre her, das ist verjährt. Ja, okay. Außerdem gibt es das Ding gar nicht mehr. Also hier ist der obere Teil der Brennergasse. Mhm. Sehr kleine Gasse, das, toll, war früher, ne? Das war früher unser Schulweg. Ja. Und dieses Gebäude hier, auch da ist sehr schön zu sehen, der Erker, der da vorne dran ist. Ne? Ja, klasse, ne? Mhm. Lass mal eben rübergehen. Dies hier war die alte Schule, das alte Schulgebäude. Und hier vorne ist der Bessemspänger, den der Herr Bosbach noch seinerzeit geschnitzt hat. Weil in den Wintermonaten, als mit Steinbruch nicht so viel war, haben die Leute hier gerne Besen gebunden. Ich verstehe es nicht. Warum habe ich jetzt nur noch 48 Minuten Aufnahmezeit hier auf der Kiste? Tja, es ist schwierig. Ist es heute schwierig, echt. Ja, die alte Schule und der alte Baum. Wir hatten hier ein Schulgebäude. Also hier ging eine Treppe hoch auf den oberen Schulhof. Da durften aber die Grundschüler nicht hin. Die Grundschüler, die waren also es war die Grundschule, aber die ersten beiden Jahrgänge, die mussten hier unten bleiben. Ja. Und die anderen, die waren oben. Oben auf dem Schulhof. So, ja. Hier gab es dann noch ein anderes Gebäude, da war dann auch der Rektor und so drin. Ja. Und hier ging eine große Freitreppe rauf auf den oberen Schulhof. Und da an der Ecke, da hat sich ein Pavillon befunden. Und dieser Pavillon, das war der Medienraum. Also da hat man dann schon mal dieses WDR Schulfernsehen geguckt. Ja, genau. Ne, wenn was Interessantes kam vormittags. So, und dann hatten wir hier auch ein, noch aus der alten Zeit, ein Denkmal, ne, mit dem Reichsadler obendrauf. Ja, okay. Und wie gesagt, dieses ganze Bankrondell, das wurde halt hier so rund drumherum gebaut. Ob die Mauer noch, ich glaube nicht, dass es die Originalmauer war, ne? Ja. Sondern die haben sie dann nachher wieder dran gebaut. Aber das ist das echte Verbliebene, da habe ich noch unten Unterricht drin gehabt. In dem Gebäude, ich hatte Unterricht hier. Das erste Jahr. Mhm. Am ersten Schultag hier vorne war eine Art Zebrastreifen. Du kamst von der Brennergasse und als ich hier hochkam, habe ich das erste Mal gesehen, wie ein Mercedes das erste Kind überfährt. Scheiße. Da wusste ich, du musst aufpassen. Ja. Sag mal, wie hieß der Typ? Irgendwas mit Bänger? Bessemspänger. Bessemspänger. Genau, okay. Besenbinder. Auf Deutsch. Ja. Bessemspänger. Der Bessemspänger. Dann. Das ist auch wieder eine interessante Bude hier. Also ja, das ist hier alter Ortskern. Ja. Also das gibt es schon lange, weil das war quasi die Umgehung, die hier mit oben zu den Brüchen ging. Ja. Das hier ist auch ein sehr altes Haus. Und hier vorne ist das Haus von der Post. Das heißt, hier in dem Gebäude war früher das Postamt. Das ist ja das alte Postwappen noch drauf. Toll. Ja. Das heißt, wenn du gerade durchgingst, kamst du an die Schließfächer. Und wenn du seitlich reingingst, dann war hier Vorraum und ungefähr ab hier war die Wand. Ja. Wo dann die Schalter waren. Ja, genau. Aber das Haus da, das ist auch sehr, sehr alt. Das war ja immer was, früher ins Postamt gehen. Also es roch immer nach Linoleum und Pappe. Hier ist übrigens meine Augenärztin. Ja. Kann ich nur empfehlen. Und die, wenn du da in diese Einrichtung gehst, dann denkst du, du bist in vor 50 Jahren. Ja. Aber die Frau ist eine Koryphäe, deswegen mir egal. Genau. Hier war früher überhaupt kein Problem, hier mit dem Auto herzufahren. Heute ist es aufgrund der Enge und der Größe der Fahrzeuge schon eher ein Problem. Ja, wir kommen an den Entenpark um das Haus Plietz. Und hier geht auch der Steinhauer Pfad weiter. Das hier ist die Kamperstraße. Die geht zum Kamp, die geht zum Feld, zu den Feldern. Und die ging gerade rauf zu den Brüchen. Wir gehen jetzt hier in den Park hinein. Auch hier findet man überall Sachen, Tröge, auch aus Bruchstein. Bruchstein gesteinmetzt. Und ich meine, der Plietz, das war auch so ein Feilenhauer. Okay. Ne? Okay. Ja. Und wir hatten ja gegenüber dem Penhong eine Feilenhauerei. Hallo. Hase und Igel. Was für ein toller, großer, schöner, alter Baum. Ja, Linden. Boah, fantastisch. So, und hier siehst du die Häuser von der Straße mal von hinten. Ja. Das ist schon strange, streckenweise. Das ist das Haus Plietz. Hier war früher das Bauamt drin. Aha. Dann war es irgendwann mal Kindergarten. Und jetzt ist es, was es auch immer jetzt ist. Wohnhaus. Hier in dem Bereich stand in meiner Kindheit eine Holzlok mit Wagen. Vielleicht finde ich da noch mal Fotos von. Okay. Und das waren Nadelbäume. Und darunter war es immer dunkel. Ja. Ob sie die jetzt abgesägt haben, weiß ich nicht. Und da vorne ist die nächste Tafel vom Steinhauer Pfad. Und da gehen wir jetzt mal hin. Die Bäume stehen da wie Stonehenge, nur Woodhenge. Eine kleine Seitenbemerkung. Wenn ich meinen Rekorder richtig abgelesen hätte, hätte mir auffallen können, dass die Zeit nicht rückwärts, sondern vorwärts läuft. Ah. Aber ist nicht schlimm, wir haben jetzt einfach nur eine zweite Datei. Unüberhörbar klapperten die schweren, klotzigen Arbeitsschuhe mit dicken Nägeln beschlagen durchs Dorf. 10 bis 12 Stunden betrug die Arbeitszeit und da ging es manchmal schon um 5 Uhr in der Früh los. Zeit zu einem ausgiebigen Frühstück war nicht vorhanden, ganz abgesehen davon, dass bei den meisten Arbeiterfamilien ohnehin nicht viel auf den Tisch kam. Ja, die waren nicht mit Reichtum gesegnet. Ja, und hier auf der, oder auf diesem Schild, wie sagt man? Schild, ne? Ja. Sieht man verschiedene Bilder. Bild 1 zeigt die Henkelmänner, über die wir auch schon mal gesprochen hatten, weil da in Weiershagen auch Steine mit nach Hause transportiert wurden, um die Gassen zu bauen. Dann ein Arbeiter, wie er so einen Granitfelsen spaltet oder so einen abgeschlagenen Stein. Ja, genau. Also wir haben Bildbeschreibung. Dann siehst du wieder oben das Eis. Einen vereisten Bruchhang, Abbruchkante. Ja klar, da war dann natürlich nichts mehr mit Arbeiten, so wie es hier steht. Dann ruht die Arbeit. Und dann haben die natürlich auch kein Einkommen gehabt. Und das im Winter, wo man Brennmaterial und natürlich auch Essen und Trinken brauchte. Ne? Dann hat man Besen gebunden. Und so sah der ganz früher aus. Der war nämlich mal angemalt. Ach, aber die angemalt? Farbe, die ist weg. Ach, mittlerweile. Okay, ich dachte, der wäre so. Ja, dann haben sie ihn nicht wieder angemalt, weil sie sich gedacht haben. Genau. Da blieb eh so. Richtig, ja. Das geht ja wieder ab. Cool. So, wir gehen jetzt mal kurz darüber. Jo. Denn hier sah es früher ein bisschen anders aus. Wenn du dir die Struktur des hier anguckst, dann wird dir auffallen, der Bereich hier liegt etwas tiefer. Ja, genau. Hier das läuft war so. Früher ein Teich. Ah, okay. Und in der Mitte dieses Teiches war so eine kleine Insel mit so einem Entenhäuschen. Ja, und da waren immer das war Enten die Insel drauf. Quasi dann, ja? Aha. Ja, die war nur rund, die war nur so, ja. Ich sag jetzt mal 1,50 Meter oder okay, so, mit ja. so einem Entenhäuschen. Ja. Und deswegen hieß das hier Entenpark. Okay, ja. Jetzt haben sie den unteren Teich halt weggemacht. Hier siehst du nur noch dieses Rinnsal. Ja. Und wir hatten hier auch einen oberen Bereich, da oben der Teich, der ist noch zu sehen, ansatzweise. Mhm. Und zwischen den beiden Teichen gab es einen Bruchstein, der hatte so eine kleine Schwelle, also Senke, ja, okay. reingemacht und dann lief das Wasser von dem einen in den anderen Teich. Und hier habe ich dann, wir hatten irgendwann in der Schule, in der Grundschule, mal, ja, konnten wir uns irgendwann überlegen, was wir so an Tieren haben wollten. Und ich hatte zwei Molche. Und diese zwei Molche, die habe ich dann hier wieder ausgesetzt. Du siehst also hier der versumpfte alte Teil. Bereich. Und hier ging dann früher diese Brücke rüber. Ja. Dieses Rinnsal, was hier läuft, ist der Grünenborn. Okay. Und der Grünenborn entspringt oberhalb dieser Zwei-Tiger-Kletterhalle, Brauerei, Erlebniszentrum, oberhalb des ehemaligen Götze- oder Mondi-Geländes, Papierfabrik, wo dann auch irgendwann mal die Bismarck-Werke früher drin waren, die Fahrradwerke, Zweitwerk der Bismarck-Fahrradwerke aus Remscheid. Die Brücke gab es in meiner Jugend schon und das läuft quasi unter dem Firmengelände durch, was wir gleich sehen werden. Und noch ein bisschen genauer auf dem Rückweg, weil wir gehen jetzt erstmal woanders her. Und da, aus diesem Bruchstein, da kommt das raus. Okay, ach cool. Ja, und bis dahin ist der verrohrt quasi, ne? Bis dahin ist der verrohrt. Ja, ist natürlich, okay, jetzt hat es ein bisschen geregnet, aber... Ist das nicht, aber das kommt da oben aus einer Quelle, also das versiegt eigentlich nie. Ja. Wir haben als Kinder gern gespielt, weil es war halt gut zu erreichen. Und den Kulturpark, den gab es ja damals noch nicht. Der wurde erst später angelegt. Hier vorne haben sie jetzt so einen Garten für wer auch immer da was will. Essbares Lindler. Ja. Ja, also hier kannst du Lindler essen. Du bist schon am Kauen. Also hier stehen frei pflückbare Himbeeren. Und was noch? Brombeeren, Johannisbeeren. Wow. Disteln. Und auch Mohn zum Selbstverzehr. Sehr schön. Der Spaziergang war ein Traum. Oh, und ja, das ist immer das, wenn man mit diesen Fadenmähern arbeitet. Hinterlässt kann, man. Aber diese das kannst du ja hinten in dieser übliche Halde werfen. Ja, da tue ich gleich irgendwo. So, wir kommen zum Steinhauer Denkmal. Da ist es. Ja. Und das ist gar nicht so schrecklich alt. Das Nein. Steht 1987 drunter. Genau. Da wurde das den Steinhauern gewidmet. Ich denke mal, vielleicht im Zusammenhang mit dem Steinhauerpfad. Aha. Und jetzt gehen wir hier vorne raus auf die Kamperstraße. Von hier hast du nochmal einen schönen Blick auf das Haus Plietz. Mit Türmchen. Mit dem Türmchen. Toll. Ja, also die Leute, die da im Bauamt waren, die haben sich schon gefreut. Ja. Und ich denke, wie gesagt, es war mal eine Feilenhauerei. Oder es hat sich hier eine befunden. Ja, die nicht mehr. Oder es ist da oben das Gebäude, weil da gibt es ein Bruchsteingebäude, was ziemlich weit runter geht und vielleicht hat hier der Chef gewohnt, das weiß ich aber nicht genau. Da ist mit Sicherheit auch eine Plakette dran, aber das ist eine andere Nummer. So, gehen wir rüber, ne? Jetzt gehen wir mal eben hier rüber. Jetzt muss ich gucken, das ist jetzt wahrscheinlich. Warte. Gleich ist das Rad auf der richtigen Höhe. Jetzt. Ja. Da unten siehst du so eine kleine Bruchsteinmauer rauskommen. Da scheint ein Gitter drauf zu sein an dem Haus, was gelb ist. Ja, genau. Da war früher halt diese Metallschmiede, von der ich erzählte, wo du nur noch dieses Wappen in diesem Stück Zaun siehst. Genau. Wir gehen jetzt hier rauf. Du siehst hier auch eine schöne, krumme Bruchsteinmauer. Auch schön, ne? Ja. Also, okay, die hat auch einen Bauch. Weil das hier sind, kriegen die halt. Irgendwann drückt der Berg sich doch durch. Was für ein Riesenlavendel. Wow. Und wir kommen höher. Und et voilà, der Penhong. Der Penhong, da ist er. Da ist die Tafel. Ja, toll. Das ist ja wörtlich das, was in dem Buch steht, ne? Ja, und das ist auch wörtlich das, was ich seinerzeit auch vorgelesen hatte. Ja, also das ist sehr, sehr modernisiert, der Penhong. Um es mal so zu sagen, einfach da eine... Ja, es wurde halt überputzt, ne? Ob das alte Fachwerk noch existiert, keine Ahnung. Ja. Wahrscheinlich ist das unter einer 5 cm Styroporschicht. Wahrscheinlich. Und trocknet jetzt aus und fällt demnächst. Ja, vielleicht haben sie auch das Originalfachwerk rausgeholt. Und ausgemauert, oder? Und stattdessen diese Ytong-Steine reingeschraubt. Ja. Das hat man ja auch gern gemacht. Ja. Ach, Quatsch. Wir haben hier auch ein altes Gebäude. Auch mit so einem mit seitlich Stärker. Diesem Anbau. Und es kann auch sein, dass hier die Feilenhauerei drin war. Wird natürlich der kann Anbau nicht sagen. Sprechen, als Werkstatt quasi. Richtig, ne? Das würde dafür sprechen. Und da oben siehst du noch ein altes denkmalgeschütztes Gebäude. Ja, da wollte ich gerade sagen, das Emblem, das fehlt mir hier. Habt ihr hier Glasfaser gekriegt? Aber wenn du, ja, kürzlich hier wird Glasfaser verlegt. Ja, alles so ein bisschen. Unsere Straße kommt da auch demnächst dran. Ja. Mal gucken, vielleicht klappt es ja. Das ist hier die Eichenhofstraße, eine der Hauptkreuzungen, die wir damals hatten. Viel mehr Straßen gab es ja nicht. Also das Haus ist auch denkmalgeschützt. Und wenn du hinter dem Haus herguckst, dann siehst du die Rückseite dieses Gebäudes, ja, und des Anbaus, und das ist Bruchstein. Also das ist schon alt. Auch ein schönes Stück Steinhauerkunst. Ne? Ja, auch. Aber das ist jetzt, sind jetzt nicht so, wie sage ich, so Punkte von so einem Kreuzweg oder was, nee, die hier stehen, oder das sind schon eigenständige Denkmäler oder? Ja, wir haben 100, ne? Ich meine 138 oder 143, ja, Wegkreuze und Fußfälle im Gemeindegebiet. Okay. Ja. Und davon Wegkreuz heißt es, genau. Sind sehr, sehr viele, ja, aus Bruchstein. So, wir, ja, kommen hier an ein sehr schönes, wunderbar restauriertes Haus. Traum. Auch eine sehr alte Villa, ist ein Traum. Ja, echt. Hier neben war eine Halle. Genau, und in der Halle war früher das Salz gelagert, was wir hier im Winter zum Streuen brauchten. Ah, okay. Und da vorne, wo jetzt die Waschanlage ist, ich glaube, das Gebäude, was dahinter steht, das Weiße, hinter der Tankstelle. Das Niedrige, das, also, ne? Ja, ja, das mit diesem Walmdach. Ja, okay, ach so, okay. Da war früher der Mobau drin, das heißt ein Bauhof, ja, die Genossenschaft, ja, die ja jetzt oben hinter der Schule ist, ja, wo auch die Feuerwehr ist. Wo die Feuer, genau. Ja. Da konntest du dann reingehen und sagen, ich brauche dies, das, Ananas. Das Abraum hier hinter der Tankstelle, oder? Das ist der Steinbruch. Das ist der Steinbruch, okay. Das ist der Steinbruch. Da oben der Berg, das ist der Falkemich, Falkenhof. Hier steht kein Pferd auf dem Flur, sondern eine Kuh auf dem Dach. Ja. Vielen Dank. Ich wurde gerade von einem aufmerksamen Autofahrer über die Straße gelassen. Das habe ich gesehen. So, jetzt gehen wir in die Bahnhofstraße. Jetzt musst du überlegen. Das hier war die Bahnhofstraße. Mhm. Hier vorne war die Bahntrasse. Und du siehst da diesen Berg, ja, der hatte ein Loch, eine Schneise. Ja. Und durch diese Schneise kam die Bahn ebenerdig. Ach, das ist das, was wir letztens auf der Karte, oder? Genau. Ja, ja, okay. Da kam der ebenerdig. Ja. Dann ging die Trasse hier vorbei. Du siehst vorne, ja, schon jetzt, das, ja, Bahnhofsgebäude. Ja. Und da gehen wir jetzt hin. Ja, jetzt habe ich die Orientierung. Ne, das heißt, ja, also, du siehst hier hinten, das ist jetzt schade für die Zuhörer, die können es eben nicht sehen. Du siehst da hinten, wo die Häuser sind. Ja. Das ist das Niveau in Falkenhof. Das heißt, die Eisenbahn, die kam ja da hinten den Berg rauf, ja, machte dann hier durch den Ort diese Kurve und kam, genau, hier rum. Genau, die im Endeffekt, Karte, die ich hatte, die, da ist ja Süden. Da musste ich mich jetzt erstmal umorientieren, um das wieder zu erinnern, wie das da auf der Karte war. Aber genau. So, es gibt eine Straße da unten, das ist noch so eine Art Feldweg, da können wir nachher noch dran vorbeigehen. Ja. Die heißt am Bahndamm, weil da oberhalb ist die Trasse gelaufen. Hier vorne war ein Bahnübergang, da hat es dann gerne schon mal einen Unfall gegeben. Der Lindlarer Ort, der liegt ja jetzt deutlich tiefer, ne? Das heißt, der Lindlarer Ort selbst, wenn die zur Bahn wollten, dann mussten die immer berghoch. Aber musste man sich halt überlegen, wenn du die Bahn, also wenn du jetzt wieder runtergefahren wärst, ja, ne, du kannst nur mit einem bestimmten Rampenwinkel, weil den musst du ja irgendwann noch, ja, wieder rauf, weil hier war ja Schluss. Richtig. 3 Grad, ja, ja, das hätte nicht funktioniert. Ja, weil, da musst du Serpentinen machen. Ja, aber das ist mit Bahn auch scheiße. Hat der eine grüne Minna zum Wohnmobil umgebaut? Möglicherweise. Das ist ja witzig. Ja, schön haben sie es hier. Allerdings. Oh. Hochzeit. Sollte hier etwa geheiratet werden? Ja, zack, bringt sich wieder einer in Schwierigkeiten. Wir könnten jetzt ketzerisch sagen und sagen, Halbwertszeit ist ungefähr 3 Jahre. Ja, da sind wir ja deutlich drüber. Ja, wir sind deutlich drüber, das ist klar. Aber die meisten eben nicht. Wir nähern uns dem Bahnhof Lindlar. Schöne alte Gebäude, auch liebevoll restauriert. Da war ja mal ein Puff drin, also eine Bar. La Fontaine hieß die, La Fontaine Bar. Wer hätte es gedacht? Und hier, ja, siehst du noch ein altes Bahnhofsignal. Da schau her. Tuff, tuff, tuff. Die Eisenbahn. Wir fahren so in den Zoo. Jetzt gehen wir mal kurz hier rüber auf die andere Seite. Achtung, Videoüberwachung. Kann ich mir vorstellen, bei den ganzen Baustoffen, die hier da liegen. Unter diesem Dach, ja, kam seinerzeit die Bremsbahn raus. Ah, da jetzt, wo das, okay, Dach ist. Ja. Da vorne ist noch ein Stückchen Mauer. Also ich denke mal da zwischen den Häusern, ja, durch. Wahrscheinlich. Hier runter. Mhm. Und da vorne ist eine Tafel und da gehen wir jetzt hin. Und da sind auch Bilder von der Bremsbahn, ja, drauf. Hat da einer eine Heugabel abgestellt. Toll. Ja, weil hier Heu ist. Ja. So nach dem Motto, ich hatte gesehen, dass hier noch jetzt so dünn ist. Mhm. Ever. Schon jetzt gehen zick. Zu wärmen dafür. Genau. Ach, von hier ist das auch, ja, auch ein schöner schön Blick zu sehen. Auf den Gebäude. Bahnhof, auf hinten das Lagergebäude, wo die Pakete gelagert waren. Logistik für Mensch und Umwelt. Herrlich, ne? Aber was ist denn hier Mensch und Umwelt? Was haben die denn in diese Säcke drin? Irgendwas. Ja, Genau, oh ja. Und du siehst hier, wo der Bremsberg ist, dass der Bremsberg unter der Provinzialstraße durchfuhr. Ja. Und bis vor ein paar Jahren soll man auf der Straße wohl auch noch Betonplatten gesehen haben, die das abgedeckt haben. Die scheinen aber jetzt überteert zu sein. Also du siehst auch hier, ne? Das ist die andere Seite des Bahnhofs und das Gebäude war schon dran. Das war also quasi das Verladegebäude und die Gleise waren drüben auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite, genau. Ja. Das sehen wir nachher auch. Ja, genau, und da ist die Kleinbahn durch die Leppe auch dokumentiert. Mhm. Ja, und hier siehst du ne? Das Bremsbahn, zweigleisig. Genau. Auf Bild 5. Und das da ist Linde. Da, ja. Das ist Bahnhof Linde ne? Mit dem Gebäude. Ja, genau. Da hat Mamas Auto drin gestanden. Aha. Hier war unsere Baracke, wo ich drin gewohnt habe. Und das ist hinten das Viadukt. Ja, genau. So sah es dann mal aus. Heute ist das alles viel schöner und zugewachsen. Und da nochmal das Bremsbahnbild. Ja. Hübsch haben sie es hier. Aber wirklich gut. Und hier eine Feldbahn in dem Steinbruch ist das wahrscheinlich hier im Bild 1. Ne? Genau. Ist das warm in der Sonne? Boah, aber wirklich. Es ist jetzt 23:30. Und wir haben ungefähr, sollst du nicht meinen, ne? Sagen wir mal, ein Viertel des eigentlichen Weges hinter uns. Ja, es wird wärmer. Also ich denke, da zwischen den beiden Häusern ging die Bremsbahn durch. Wir können uns jetzt da drüben noch zwei alte Fachwerkhäuser ansehen, wenn du willst. Bruchsteinhäuser, Entschuldigung. Ja. Oder auch nicht, weil wir werden gleich hier zurückgehen und da hinten hoch. Okay. Übers Gelände, nicht den originalen Weg. Ja. Die Bremsbahn kam durch das Gestrüpp muss da durchgegangen sein, hier gerade runter. Ja. Merkst du direkt, wie angenehm das hier schon ist, wo die Sonne besser, nicht hinbrennt. Ne? Sehr schön. Sobald man mal ein bisschen im Schatten ist, ist es gut. Ja, hier. Hier kam sie runter und hier ging sie durch. Ja, muss so sein. Da wird jetzt teilweise als Einfahrt auch genutzt. Und hier haben sie ja auch mit den Hang abgefangen mit so ein bisschen Bruchstein. Und ich denke, hier überall, ne? Du siehst, hier haben sie viel an der Straße mal gefrickelt. Ja. Und da ist das wahrscheinlich überdeckt worden. Wenn du hier so vorbeifährst, siehst du sowas ja gar nicht hier. Ne? Nee. Das da vorne. Wunderschönes Alte. Das da vorne waren Arbeiterhäuser. Ja, die sehen auch so aus. Ja. Die sehen ist auch echt genau schön hier. So aus. Interessanter Erhaltungszustand. Das Dach flammneu. Das Interessante ist, die haben die Straße jetzt 30 gemacht, aber das scheinen die alle noch nicht verstanden zu haben. Nee, diese großen Zahlen kann man aber auch so schlecht lesen. Mal sehen, ob das was nützt, wenn ich einfach auf der Straße lang gehe. Ja, du wirst wahrscheinlich überfahren. Ja, mit Tor. Arbeiterhäuser. Auch schön. Ja, ist nur recht dunkel da in den Zimmern, wie es scheint. Stehen halt direkt Bäume vor dem Haus. Aber dann wird es auch nicht so heiß. Ja, wollte gerade sagen, das könnte allerdings der Vorteil. Hier unter den Linden zu parken, ist natürlich auch nicht prickelnd. Das klebt. Da verharzen dir die Scheibenwischer. Riecht aber gefährlich nach Lack. Und zwischen, das ist das, was ich dir zeigen wollte, zwischen diesen beiden Gebäuden, hier gab es einen Teich. Ja, okay. Früher. Jetzt nicht mehr. Und nach was es hier riecht, das ist halt der Bauernhof. Ja, hier riecht es nach Bauernhof, genau. Der ist nämlich eigentlich da drunter, also da hinten runter. Ja, ich habe gerade gesehen, das Eternitdach. Ja, da hat es auch irgendwann mal gebrannt. Ist dann auch schön neu gemacht worden. Mit dem, der das jetzt führt, der war in meiner Klasse, in der Grundschule. Cool. Also hier überall noch ne Mauerrelikte, alles von damals. Geht's dir noch? Ja. Das ist schön. Der führt Reifen auf seinen Hänger. Ja, geländegängige, ne? Aber wirklich. Würde in meinen Augen auch viel Sinn machen, wenn er angetrieben wäre. Schön aber in der Spur bleibt. Ja, klar. Kardanwelle dran. Du hörst schon das hässliche ja. Gegacker und Gekrähe. Wir können hier leider nicht abkürzen. Wir müssen den Schlenker durch die Sonne gehen. Auch den Hühnern ist es zu warm. Du siehst, die sind unterm Stall. Ja, machen keinen glücklichen Eindruck. Ja, es ist halt warm. Das mögen die auch nicht. Das Wasser steht in der Sonne. Aber die haben wahrscheinlich hinten auch noch was. Das ist dann die Freilandhaltung. Aber die sind mit Sicherheit glücklicher. Ja, als die anderen. Das ist keine Frage. Weil die anderen, die zeige ich dir gleich, die sind auch Freilandhaltung, aber die leben zwischen Brot und Salatköppen, die wild in der Pläne liegen. Und so riecht das da auch. Die geschmissen werden, ne? Ne, das ist hier auch, du kannst ja eigentlich nur in gebückter Haltung durchgehen. Also ab 1,70 wird es hier eng. Sankt Apollinaris. Oh, das erinnert mich an was. Vielleicht sollte ich mal was trinken. An den Rucksack gehen. Wenn der mal vom Rücken runterkommt, ist das auch ein Erlebnis. Denke ich mir. Plötzlich frisch. Ja. Ja, normalerweise würde ich diese Kappe nicht tragen, ja, aber dann hätte ich das ganze Gesicht schon sehr verfeuchtet. Ja, es sollte ja so ein bisschen bewölkt sein. Und wenn jetzt so der eine oder andere Wolke mal vor die Sonne geht, dann das ist, schon gut, ne? Ist das schon schön. Ja. Wir gehen gerade zurück. Da unten sind wir gerade parallel gelaufen. Ne? Ja, eine Art alternative Veränderung des vorgeschlagenen Weges. Ich hasse das. Was? Unter den Linden herlaufen. Ja. Wenn da Bienen drin sind, das ist so reichhaltig, was die Linde liefert. Die fallen wie besoffen darunter. Und dann fallen die einen in den Nacken. Und dann fängt das an, ungemütlich zu werden. Ja, aber es summte nicht. Insofern denke ich, alles gut. Samstag und Chaos beim WAP. Alle tanken, alle waschen. Ja. So, wir gehen gerade die Straße rauf. Also das ist die Brungersstraße. Die ging drüben von der Kamperstraße hier vorne zwischen den Häusern durch. Ja. Und dann hier hoch. Und das ist der Weg, den früher die Steinhauer genommen haben, um hier oben arbeiten zu gehen. Arbeiten zu können, genau. Ja, Urwald. Wieder im Kommen. Alles Abraum. Ganze Kultivierte weggemacht. Es ist alles Abraum. Mhm. Und dann wächst nach, was halt hier so ist, ne? Ein Biotop. Oh. Hörst du sie klagen? Oh ja. Das klingt auch nicht nach Glück. Nee. Tut es nicht. Wir nähern uns dem Tor zum Steinbruch. Die Ausstellung ist geöffnet. Man darf über das Steinbruchgelände gehen. Und gleichzeitig siehst du hier den Beginn der Bremsbahn, weil die nahm hier ihren Anlauf und ging dann da hinten quasi runter durch das Gestrüpp. Das Regenrinne. Oh. Riechst du es? Wenn eine Hühnerhaltung so riecht. Oh. Also da ging sie runter. Ja, und da oben, quasi hinter den Häusern, ein Stockwerk tiefer, quasi eine Haushöhe tiefer, ging die Eisenbahn, machte dann da die Kehre und ging hier unten rum. Runter, ne? Boah, jetzt fange ich an, richtig zu ölen. Ja, das ist auch jetzt... Weil der Berg. Der Berg hat es in sich und die Sonne brennt. Pralle Sonne, ja. So, das ist die Ausstellung, die brauchen wir jetzt ja nicht, oder? Nee, hier ist ja schon genug ausgestellt. Ja. Aber wie verschieden die Steine hier sind, ne? Ein Mitarbeiter im Steinbruch schlägt gerade Bruchsteinplatten zu. Ja, so klingt das, wenn der Steinhauer auf Stein hauen tut. Genau. So, da ganz oben kann man auch hin, aber nicht heute. Vorsicht, Schlamm, je nachdem, wo du gehst. Und da vorne muss ich aber gleich auch was trinken. Ich werde ein wenig wackelig. Ja, merkt man dann doch, ne? Ja. Und da vorne ist halt eine Kletterwand. Da darf man vom Deutschen Alpenverein dran klettern. Aha, okay. Die, wo ich immer schon mal erzählte, wo der Elefant in der Wand ist. Ja, genau. Der Elefant in der Wand. Und das ist mal ein Stapler, ne? Ja. Also da kann man hochgehen und dann bis oben auf die Haupthalde rauf. Und hier diese Volvo-Kipper, die siehst du immer, wenn die auf D-Max die Diamantenminen in Amerika zeigen. Ja. Da fahren sie auch gern mit den Dingern rum. Habe ich auch schon im Stahlwerk gesehen. Da haben die damit die Schlacke auf der Halde gefahren. Du siehst ja auch überall die Bohrlöcher, bevor sie den Stein gesprengt haben, in den Steinen. Und das Geräusch im Hintergrund ist jemand, der mit einem Hochdruckreiniger einen Stapler reinigt. Na, alles gut? Alles gut. Schön. Hier vorne siehst du unterschiedliche Bruchsteinqualitäten in kleinen Halden zusammengefasst. Quasi Körnungen. Als Schüttgut. Ja, unterschiedliche Körnungen. Überall hier für irgendwelche Leute die Platten, die fertigen Waren aufgerichtet. Richtig schickes Material bekommen. Bruchstein. Ich hatte damals wegen meinem Brunnen mal gefragt. Und das sind schon Preise, die ich nicht bereit war zu zahlen. Ja, das ist ja auch interessant. Auch hier, ne, schöne Mauerecken. Ja, das hat schon... Und hier finden wir die erste Kurbelstation. Ui! Das heißt, wenn du etwas hören willst, wirst du erst kurbeln müssen. Ich stelle mich derweil mal unter dieses Tor. Also muss so lange kurbeln, bis es aufgeladen ist. Ich glaube, der nimmt den nicht wirklich mit hier, als ob der durchrutscht. Schade, macht aber nichts. Es gibt noch eine Kurbelstation und wenn du hören willst, was die sagen, ich habe das zu Hause. Ich hatte das ja schon mal in einem Podcast abgespielt, ja. Weil ich hatte mir von denen die Erlaubnis geholt, das zu tun. Ich nochmal hier aus dem Off. Den besagten Audioschnipsel aus dem damaligen Podcast spiele ich an dieser Stelle einfach mal ein. Vorab jedoch ein wichtiger Hinweis zu den Mitschnitten der Audiostationen. Das Copyright der mitgeschnittenen Original-Audiodateien der Audiostationen liegt bei Das Bergische G GmbH. Mir wurde auf Nachfrage freundlicherweise die Erlaubnis erteilt, die Mitschnitte innerhalb dieses Podcasts verwenden zu dürfen. Vielen Dank dafür. Ihr möchtet wissen, wie es war, als Steinhauer zu arbeiten? Es war eine harte und gefährliche Arbeit, das kann ich euch sagen. Aber wir haben sie mit Leidenschaft gemacht und waren stolz auf unsere eingeschworene Steinhauer-Gemeinschaft. Schon um 6 Uhr in der Früh zogen wir los, durch den Ort, den Berg hinauf und in den Steinbruch. Dort arbeiteten wir bei Wind und Wetter. Die Gesteinsschichten aus der Wand zu lösen und in verschiedenen Arbeitsschritten zu zerkleinern und zu behauen, war körperlich sehr anstrengend. Da freuten wir uns natürlich auf die verdiente Mittagspause. Wir ließen unser Werkzeug ruhen und stärkten uns mit dem Essen, das die Kinder uns im Henkelmann hoch in den Steinbruch brachten. War es auf dem Weg zu uns kalt geworden, durften wir es beim Schmied im heißen Wasserbad aufwärmen. Und dann ging die schweißtreibende Arbeit auch schon wieder weiter. Den feinen, quarzhaltigen Staub, der beim Zerkleinern der Grauwacke entstand, atmeten wir ein, ohne zu wissen, wie gefährlich er für unsere Lungen war. Die Folge? Viele Steinhauer sterben bereits im Alter von 35 Jahren oder etwas darüber an der sogenannten Silikose und hinterließen Frauen und Kinder. Da es ja jeden von uns treffen konnte, schlossen sich die Steinhauer zu einer Gilde zusammen, die den Witwen und ihren Kindern finanziell unter die Arme griff. Das war zu der damaligen Zeit zwar eine fortschrittliche, aber zugleich notwendige Abmachung. Erst später wurde die Staublunge als Berufskrankheit anerkannt. Der florierende Lindlarer Industriezweig zog auch Arbeiter aus den Nachbarländern, wie zum Beispiel Italien, an. Steinhauer und Steinmetze ließen sich hier nieder und profitierten von dem Bauboom des 19. Jahrhunderts. Die kunstvollen Grabsteine auf dem Lindlarer Friedhof zeugen von der internationalen Steinmetzkunst dieser Zeit. Hauptsächlich wurden aber Bausteine aus den großen Natursteinblöcken geschlagen, wie Pflaster und Mauersteine. Heute wird die Grauwacke hier immer noch abgebaut und verarbeitet. Unser Beruf hat sich infolge des technischen Fortschritts jedoch sehr verändert. Wie man die Grauwacke heute bearbeitet und was man daraus macht, erzählt euch jetzt mein junger Kollege hier. Die Bearbeitung der Grauwacke ist heute sehr viel einfacher und angenehmer geworden. Wenn man sich überlegt, dass ein Stößer früher an die 25 Tonnen Stein am Tag bewegt hat. Unglaublich. Das nehmen uns jetzt zum Glück die Maschinen ab. Es gibt Maschinen für die Gewinnung im Steinbruch, Transporthilfen wie Gabelstapler und LKWs und solche, mit denen wir den Stein letztendlich in die gewünschte Größe und Form bringen. Wir selbst müssen die Gesteinsstücke nur noch kurz anheben, um sie für die Sägen oder Fräsen auszurichten. Wir brauchen heute auch keine Angst mehr haben, an Silikose zu erkranken. Die Luft in den Fertigungshallen ist aufgrund der Absauganlagen sehr viel staubärmer als damals. Und das Tragen von Atemmasken gehört für uns schon zur Routine. Wir arbeiten die meiste Zeit drinnen, nicht wie die Steinhauer, die bei jedem Wetter draußen schuften mussten. In den Hallen haben wir es trocken und warm und die Maschinen vereinfachen die Arbeit an der Grauwacke. Andererseits muss man den Lärm, den sie machen, in Kauf nehmen. Und vor allem wissen, wie sie funktionieren und was man mit ihnen alles machen kann. Daher ist die Bedienung der computergesteuerten Werkzeuge ein wichtiger Teil unserer Ausbildung. Mir macht diese Arbeit richtig Spaß und ich weiß die modernen Arbeitsbedingungen sehr zu schätzen. Dennoch haben die Steinhauer von damals meinen vollsten Respekt. Sie haben für ihren Beruf alles gegeben. Viele sogar ihr Leben. Steintor. Das Tor. Das Tor zur Zeckenwelt. So, wir sind endlich im Wald. Wir sind endlich im Wald, ja. Ah. Wir haben endlich schönen Stacheldraht, neu, teilweise aber auch eingewachsen in Bäume. Neuen gelben Stacheldraht. Ich muss mal ein Schlückchen trinken, weil ich merke, ich nehme das Esprit. Ja, ich trank vorhin auch schon einmal. Wir werden nachher. Ich hoffe nur, dass die Nierenfiltration nicht zu schnell einsetzt. Ich denke mal, das filtrierst du wahrscheinlich. Also ich filtriere sehr viel hier über die Oberfläche raus. Oder auch im Schritt hier. So irgendwie habe ich das Gefühl, die Hose klebt. Aber naja, da habe ich heute mit gerechnet. Ja. Also alles sehr schön eingewachsen, wie sich das gehört. Und auf der einen Seite ist Hang. Der eigentliche Weg, der führt da unten her, hier rauf. Ja. Zugewachsen, eklig doof. Und ich denke, über den Steinbruch war jetzt für dich die interessantere Strecke. Absolut. Und du siehst halt hier alles Halden. Sehr schön. Richtige Wacker, die hier runtergekommen sind. Das ist schon über Jahrzehnte gewachsen. Jahrhunderte, will ich sagen. Ja. Aber in der Größe hier. Es ist interessant, dass die das einfach liegen lassen und sich sagen, ja gut, das Licht hat halt da, ne? Können wir ja mal holen, wenn wir nichts Besseres zu tun haben. Das Interessante ist, wir haben hier eine Stelle am Weg, die will ich dir gleich zeigen. Wenn du da durchgehst, wird es plötzlich schlagartig um mehrere Grad kälter. Ja. Weil wir quasi durch so eine Halde durchgehen. Ach. Du hast links die Halde, rechts die Halde. Ja. Und durch die ganze Kühle, die in diesem Stein gespeichert ist, wird es plötzlich auf dem Weg richtig schön kalt. Na toll. Ja, hier siehst du Gleise genau, von der alten auch, ne? Kleinbahn. Genau, die Kleinbahngleise kleingeschnitten, senkrecht eingehauen in den Boden als Anker für ein Stacheldraht. Genau, als Anker. Zaunpfosten, wollte ich sagen. Ja. So, jetzt fällt mir das Wort auch ein. Vielleicht sollte ich doch noch ein paar Schlücke nehmen. Da oben am Hang liegt wahrscheinlich irgendwo, wahrscheinlich immer noch ein Fahrrad, was da entsorgt wurde. Irgendwo war hier auch mal ein Kinderwagen. Da liegt also auch ziemlich viel Müll im Hang. Das sieht auch spannend aus, als ob hier so eine Moräne mal abgegangen ist, ne? Vorhin habe ich schon gedacht, was mag das gewesen sein? Also früher dachte ich mal, ob hier vielleicht was mit Bremsbahn war. Aber das da drüben, das ist einfach nur so ein Betonding, was jetzt falsch rum da rumliegt. Ja, wahrscheinlich ist das mit der Moräne abgegangen von oben. Gut, das ist jetzt der untere Teil. Die kippen jetzt eigentlich in eine andere Richtung ab, nämlich weiter nach da hinten. Ja. Und da wächst der Berg auch immer mehr. So, die Holde wird jetzt wahrscheinlich mal kurz ein Stück da runter gehen und dann wieder hochkommen wegen diesem anderen Spiel. Und wir gehen schon mal langsam hier hoch. Die kommen ja nach. Das hier ist der Baumstamm, wo die neulich diese Sägearbeiten probiert haben. Ne? So, wie säge ich mit einer Kettensäge in ein Stück Holz? Hatte ich, glaube ich, erzählt. Ja, hattest du. Erinnerst dich? Ja. Ja, und hier geht es jetzt moderat bergan. So, dann merke ich aber doch schon. Hätte ich mich vielleicht doch eincremen sollen. Ich würde ja jetzt schon behaupten, dass wir den Abstecher nicht machen. Ich würde auch davon absehen. Ja. Wir haben so noch genug. Ja, das sind im Endeffekt so zwei Steinbuden. Ja, ja. Die Fotos hast du gesehen. Die Fotos also, habe ich gesehen. Da können wir ja immer mal noch können wir einfach mal so hingehen, wenn du Bock hast. Wenn wir die nächste Brotdose zurückbringen. Ja. Ah, Menschen im Wald. Mit Rucksäcken. Wahnsinn. Ui. Bergraufgeher. Na, also du siehst, auch die Wurzelteller hier, wenn so ein Baum mal umfällt, die das nehmen Bruchsteine mit. Das ist 1:1, ne? Wenn du jetzt da bei uns durch den Wald gehst, die stehen mitten im Geröll. Man merkt richtig, wie hier ja schön kühl. Der Hang Kälte abstrahlt. Ja. Hier geht's so, hier hast du, ja, aber hier hast du ein Stück Halde und hier hast du ein Stück Halde. Und du merkst richtig, wie hier so eine richtig wesentlich kältere Strömung ist. Ja. Da oben ist ja auch der blanke Fels zu sehen. Ne? Und kaum gehst du da ein Stück weiter, bäm, alles vorbei. Gleich, da sind Wiesen. Es wird, jetzt hier noch kälter. Und da ist der Punkt, wirklich kühl. Der richtig abgeht. Ne? Merkst du, wie das hier gerade abfällt? Absolut. Wenn du dann hier zwischen stehst, das ist einfach nur geil. Ja, hier hast du auch noch den Stein im Boden. Ach, geht schön kühl. Ja, und jetzt kommen wir auf die freie Pläne. Nicht mehr schön. Aber mit einem Hauch Wind. Ja, der ist echt angenehm, ne? Aber du siehst, die ganze abgeholzte Fläche, die wächst hier schon wieder radikal zu. Ja, ein Glück. Überall kommen neue Bäumchen. Fingerhut. Oh, Fingerhut, habe ich den Eindruck, ist dieses Jahr richtig viel. Überall mal so vereinzelt Dürrständer stehen lassen. Und ich bin froh, dass hier keine Pferde sind. Ja, dann weil sonst hätten wir jetzt hier die Bremsen. Ende. Im Juni fängt die Bremsenzeit an. Ja. Die Stiche machen mich fertig. Die tun auch fies weh. Und was halt viele nicht wissen, was ich immer wieder sage. Borreliose. Borreliose. Gerade bei denen. Und das ist auch noch dämpig hier oben. Ja, hat ja geregnet. Also dämpig meint hohe Luftfeuchtigkeit. Ja, die kommt jetzt hier aus dem feuchten Boden raus. Du hast ja gesehen, im Steinbruch war teilweise auch noch Schlamm. Der war noch, ja. Und der Regen, der hier auf die Halden fällt, der versickert ja sofort. Mhm. Läuft dann auf den Grund der Bruchsteinhalde, ne? Ja. Und dann hier über die Dinger langsam ab. Die gehen also nicht direkt als Oberflächenwasser weg. Aber was sich hier getan hat. Neulich waren die Hochsitze noch sehen, am, ne, Boden zu erkennen. Ja. Jetzt gucken die gerade mal so rüber. Ja. Wahnsinn. Also da bin ich auch. Und eine schöne Aussicht hier. Da ist die Reitanlage Süttenbach. Ja, es ist leider ein bisschen diesig. Sonst könnte man da hinten in der Richtung wahrscheinlich auch noch die nächste Hügelkette. Ich will mal nicht von Bergen sprechen. Aber wenn ich hier stehen bleibe, dann mache ich das im Schatten. Ja. Weil hier in der Sonne tötet mich. Nur wie das Holz schon wegmockt. Wir haben wieder Schatten. Ja. Juhu, in einem kleinen Buchenwald. Nein, ein Eichenwald. Nein, ein Buchenwald. Wald. Ein Wald. Im Wald. Mit Bäumen, also Laubbäumen. Genau. Das, ich muss mal einen Moment die Kappe absetzen. Einmal entlüften. Aber sobald ich die Kappe absetze, laufen mir Sturzbäche die Stirn runter. Also als Schweißband ganz gut. Ja, was der Friedhofsgärtner immer trägt. Hier vorne ging mal ein Weg hoch, der ist jetzt zugewachsen. Aha. Wir nehmen jetzt den anderen, um auf den Aussichtspunkt zu kommen, wo du in den Steinbruch reingucken kannst. Ja. Und dann gehen wir wieder zurück runter hier auf diesen Weg, weil, Vorsicht, Hundescheiße, jo. Ein Stück weiter geht es dann auf den eigentlichen Steinhauer Pfad, der durch die Kuhlen geht, mhm, wo wir auch ein bisschen Treppe gehen müssen. Ja. Aber das ist schön. Das heißt, wir werden jetzt öfter mal irgendwo hin und dann wieder zurückgehen, weil so als richtige Runde, ja, kannst du das halt nicht machen, weil, ja, dir sonst ein paar Sachen fehlen, die eigentlich interessant sind. Aber du siehst, hier ist noch sehr viel übrig geblieben. Und auch hier diese ganzen Bodenwellen, die wir hier haben, zum Teil alles Halde, wobei man hier immer gucken muss. Manchmal ist es halt Halde und Kuhle. Ja. Und manchmal ist es auch Bombentrichter von aus dem Krieg. Ja, klar, das bleibt hier natürlich. Weil die haben wir nämlich auch noch. Und die hat ja hier niemand weggemacht, weil warum? Nö. Ja, wir sind auf 310 Metern circa, wenn der Kompass das hier richtig angezeigt hat. Wir kommen noch auf 330 oder was war das? 340 meine ich, 344. Ja. Wo wir gerade hier sind, du wolltest ja mit dem Geocachen anfangen. Und deswegen biegen wir hier mal ganz kurz ab. Da rein. Will ich das? Ja, willst du. Klar. Das sieht gut aus. Allein wegen Gucken ist es schön. Ja. Ja, ja, ich brauche die Handschuhe. Er fängt jetzt mit dem Geocachen an. So, wir sehen also hier eine kleine alte Kuhle, wo Bruchstein abgebaut wurde. Mhm. Eine von diesen vielen kleinen. Und wenn man die Aufgaben des Caches richtig gelöst hat, dann findet man hier einen Geocache. Der versteckt sich da irgendwo, wenn ich mich nicht irre. Ich hoffe, ich irre mich nicht. Boah, ich habe die Finger so dick, ich kriege die scheiß Handschuhe nicht an. Zum Kotzen. Ja, aber ohne mache ich hier nicht. So. Dann gucken wir mal, ob ich mich nicht noch irre. Ja, und dann findet sich hier so eine Dose. Zack. Witzig, ne? Und ein Logbuch. Ja. Das Logbuch kannst du dich jetzt eintragen mit deinem neuen Geocacher-Namen, den du dir jetzt mit Sicherheit überlegt hast. Nicht, habe ich nicht überlegt. Nee. Dann musst du dir einen überlegen, wie du heißen willst. Mit dem musst du dich dann noch anmelden. Das ist natürlich irgendein Spitzname. Genau. Ist da ein Stift drin? Oder? Wenn nicht, ich habe einen. Ja? Kommst du schneller dran? Ja, klar. Dann brauche ich die Handschuhe nicht ausziehen. Ja, ist schön, haben sie es hier. Und so wird man dann hier hingeführt. Ich habe mich immer gewundert, warum der Weg hier vorne nicht ganz so zugewachsen ist wie die anderen in, ja, diese Löcher. Weil da durchgelaufen wird. Weil da durchgelaufen wird, ja, weil es hier einen Cache gibt. Ne? So. Ja. Vielen Dank für den Cache. Vielleicht bist du ja der Nachhallige oder so, was weiß ich. Ja, überleg dir was. Denk dran, du musst dich dann bei Geocaching.com möglicherweise auch unter vielleicht dem Namen anmelden können. Oder die Holde. Oder vielleicht Team möchte die auch ein Team sein. Oder sie möchte extra oder... Vielleicht hat sie eine Idee für einen Teamnamen. Ja, vielleicht ist es auch einfach nur warm. Schön haben sie es hier. Ich nehme jetzt... Ja, wegen mir. Das hat wahrscheinlich keiner. Eben. Ich hatte erst an den Shorty 01 gedacht. Das war mein Skip. Ja. am CB. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob der nicht sowas nicht schon vergeben ist. Ja, da wirst du wahrscheinlich noch irgendeine Nummer nachhängen müssen oder so, weil es den dann vielleicht schon gibt. Was hatten wir heute für ein Datum? 24. Service-Tweet. In 6-7 Monaten ist Heiligabend. Ne? Nicht, dass das wieder plötzlich kommt. Denk nochmal drüber nach. Wieso? In 6-7 habe ich gesagt. 6-7 Monaten, irgendwie so. Ja, pff, ist doch noch lang hin. So, das mache ich jetzt mal, damit ich mir das auch merke. Irgendeiner genau. 7, dann hängt er da am 24. Januar. Und er ja, siehste, weil er zugehört hat. Und dann sind hier diese lustigen Tauschsachen drin. Ja. Essenssachen gehören nicht in Cash, das nehmen wir mal raus. Ja. Ja, da hat hier einer einen 2 reingetan, ja, was ein Schwachkopf. Oh. Ach ja, irgendein Müll. Ach, das ist dieses komische Baumderivat-Dings da. Ja. Ach, von der. Ja, von irgendwas hier, was weiß ich, was das ist. Machst du jetzt noch ein Foto? Nee. Du musst nichts reinlegen. Nee. Du musst nichts machen. Ich dachte, ich hätte ein Plektrum dabei. Ah. Aber nein. Kein Plektrum. Ich kann ja den Zwanni, meinen letzten Zwanni da reinlegen. Nee, wohl kaum. Dann so, ich verstecke das mal wieder. Nein, das war ein Scherz. Bevor meine Brille gleich ganz undurchsichtig wird. Das hätte ich da so ein Zwiebelleder-Portemonnaie. Also so ein Plektrum hätte ich wohl auch. Ach so. Ja, das Zwiebelleder, das kenne ich auch. Mein ja nur. Also ich dachte, da Unsinn mitmacht. Es ist aber auch ölig hier. Muggel, also das Muggel der Herzen wäre auch doof gewesen. Ja, den hat ja schon der Klaus. Den hat der Klaus. Den hat ja der Klaus. So. Hölle, ist das warm. Guck mal, da können wir dann, wenn wir mal Lust haben, auch gemeinsam. Ja. Loggen. Deswegen habe ich uns beide da. Ich weiß, der Esel nennt sich zuerst. Zum Aussichtspunkt. Meine Fresse, ist das warm. Bin ich froh, dass es nicht morgen ist, weil morgen um die Zeit sind wir 2 Grad weiter. Also morgen wäre nicht gegangen. Boah, das müsste man doch fast sehen. Das muss doch so aussehen, als hätte ich in die Hose gemacht. Kannst du nicht was auf morgen umbuchen? Ach, guck mal hier. Du. Ich muss leider kurz verweilen. Es ist ja Schatten. Harte Gasse Süng. Ich hätte doch die Systemkamera mitnehmen sollen. Ich wusste, dass ich diesen Satz heute mehrfach sagen werde. Es ist Harte Gasse Süng. Da hört man öfter, wenn ich gehe, die Glocken. Ja. Boah, und da vorne ist dieser weiße Penünkel, der irgendein Mast ist, aber weiß der Geier. Guck mal, was das diesig ist hier. Da kriegst du kein klares Bild hin. Vielleicht hast du auch das Handy unter Wasser wegen in der Tasche und weil du so ölst. Ja, liebe Zuhörer, es ist warm. Arg warm. Hölle warm. Gleich wird's Zeit für ein Traubenzückerchen. Tralalalalalala. Traubenzückerchen? Ja. Das erinnert mich auch an was? Wir haben früher, wir haben hier früher im Wald, kann auch hier dieser Weg gewesen sein, ich bin mir gar nicht sicher, Holz gemacht. Ah, okay. Ist jetzt auch schon bestimmt 30 Jahre her. Aha. Und ich hatte dann von einem Bekannten so einen alten Deutz-Trecker von 1953. So ein kleiner. Und hinten war ein Wagen dran mit Holz. Und ja, ich wusste rudimentär, wie man Trecker fährt. Ne? Ich kannte das auch mit den Einzelradbremsen und so. Alles schön. Nur was er mir nicht gesagt hat, ist, wenn du mit Gewicht am Hang fährst, niemals unter keinen Umständen schalten. Und boah, ich schalte. Hast du heiß gebremst? Nee. Ich wollte hier, ersten Gang am Berg angefahren, hier rein, wollte in den zweiten schalten, krieg den Gang nicht rein und das Gewicht hinten zieht mich rückwärts. Rückwärts runter, ach, schrecklich. Ich wäre fast über die Straße hinten den Hang runtergeknallt, aber zum Glück hat dann die Bremskraft auf dem, also das ist ja nicht Straße, ist ja hier der Waldweg, auf dem Waldweg gereicht, um die Fuhre abzubremsen. Hör mal, da Wahnsinn. Ging mir der Arsch auf Grundeis. Ja. Mann, Mann, Mann. Und dann sagt er, schalten darf sie aber nicht. Aha. Ah, danke. Jetzt, ich hätte ja tot sein können. Das war so ein Trecker, der hatte, ja, die der hatte noch nicht mal einen Überrollbügel. Ja, der hatte nichts. Der hatte vorne so einen Auspuff dran. Ja. Wenn du einen Berg raufgefahren bist, saßt im eigenen Dienst. Und hast richtig Gas gegeben, dann fielen den Häusern nebenan die Scheiben raus. So richtig. Das war richtig geil. Aber ja, war eine Lebenserfahrung, habe ich mir gemerkt. Jetzt muss ich mal gucken. Don't shift the gear. Meine, es ist der. Lass uns mal hierher gehen. Zum Glück gerade nicht schlammig. Das ist die Umgehung, wenn es hier schlammig ist. Ja, hier steht sogar noch Wasser an, hier in der Pfütze. Ja, hier vorne ist auch noch ein bisschen. Ja. Wir nähern uns jetzt der zweiten Kurbelstation. Und ja, dann dem Aussichtspunkt. Das ist ja auch schön hier mit dem Farn und toll. Mal wieder Fingerhut dazwischen. Oh, und dann haben sie das hier abgesperrt. Ja, dass da keiner hergeht. Ja. Oder herfährt. Kurbelstation 2, probier dein Glück nochmal. Mal gucken, ob die auch so desolat ist. Die scheint zu gehen. Ja, bis die rote Lampe leuchtet. Ja, der nimmt was mit. Das war bei der anderen nicht möglich. Die Lampe leuchtet schon. Länger? Oder kurbeln, bis er aus ist. Kurbeln, bis das Lämpchen erlischt. Ach je. Zusätzlicher Kalorienverbrauch. Ja, da brauchst du noch so ein Minütchen oder so. Wollten wir nicht dafür mal so ein Exzenter mitnehmen? Bohrmaschine. Lange Stange draufgesteckt, Bohrmaschine. Muss so ein bisschen länger als die Kurbel sein, die Stange. Und dann mit dem Akkuschrauber. Jetzt hat da einer eine Batterie hinter die Lampe geklemmt. Die leuchtet immer. Und in Wirklichkeit machst du jetzt Strom für Lindlar. Siehste. Mal sehen, wenn ich aufhöre, ob dann im Steinbruch... Nee. Siehste, passiert da nichts mehr. Wenn er aufhört zu kurbeln, bevor die Lampe, wird er zurückgesetzt. Jetzt ist aus. Sie ist aus. Hier nun die Aufnahme der zweiten Audiostation. Nicht jedoch, ohne nochmals darauf hinzuweisen, dass das Copyright der mitgeschnittenen Originalaudiodateien der Audiostationen bei Das Bergische GmbH liegt, die mir auf Nachfrage freundlicherweise die Erlaubnis erteilt haben, die Mitschnitte innerhalb dieses Podcasts verwenden zu dürfen. Als Steinauer kann ich euch sagen, unsere Lindlarer Grauwacke ist schon ein ganz besonderes Gestein. Gebildet hat sich der Sandstein vor 390 Millionen Jahren, als es hier noch ein tropisches Meer gab. Unter hohem Druck haben sich die Sedimentablagerungen zu diesem Stein verdichtet. Im 12. Jahrhundert begann man, die örtliche Grauwacke für den Bau besonderer Gebäude zu nutzen. Ein Beispiel dafür ist die St. Severin-Kirche unten am Marktplatz. Lange Zeit war das Gestein aber nur von regionaler Bedeutung. Man nutzte es vor allem für das Pflastern von Straßen sowie für erste Steinhäuser im Bergischen. Sonst gab es ja nur Fachwerkhäuser aus Holz und Lehm. Da es schwer war, das Gestein in großen Mengen über weite Strecken zu transportieren, hielt sich der überregionale Absatz in Grenzen. Das änderte sich aber schlagartig, als Lindlar einen eigenen Eisenbahnanschluss erhielt. Ein besonderer Tag für den Ort. Ab diesem Zeitpunkt stellte der Transport kein Problem mehr dar. Die extra entwickelte Bremsbahn brachte die Grauwacke in Loren aus dem Steinbruch direkt an die Verladestation des Bahnhofes. Die Nachfrage an unserem vielseitig nutzbaren Stein stieg, insbesondere für den Städte- und Straßenbau. Das bedeutete für uns Steinhauer, dass wir manchmal mit der Arbeit kaum nachkamen. Um den Ablauf so effizient wie möglich zu machen, hatten wir für jeden Schritt Spezialisten. Die Stößer zum Beispiel. Sie waren für die Steingewinnung und erste Zerkleinerungen zuständig. Aus großen Feldstücken machten sie mit ihrer Spalttechnik grobe Quader, die sie an die Kipper weitergaben. Die Kipper zerkleinerten die Quader dann zum Beispiel zu handlichem Pflasterstein. Und alle waren wir abhängig von solidem Werkzeug, mit dem uns der Schmied regelmäßig versorgte. Dank unserer Erfahrung und dem geschulten Blick für das Natursteinmaterial wussten wir Steinhauer immer ganz genau, wo man den Hebel am besten ansetzen musste und wie der Stein sich aufspalten würde. Diese Handwerkskunst geht durch die überwiegend maschinelle Steinverarbeitung von heute bald für immer verloren. Wirklich schade. Hi, ich mache gerade eine Ausbildung in einem Grauwackebetrieb. In diesem Beruf ist fast nichts mehr wie früher. Und zu einem Steinhauer kann man sich auch gar nicht mehr ausbilden lassen. Der Beruf heißt nun Steinmechaniker, beziehungsweise Naturwerksteinmechaniker. Zwar steht immer noch die Bearbeitung der Grauwacke im Mittelpunkt, aber wir arbeiten inzwischen mit ganz anderen Mitteln und stellen auch andere Produkte her. Der Arbeitsprozess ist insgesamt sehr viel technischer und moderner geworden. Es kommen vor allem viele Maschinen zum Einsatz. Das spart menschliche Arbeitskraft und Zeit. Und zudem ist der Zuschnitt der Steinplatten sehr viel präziser. Unsere computergesteuerten Fräsen und diamantbesetzten Sägen schneiden den Stein, als wäre er aus Butter. So können wir die Grauwacke auf den Millimeter genau in die gewünschte Form bringen. Super, oder? Wir Steinmechaniker können daraus dann zum Beispiel Produkte für den Innenausbau von Wohnhäusern und Hotels fertigen, wie exklusive Bodenbeläge oder individuelle Küchenarbeitsplatten in edlem Design. Für den Außenbereich produzieren wir vor allem Elemente für Natursteinmauern, Säulen, Gehwege und Terrassenanlagen. Davon könnt ihr hier im Lindlarer Ortskern viele entdecken. Einige Arbeiten machen wir aber schon noch von Hand. Zum Beispiel, wenn wir der Steinoberfläche mit Meißel oder Schariereisen ein spezielles Aussehen geben möchten. Denn was es früher nicht in dieser Vielfalt gab, ist die Oberflächenbehandlung der Steine bzw. Steinplatten. Je nach Kundenwunsch können wir die Fläche polieren, verzieren, gravieren oder mit individuellen Reliefs versehen. Sogar ein Imprägnieren ist heute möglich, was den Stein zusätzlich gegen Schmutz und Witterung schützt. Den Gestaltungsmöglichkeiten sind praktisch keine Grenzen gesetzt. Auch die Wahl des idealen Rohmaterials gehört zu den Aufgaben eines Steinmechanikers. Denn nicht jedes Gesteinsstück eignet sich für jede Verwendung. Das ist ja das Tolle an dem Beruf. Die Grauwacke ist und bleibt einzigartig. Jedes Stück sieht ein bisschen anders aus. Das fängt bei den Marmorierungen an und hört bei der Farbigkeit auf. Die Farbe gibt uns übrigens auch Aufschluss über die Zusammensetzung und Härte des Gesteins. Dass wir unsere Grauwacke-Produkte mittlerweile in alle Welt exportieren, zeigt, das Gestein ist zwar uralt, hat aber eine vielversprechende Zukunft. Das ist ja das Tolle an dem Beruf. Die Grau... Die Grau. Die Grau. Wacke. Tja. Tja. However. So ist es. Kannst du kurbeln, wie du willst, ne, wenn der keine Lust mehr hat. Dann sagt er nichts mehr. Dann schweigt er still. Frau? Ja? Kannst du dich noch erinnern? Ja. Wo hier die Dose war? Weil unser Neukescher, der will ja, ja unter irgendeinem dieser Steine. Ja, müssen wir mal gucken. Nö, irgendwo. Wir waren im Winter hier. Ja, das ist natürlich. Aber vorher kann man ja mal, wenn du da so rüber, mal da drauf, kannst du den schönen Aussicht genießen in den Steinbruch rein. Musst du drauf gehen da und wenn du ein Ärmchen brauchst zum Festhalten. Ja, das musst du schon gehen, aber mit einer Butze ist das so eine Sache. Ja, gucke da. Kann mal gucken. Oh, das ist schick. Ja, irgendwo genau. War da, ne? Mit Wasser rausgepumpt, wo es nötig ist. Handschuhe raus. Kipperbuden. Ja, jetzt sieht man mal aus der anderen Richtung. Sind jetzt etwas anders, ja. Sehen wir ja immer. Genau. Ja gut, den Blick, den gibt es ja in Weihershagen nicht mehr. Der ist ja natürlich auch echt mutig. Ach so. ja. Ungefähr so. Catchen. Vom Feinsten und zugewachsen. Frisch in Zeckenhausen. Irgendwo war da mal ein Döschen. Hast du die App drauf? Aber wir haben aber gefunden, ne? Ja, aber ich habe ja gefunden, nein. Ja. Hier ist eine Butterbrottüte. Nee. Müsste eher eine Butterbrotdose sein. Eigentlich war der so drunter. Ja, irgendwo, aber vielleicht auch hier. Der ist nicht mehr auf der Karte. Hä? Der ist hier nicht mehr drauf. Dann ist er weg. Ja. Dann müssen wir halt nochmal kommen. Irgendwann. Na ja, kriegen wir schon hin. Hat der Besitzer den? Nee. Ich glaube nicht, dass hier irgendeiner was frickelt. Nee, also der, ist der Eigentümer, also der Doseneigentümer vielleicht. Ja, ist ja Blödsinn. Warum? Weil hier Deppen waren oder was? Ja, vielleicht. Ich weiß ja auch nicht, wie das mit dem anderen da unten ist. Der andere, den gibt's noch. Also das sind Abstände, die eingehalten werden müssen, oder? Ja. Sonst ja. Aber da der mal freigeschaltet war. Ja, waren sie. Mhm. Egal. Nur eine Dose. Also der Blick da in den Steinbruch, der ist echt enorm. Ne? Also, ist schön, ne? Ja. Dieses zerklüftete und abgeschlagene. Ja, und das ist halt ein Steinbruch, der, also im Unterschied zu dem anderen, ja halt noch richtig bearbeitet wird. Also liegen da natürlich auch Rohre zum Wasserabpumpen drin und Ein Kompressor habe ich gesehen. Wir sehen aber gleich nochmal, also da kommen wir von der Straße nochmal dran vorbei, von der Anfahrtseite, und die Straße mündet quasi direkt an die Abbruchkante. Mhm. Wenn das jetzt nicht zu zugewachsen ist, kann man da auch reinschauen. Aber wir gehen jetzt erstmal wieder zurück, weil das war ja hier nur so ein kleiner Stichweg. Man kann auch hier dann weitergehen, aber dann kriegt man das eigentliche Stück, was wir noch gehen wollen, nicht mit. Deswegen gehen wir zurück. Weil so, wenn wir spazieren gehen, gehen wir schon mal da gerade durch. Aber das ist so von der Art, wie es angelegt ist, gar nicht schlecht. Also man kann hier schon einiges sehen. Ja, das ist auch angenehm, auch hier durch diesen kleinen Birkenwald zu gehen. Ja, und man darf halt nie vergessen, Steinbruchgelände wie hier sind quasi auch Biotope, ne? Ja. Weil auf den Halden tut sich nichts, hat meistens abgesperrt. Mhm. Da bleibt die Natur sich selbst überlassen. Und dementsprechend hast du das auch. Also an vielen sonnigen Stellen hast du hier Eidechsen. Und dann haben die hinten am Pfad, wo wir gleich auch hergehen werden, oberhalb des Steinbruchs einen neuen Teich angelegt für die Gelbbauchunke, die ja unter Naturschutz steht, damit die sich da wieder ansiedeln oder verbreiten kann, keine Ahnung. Das ist eine Kondensations- oder Konvektionsfläche vergrößern. Ja, ich muss mehr abstrahlen. Was ich im Moment schlecht abstrahlen kann. Wir waren gestern ja noch auf dem Geocaching-Event. Okay. Und da habe ich einen Zwiebelschnitzel gegessen. Und es gab Augustiner. Das ist eine sehr... Das ist ja eine blöde Kombination. Es ist eine brisante Mischung. Das meiste habe ich auch schon in mehreren Sitzungen. Aber irgendwie scheint sich da erneut Druck aufzubauen. Das bringt Bewegung in die Sache. Es könnte noch einen gewissen Nachhall geben. Die Frage ist, ob es was wiegt. Das wäre dann suboptimal. Dann befinden wir uns nämlich nicht auf dem Steinhauer Pfad, sondern auf dem Sprilky Way. Es gibt die Tage des Donners, ne? Das war ein Film mit Tom Cruise. Es gibt Tage der Sprühwurst, aber das lassen wir dann. Ja, das lassen wir. So, der Steinhauer Pfad. Betreten auf eigene Gefahr. Ausgeschildert. Ja, und das Beste ist, wenn du mal hier rumgehst und das andere Schild liest. Da war nämlich mal was draufgeklebt. Das Dumme ist, das Aufgeklebte ist weg. Was ist weg? Nur für Friedhofsabfälle. Und das ist dann eben auch recht nett. Gut, ne? Zu wissen. Betreten auf eigene Gefahr, nur für Friedhofsabfälle. Das heißt, wer hierher geht, ist eigentlich schon tot und weiß es nicht. Sehr gut. Schön haben sie es hier, schön und zäckig. Ich empfehle, möglichst nicht vom Weg abzuweichen. Okay, ja, die mögen das hier auch sehr mit dem Fahren. Die mögen das mit dem Fahren, die mögen diese Höhlen im Stein, wo sie niemals niedrigere Temperaturen als minus 28 Grad kriegen. Was bedeutet, die sterben nicht, die vermehren sich mit den ganzen Mäusen und was man hier sonst so hat. Also den ersten Wirten für die Zecken quasi, Kleintiere, Nager. Ich wurde gerade vorschriftsmäßig links von einer Biene überholt. Aha. Eine. So, das Schild habe ich noch nicht fotografiert, das muss ich jetzt mal machen, weil das fehlt mir in meiner Sammlung noch. Und du siehst hier auch von einer ehemaligen Kipperhütte die Reste, ne? Reste. Da werden wir noch einige finden. Du hast ja einen Rucksack mit. Ja, genau. Habe ich auch schon zu dir gesagt, dass du einen Rucksack mit hast. Bei dem Wetter spare ich mir das dann doch. Ja. Und es geht immer weiter nach oben. Wir folgen einem kleinen, schmalen, wurzelüberwachsenen, mit Bruchsteinen belegten Pfad, der gleich, wenn ich mich richtig erinnere, an Treppen mündet. Vorbei an Steinkaulen hier auch, ne? Oh ja, guck. Eine dieser Kaulen hier unten liegt noch. Da liegt noch Rest. Abraum, genau wie hier auch. Es ist sehr idyllisch. Überall finden sich hier kleine Schluchten in irgendwelche Kaulen. Und selbst wenn du hier im Februar die Hand in den Dreck steckst, unter das Laub ziehst, hast du die voll mit Zecken wieder, voll mit Zecken wieder raus. Ja. Es hat hier mal einen Geocache gegeben, früher. Da musste man auch da rein und irgendwelche Steine mit Farben finden. Und da bin ich einmal ausgerutscht, wirklich mit der Hand in den Dreck. Ja. Zieh die raus, es war Februar und drei Zecken drauf, ne? Wahnsinn. Treppen. Ich hatte letzte Woche im Wald tatsächlich auch dann nachher eine hier. Ja. Das ist jetzt hier nicht sehr barrierefrei. Und auch für Leute, die nicht gut gehen können, sehr, sehr schlecht zu gehen. Dieser Teil, das ist nicht prickelnd. Oh, aber, die sind glatt, die Stufen. Aber recht schön gemacht. Und so hat man diverse Ein- und Ausblicke in die Halden. Dann gibt es hier oben noch eine Tafel und einen Aussichtspunkt mit dem Schild Lebensraum Steinbruch. Lebensraum Steinbruch. Erdkröte, Schlingnatter, Fuchs, Nachtigallgrashüpfer, Mauerfuchs, was ein Schmetterling ist. Oh, ist aber auch schön. Plattbauchlibelle. Ich glaube, da bin ich auf dem Weg hin. Ja, auf dem Weg. So eine Erdkröte haben wir letztens im Wald gesehen. Hauhechelbläuling. Das sieht nicht so gut aus. Och, das war ein Hund. Hier hat irgendeiner seinen Hund gekämmt. In die Wolle hingeschmissen. Das machst du nicht zu Hause, ja, damit die Unterwolle rauskommt. Das haben wir mit unserem auch gemacht. Hast du dann so einen Berg Wolle? Die verteilst du dann an der Wiese an strategischen Punkten. Und dann kommt die Nachbarskatze nur noch ungern. Aber irgendwann ist es weg, weil die Vögel sich das zum Nest bauen. Ja. Ja, ja. Das aus unserem Mülleimer rausgeklaut. Ja. Und war die Woche Gewitter? War eins? Wir waren, ja. Ach so, ja, Donnerstag. Ja. Ja. Unsere Katze kriegt seit neuestem Panik bei Gewitter. Das kann ich verstehen. Die läuft dann echt auf dem Bauch, also wirklich mit dem Bauch über dem Boden. Ja. Kroch die durch den Keller, kam zu mir. Und dann will die auf den Arm. Legte sich auf meine Füße. Dann habe ich die auf den Arm genommen. Mach die nie. Die lässt sich nicht tragen. Nee. Die blieb auf meinem Arm sitzen. Ja. Ich wollte aber eigentlich in den Keller, weil ich hörte, es platschte so richtig, es regnete in den Kellerschacht. Rein, ja. Ne? Ich habe das Fenster zu machen. Wollte ich die auf den Keller treffen. Bin ich mit der rauf, habe mich auf den Stuhl gesetzt, habe die eine Viertelstunde auf meinem Arm gesessen. Was zu machen? Und das ist, seitdem sie sich Silvester so erschrocken hat. Ja gut, ob das jetzt Donner ist oder Knaller. Kann die ja nicht differenzieren. Das kann die nicht unbedingt differenzieren. Nee. Das halt zwischen den Häusern ähnlich. Ja. Schön hier. Schön hier, ne? Ja, sehr schön. Nur irgendwie feucht warm. Mäh. Mäh. Mäh. Mäh. Du weißt doch, ich klebe jetzt hier komplett. Okay. I am clebing. I am clebing. Körperweise. Voll und ganz. I am öling. Und I am clebing. Ist das widerlich. Ja, aber das haben sie hier oben schön gemacht. Aber das sind hier die einzelnen kleinen, coolen, immer wieder genau. Kleinere Halden. Wo dann so Ein-Mann-Betriebe oder so. Oder irgendwelche Leute aus den Dörfern. Ja, und dann, es gab ja, wie du lesen konntest, müssen wir mal gucken, wo der eigentliche Weg hergeht. Ich meine, wir müssen gleich nach da, aber hier kann man noch mal schön gucken. Nee, da ist, dann lass mal hier eben einmal gucken gehen. Da geht der Weg, da ist die 8 weitergezeichnet, ja. Hier im Endeffekt gehst du hier mittig über eine Halde und zack, ja, ist da wieder so eine tiefe Kuhle. Ja. Und der ganze Brungerst ist davon durchzogen. 1200 Mitarbeiter zu Höchstzeiten. Ein schöner Pfad, ne? Ist es. Muss halt nur aufpassen, dass man da nicht falsch tritt, weil sonst unten. Geht's abwärts. Genau. Boah, ja. Das ist klasse. Und dann ist halt alles so schön mit Moos zugewachsen schon wieder. Und dann steht oben auf diesen Felsen einfach mal eben ein Baum drauf. Das ist echt cool. Man kann es halt sehen, wie alt das schon ist. Ne? Ja. Also wo auch immer man hier rauskommt. Ne? Hier oben war ich ewig nicht. Letzte Mal wahrscheinlich vor 12 Jahren oder so. Und mutmaßlich müssen wir gleich wieder zurück. Ja, das kann passieren. Aber du siehst hier diese Schluchten. Ja. Was ist da drüben? Ah, da ist noch so ein Gemäuer. Eine Trockenmauer aufgeschichtet. Nee, das ist eine von diesen. Wird wahrscheinlich wieder so eine Bude sein, wa? Ja, das ist auch wieder eine von diesen Buden. Ganz genau. Ein Rundweg. Ja, wir sind jetzt eigentlich da, wo ich hin wollte. Also wir sind doch richtig gegangen. Nee. Alles richtig, nur war noch nicht so gedacht. Aber wir sind hier richtig. Also das ist, wo es dann den anderen hingegangen ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich dann auch noch so ein Stückchen. Siehst du, da oben in diesem Dürrständer hat ein Vogel Nest gebaut? Oh ja, Tatsache. Ein Loch reingehackt. Darum soll man ja diese Dürrständer stehen lassen. Und das hier ist jetzt dieses aufgeschüttete Ding für diese Gelbbauchunke. Ah, okay. Von dem ich eben erzählt habe. Ja, hier entsteht ein, was steht da? Biotop. Dingsbums-Biotop. Feuchtbiotop. Feucht, da. Ein Feuchtbiotop. Okay. Feucht sieht es jetzt gerade nicht aus. Ja, es ist ja da drin. Bitte nicht über den Zaun steigen, Lebensgefahr. über dem Bereich der Abbruchkante für Gelb. Und hier entsteht ein Feuchtbiotop für Gelb, Bauchunken und Geburtshelferkröten, Laubfrösche und andere Kleintiere. Toll. Und für den gemeinen Steinaufschichter, der hier Steinmännchen baut. Ja. So, und wir sind hier doch richtig. Also hier überall Halden. Das hier haben sie, das war also früher hier nicht, da war mehr Wiese. Das haben sie jetzt hier einfach hingekarrt. Ja. Unten von der Straße her, neben dem Steinbruch rauf. Die Zufahrt kann ich dir gleich zeigen. Und die jetzt, warten jetzt auf weil das jetzt weg ist, kannst du mal gucken. Wir sind auf der anderen Seite ja. von diesem Hügel, den du da hinten siehst, von dieser Halde. Da sind wir hochgekommen. Ja. Das ist also das, wo ich dir unten sagte, da kann man auch hochgehen. Ja, genau. Und dann stehst du da oben und hast einen wunderbaren Blick ganz weit hinten über das Tal. Richtig. Da können wir bei Gelegenheit mal irgendwann hingehen. Oh ja. Oder wenn Winter ist oder so, weil das ist auch ein ganz toller Blick. Aber das machen wir dann sonntags. An einem kalten Wintertag machen, wo die Luft klar ist. Ja, wenn die keinen Betrieb haben, weil dann kannst du da auch schön gucken und hast keinen Lärm. Weil wir gehen ja meistens sonntags und das ist recht nett. Und jetzt kommen wir gleich an einen Punkt. Da hat sich auf YouTube... Guck mal hier. Hier spielte Ulrich Hofstadt mit seinen Freunden... Indianer. Oh Gott, darf man das denn noch sagen? So, der Oberknaller ist... Hier ist irgendeine Trine spazieren gegangen, hat sie dann auf YouTube gestellt, wie man das denn hier auf diesem schönen Weg so machen kann. Worüber die sich ausgelassen hat, das zeige ich dir jetzt gleich. Also das ich will ja nicht vorgreifen. Die hat sich also drüber echauffiert, dass das ja hier eigentlich alles so schön aussieht. Und dann das. Bam, bam, bam. Ba, ba, ba. Hier tritt der Gemeinde Steinaufschichter in Rudeln auf. Allerdings. Deswegen hat man hier diese... vielen schönen Steinmännchen, kunstvoll hergerichtet. Wie witzig. Also das ist hier so zum Gucken, ist das immer sehr nett. Hier findet man viele schöne Dinge. Ich hoffe, dass man es überhaupt noch sieht und es nicht zugewachsen ist. Katztatztropfe. Vielleicht habe ich jetzt noch viel zu viel geteasert. Aber ich glaube, das kommt da hinten. Die Natur, die verändert sich hier so schlagartig und so oft. Das ist nicht einfach. Auch hier wieder kleiner Zugang. Genau, und dann direkt große so eine, Kuhle. Ja, das ist im Moment Tatsache, dass der Wald alle paar Tage anders aussieht. Also schön finde ich das, ne? Das ist toll. Es ist sehr, sehr schön hier eigentlich. Und egal, in welchem Monat du hier gehst, ne? Es gibt immer was zu gucken. Auch hier, also zack, ich, wieder so eine coole. Ich könnte mir denken, im Herbst oder Winter sehr, sehr schön. Ist das hier auch klasse. Ja, definitiv. Dann gibt der Wald ja den Blick wieder frei auf das ein oder andere. Ja, Laub hast du immer. Ja, ja, nochmal Steinmännchen. In Bund. Ja, genau. In Blau-Gelb genau genommen. In Blau-Gelb. Und da hat sich dann diese Trine darüber echauffiert, wie man denn hier Steine aufschichten könnte in Blau und Gelb. Das war dann wahrscheinlich so eine. Das war wahrscheinlich so eine, die wahrscheinlich nur Blau wählt oder so. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Und so eine darf dann hier durch unseren Wald laufen. Weißt du? Da könnte ich mich dann drüber echauffieren. Hm. Kotzt mich an, so Leute. Ist doch hübsch. Ja, und vor allen Dingen hat man, außerdem hat man einen Arsch hochgekriegt und hier ein bisschen Farbe hochgebracht. Ja. Ja, die anderen laufen ja nur rum und schichten Steine auf. Das kann man doch so machen. Ja, natürlich kann man das so machen. Ja. Aber wenn man Befürworter der anderen... Aber wenn man Befürworter der Putin-Fraktion ist, dann kann man das eben nicht mehr machen. Oder rot-weiße Fraktion ist, ne? Ja. Ja. Ja, ich mich in der Regel nur über Leute. Warum sind Menschen... Er gibt uns einen Vorsprung. Er gibt uns einen Vorsprung, okay. Das Dumme ist nur, wir gehen jetzt rum und gucken uns das von oben an. Ja, das war wieder eine dieser Kipperhütten. Und jetzt muss ich auf den Frank warten, bevor ich das alles zweimal erzähle. Aha, schau mal. Hier ist Tafel und da ist ehemalige Kipperhütte. Und da kannst du auch mal reingucken, wie groß die ist, weil da vorne ist nämlich noch das Loch, wo der Zimmermann die Tür gelassen hat. Und innen drin lag mal eine Station von einem Geocache, ganz früher. Zu Zeiten, ich glaube, es war um 2005, war nämlich einer der ersten Caches mit, die ich gefunden habe. In so ein Zimmer, noch nicht mal ein Wohnzimmer reinmachen. Da war damals das ganze Haus, ne? Nee, das war so eine Bude, wo einer drin gesessen hat, wenn draußen scheiße Wetter war und hat hier Steine gekloppt. Nee, der wohnte hier nicht. Nee, das war... Die hatten ja sonst nur so ein gefaltetes Dach. Irgendwann hatten sie dann diese gefalteten Dächer. Ja. Ja, das, da ist, Anja, da ist dieser Film sehr interessant, den wir gesehen haben. Ja. Dass hier der Dr. Meinertshagen, der Lindlarer Arzt, sich dann da gekümmert hat um die Staublungenpatienten. Mhm. Ja, und die Leute und dafür gesorgt hat, dass das anerkannt wird als eine Erkrankung, die durch die Ausübung des Berufs erworben wird. Echt eine sehr schöne Wanderung zu. Zum einen und zum anderen ist dieser Steinhauerpfad als solcher auch bedost. Also da gibt es am Ende dann auch eine Geocache-Dose, wenn du das dann gemacht hast und Fragen beantwortet hast. Ich denke mal, Fragen, die auf diesen Tafeln stehen. Der ist ja schon mehrfach bedost worden. Mhm. Und ja, bietet sich ja an. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, das ist dann halt eine Form von Geocache. Du brauchst nur eine Enddose. Die anderen, das sind halt Fragen. Und diese Fragen, weil du halt keine Dosen gelegt hast, sind das dann virtuelle Stationen und die haben keinen Abstandskonflikt. Ja. Also theoretisch kann ich unter so ein Schild, obwohl das Schild jetzt eine Station ist zum Fragen beantworten, immer noch ein Tradi legen und es gäbe keine Probleme, wenn der halt nicht zu einer anderen physikalischen Station einen Abstandskonflikt hätte. Naja. Aber so wird man dann halt auch zu besonderen Sachen geführt, was halt für Leute, die sich interessieren für manche Sachen, dann doch auch eine schöne Abwechslung ist, weil man halt über diese Datenbank dahin kommt. Ne? Mhm. Das hier ist so eine Wiese, da wurde immer mal gerne, ich glaube, vom Karateverein her gezeltet. Ne? Ja, ja, ich meine ja, das war hier. Und da vorne ist ja dieser tolle Hochsitz. Ja. Und neben dem Hochsitz geht dieser Weg hoch oben zu diesem Gelbbauch-Unken-Biotop. Ach ja. Von der Straße aus, weil wir münden jetzt jeden Moment auf die Zuwegung, auf die Straße zum Steinbruch, die oben bis zum dicken Herrgott hochgeht. Ja, hier geht immer wieder mal so ein bisschen was ab, je nach Wetter. Ja. Liegen hier wieder ein paar Steine auf dem Weg. Laufen ein bisschen gerollen. Normal. Ja, wenn hier richtig Regen ist, dann löst sich auch schon mal was. Ja, dann kommt das entrutschen. Das ist nee, das reicht doch manchmal, sich hier einfach mit einem Richtmikro reinzusetzen oder so. Ja, ne? Oder mit einem Breitbandmikro und dann einfach die Vögel aufzunehmen, weil hier sonst halt so viel nichts ist. Und wenn du in so einer Kuhle bist, dann hast du den ganzen Verkehrslärm weg. Ja, jetzt so Mikrofone gesehen, die steckst du dir quasi wie Kopfhörer in die Ohren. OKMs. Und dann hast du, ja, so, genau. Habe ich. OKM 2 habe ich zu Hause. Ja. Hast den rundum, der Gassi-Pott, Tom, der hat früher einen Podcast gemacht, der ist mit seinem Hund immer durch den Wald gelaufen, hat gelabert über irgendwas. Und der hatte OKMs genommen. Und wenn du das mit dem Kopfhörer hörst, das ist wirklich so, ist du kannst es voll orten. Ne? Ja. Die haben sich zerbröselt, also die Schaumstoffdinger, weil du hast ja einmal Schaumstoff außen und einmal innen. Ja. Die haben sich zerbröselt, da habe ich jetzt einen neuen Schaumstoff gekauft, den muss ich nur mal drauf frickeln. Und dann wollte ich die immer mal ausprobieren, weil die kannst du ja auch an die gängigen Rekorder anschließen. Die brauchen auch nur diese 1,5 oder 2,5 Volt Plug-in-Speisung. Ja, und du darfst hierher fahren, ich weiß. Also, das ist der eine Steinbruch. Ja. Oh, wow. Aber da haben sie ja jetzt aufgeschüttet, ne? Aber richtig. Das ist mal ein Berg, wa? Aber so hoch war das neulich noch nicht. Nee. Nee, ganz so hoch war es nicht. Da haben sie jetzt richtig was draufgekippt. Aber wir gehen jetzt erstmal ein Stück runter. Wir kommen an den Transformator, wo ich irgendwann mal erzählt hatte, wo das Wasser rausgelaufen ist. Da haben sie jetzt dieses Prallblech dran gemacht, damit das Wasser nicht direkt auf den Trafo, läuft. Auf den Trafo spritzt. Ne? Dieses, weil man hört, es läuft ja immer noch. Ne? Ja. So, aber jetzt ist da ein Prallblech. Das ist gut. Pinkeln nur Glitcher, für Betriebsangehörige. Ja. Nein, da vorne, wo der Bauenzaun ist, da ist die Abbruchkante und da kannst du runter in das große Loch gucken. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir wieder hochgehen. Ja. Dann nehmen wir gleich noch die landschaftlich schönere Strecke. Und ab hier sind es jetzt wahrscheinlich noch so um die 2-3 Kilometer. Hier zeigen sie aber auch, was sie können, wa? Ja. So dünn dürfen wir die, können wir die Dinger schneiden. Also das ist ja bei diesem spröden Material auch wirklich auch, eine guck mal da, ja, ne? Ja, guck mal, da haben sie das Zeichen. Meine Mutter, die hat hier auch irgendwelche Wappen oder so ein Zeug. Ja. Das können die heute mit Wasserstrahl schneiden. Das klasse, ist Wahnsinn. Ne? So, und da, also wie gesagt, hier, wo der Bauzaun ist, da geht dann diese befestigte Straße zu diesem Gelbbauchunken-Biotop hoch. Das ist also hier die Zufahrt. Das ist also guck, neu. Da haben sie so wie Bodenfliesen. Und da ist dieser Hochsitz. Oh ja, da ist der Hochsitz. Den wir eben gesehen haben. Ja, Seitenstreifen nicht befahrbar. Die haben das hier wahrscheinlich, ich mutmaße, wegen der Holztransporte gemacht, die hierher fahren. Ja. Weil wenn hier nämlich ein vollbeladener Holztransport zu nah an die Abbruchkante geht, ja klar, dann, geht der hier mit dem kompletten Ding weg. Dann war's. Siehst du, da oben, da haben wir wieder einen Milan, ein Rot-Milan. Für die Milane ist das natürlich hier klasse. Da ist eine Barke darüber geschmissen. Ja, ja, und hier kannst du dann, wenn du nah dran gehst, runter gucken in das Loch. Das ist quasi hier so der Fotopunkt. Ist dummerweise ein wenig zugewachsen im Moment. Ja, das ist so. Oh, das Wasser ist smaragdgrün da unten. Ah, ich glaube, hier kannst du gut gucken. Hier ist schön. Dann hast du auch den Größenvergleich unten zur Pumpe mit den Fässern. Stark, ne? Wenn man jetzt weitergeht, dann kommt man da unten nur noch an die Zufahrt zum Steinbruch. Da siehst du da nicht mehr viel. Deswegen gehen wir jetzt wieder zurück. Also das ist ja interessant, obwohl die da aktiv dran sind, da trotzdem oben die Sträucher da durch die Steine schon wieder wachsen. Ne? Also ja. So, wenn wir mal irgendwann oben hochgehen. Du kannst oben von der anderen Seite über den Kamm bis quasi hier rüber gehen. Ja. Also nicht ganz ans Loch, aber man hat dann schon einen schönen Blick auch über die ganzen Flächen oben. Da liegen riesige Quader und zum Teil sind da diese ganzen Einschlüsse von diesen Lilien und von diesen Urzeitkrebsen drin. Ja. Und im Sommer gehen die dann mit Kindern da hoch. Also kannst du eine Führung machen. Dann nehmen die Kinder Schutzbrille und Meißel und Hämmerchen mit Fäustel. Ach, dann können die da. Dann dürfen die da oben die Steine aufkloppen und gucken, ob sie Fossilien finden. Ach, toll. Das ist der Weg in Richtung der Eremitage. Das heißt so, weil früher, wie ich das schon mal erzählte, glaube ich, ne, hat es hier oben mal so einen Eremiten gegeben. Ja. Ich glaube, ein Kapuzinermönch oder weiß der Geier. Und der wohnte dann da. Bettelte sich irgendwie seinen Lebensunterhalt zusammen. Da wohnen jetzt immer noch Leute, aber nicht in der echten Eremitage, da steht halt ein anderes Haus. Das ist ja auch so ein Nachhall aus ehemals, da diese Dieselzapfsäule oder was das ist, ne? Ja, die wird aber noch betrieben. Ja, verrückt. Ist da ein Portalkran? Bestimmt aus den 50ern oder 60ern. Ich habe da ein Foto mal von gemacht, kann man dran vorbeigehen. Also hier tut sich im Moment recht viel. Ja, gut, das ist jetzt echt nochmal eine Herausforderung hier, wa? Tamar? Es geht jetzt nicht weit hoch. 13:09. Wir biegen jetzt gleich ab, weil hier ist das Haus von der Eremitage und wir sind hier mit dem Bereich auch gleich durch, also kommt jetzt nicht mehr viel. Aber geschätzt schon bei 25 Grad, ne? Ja, 2 Kilometer und dann sind wir bei uns, das geht. Ja. So, hier oben ist die Eremitage, das sind Privathäuser, da haben wir nichts verloren, deswegen biegen wir jetzt hier ab. Ne? Hier bin ich schon mal mit meinem Käfer raufgefahren. Oh. Ja, gut. Auch lange her. War es da auch schon so uneben? Nein. Hier liegen hier Reste von Teer. Mutet an, als sei hier mal eine Teerstraße gewesen. Na, es war mal besser. Tatsächlich war es mal besser. Na gut, erster Gang. Das Problem ist eigentlich nur die Luftkühlung. Hohe Drehzahl, kein Fahrtwind. Ja gut, der Fahrtwind hat ja sowieso nie interessiert. Nee. Weil beim Käfer war der Motor hinten. Ja. Ja, aber der wurde doch schon so ein bisschen über die Seiten angeströmt, oder? Nee. Nee? Nee. Ah. Da wurde gar nichts angeströmt. Der hatte hinten ein paar Entlüftungslöcher, fertig war die Wurst. Ach. Was wir jetzt hier im Moment, weil zugewachsen, nicht sehen können, da vorne ist so eine Wand. Okay. Und ich weiß nicht, ob das jetzt die ist. Ich meine, die ist da. Da vorne ist so ein Betonbecken. Das sieht man jetzt gar nicht mehr. Ja, hier doch. So ein Becken, das ist jetzt ansatzweise. Und da hinten ist eine Wand. Das ist also quasi wie eine Tür in der Mauer. Und da kann man reingehen. Okay. Habe ich nur nicht gemacht neulich, weil ich hier nicht durch Zeckenhausen wollte. Ja. Und jetzt siehst du es nicht mehr und kommst auch nicht hin. Das könnten wir mal im Winter machen. Das ist wohl wahr. Weil das könnte Munitionsraum gewesen sein, irgendwo aber hinter diesen Brombeeren da. Für die Sprengstoffe vom... Genau. Dachte, guck mal, da sieht man aber auch die Wand. Ja, ja, das ist die Wand. Ja. Da hinten ist irgendwo so eine... Nee, das hier ist, das ist noch eine andere Kuhle. Ach, krass. Deswegen, das ist hier landschaftlich noch mal ein nettes Eckchen. Deswegen, das wollte ich dir noch zeigen. Schön ist das. Wir gehen jetzt nur noch ein Stück rüber, bis zu der einen Halde und dann gehen wir zurück und da hinten runter. Ja, auf die Borromeos. Nee, alles gut. Wir waren jetzt etwas überrascht hier. Nein, das ist auch nur so ein Stichweg jetzt für einen Frank. So. Und dann sieht man... Oh, hier gibt's Marder. Ja, das wäre nichts Neues. Mindestens war seine Hinterlassenschaft hier deutlich zu identifizieren. Wenn ich die ums Haus sehe, dann denke ich immer, was ist nun zu tun? Nix. Das musst du aussitzen. Ja, du musst nur aufpassen, dass du nicht auf dem Dach hast. Ja, ja. Dann hast du ein Problem. Das ist lästig. Ja. So, wo haben wir es denn? Nee, sind wir schon dran vorbei? Wir sind schon dran vorbei. Ja, hier kommt nur noch zugewachsenes Zeug und meine Dosen. Wir sind echt schon dran vorbei. Was? Ja, dran vorbei. Das ist jetzt also zugewachsen hier. Ja, kommt doch nicht da hinten. Dieser eine, es geht, achso. Dieser Rekorder macht mich wahnsinnig. Der sagt jetzt, ich hätte hier 7 Minuten aufgenommen. Oh, da sind wir schon ein bisschen länger unterwegs. Ja, das kann sein, weil der, wenn du eine gewisse Länge überschritten hast, dann muss der neu anfangen. Das ist normal. Kann man im Moment schlecht sehen. Wir haben in der Seite so einen typischen Kessel und auf der Seite vom Weg so eine Ausbuchtung, die ist dann die Halde von dem, was da aus dem Kessel geholt wurde. Ah, okay. Im Moment ist es irgendwie... Aber es ist halt super zugewachsen. Deswegen sehen wir es nicht. Gar nicht so gut identifizieren. Nee, leider. Also das kriegen wir nicht mehr zu sehen. Deswegen würde ich jetzt auch nicht mehr weiter suchen. Das ist... Dann gehen wir jetzt einfach weiter. Ja, was für ein Herbst. Und ich erzähle dir noch Herd. So, da ist er wieder. Ein bisschen. Final haben wir noch nicht. Ja, müssen wir eh nochmal wiederkommen. Tja, komisch. Aber wir haben doch die Lösung. Das in der eigenen Hut. Ich habe meine Hut ganz einfach definiert als meine Grundstücksgrenze. Dann ist die immer cashfrei. Das ist super. Das kann man so machen. Da, wo dieses... Da irgendwie ist das Loch in der Wand. Aber gehen wir zu der Wiese, wo ich fast ertrunken wäre. Im Schlammhausen. Wind, Aufwind, schöner Wind, super Wind, geiler Wind, ich liebe Wind. Normalerweise kommen wir immer von hier unten hoch. Ja. Ich habe das heute mit Absicht mal andersrum gemacht. Ja, runterrollen lassen ist immer schön. Ja, ne? Ich denke, du weißt es mir zu danken. Ja. Das Interessante hier ist, also hier ist ja auch Steinbruch, ne? Alles schön gut. Ist das hier zugewachsen, ey. Meine Fresse, ist das jetzt hier dunkel. Das war neulich noch so, mit Himmelssicht komplett frei. Ja. Wahnsinn. Das ist, Haselnuss wächst schnell. Ja, jetzt gibt es tatsächlich ein paar Sachen, die ich dir vielleicht gar nicht mehr zeigen kann. Wir erinnern uns, zwischen der Eremitage und Grünenborn gab es die Grube. So. Genau. Und hier meine ich Relikte zu sehen, teilweise. Allerdings heute eher nicht. Noch ein paar Zaunstücke. Baumzaun drüber. Hier ist Geröll. Das sah hier vor ein paar Wochen noch ganz anders aus. Hier steht Brennnessel auf 1,50. Dann hast du hier verfallen Ziegel. Ziegel und Betonrohr. Das heißt, hier war vielleicht auch mal eine Entwässerung. Sogar. Man darf halt nicht vergessen, das ist hier alles mit Halden überdeckt worden zum Teil, wenn die das von oben aufgeschüttet haben. Und viele Sachen kann man jetzt hier auch gerade nicht sehen, weil die zugewuchert sind. Unter anderem auch Rohre, die hier aus dem Boden kommen. Oder Metallteile. Gartenzäunchen. Hier ist einiges runtergekommen. Das ist ja echt spannend hier. Also jetzt, das ist ja ständigen Veränderungen unterworfen. Ja, das war letztens noch komplett frei. Ja. So, und da sind wir dann über die Wiese gegangen, weil man hier nicht hergehen konnte, weil hier ging so ein Bach. Ja. Also hier kommt richtig Wasser aus dem Berg, in der Regel. Und jetzt ist das untere Stück hier komplett zugewuchert. Was ist das denn? Das wird Spaß. Wenn man vielleicht doch besser über die Wiese gegangen war. Das sieht so aus. Lass mal über die Wiese kürzer. Gehen. Die ist kürzer. Also da möchten wir nicht durchgehen, das ist zugewachsen. Das nur mit der langen Hose und Gummistiefel bis an die Knie. Oder so, das könnte zeckig werden. Nehmen wir hier den Wiesenweg. Gucken wir mal, ob wir hier... Den hatten wir ja schon. Nee, das geht. Hier gehst du auf die Wiese. Ist echt widerlich hier. Bam. Ne, jetzt merkst du richtig, diese eklige Schwüle, die hier aus dieser Feuchte kommt. Das ist ja echt der Hammer. Und diese Rillen in der Wiese, die sagen auch nichts Gutes. Nö, das ist die Flossen. So, jetzt könnte man theoretisch, lass rumgehen. Wir kommen auch hier um die Kurve. Da wird sich wohl niemand beschweren. Boah. Eklig, ne? Wahnsinn. Weil da steht Wasser drunter. Ja. Ne, und das dünstet hier jetzt voll raus. Dann willst du einatmen und das funktioniert gar nicht so richtig. Boah, ist das hier trocken. Willkommen auf der Südseite. Ja, hier genügt ja auch, sag ich mal, eine Zigarettenkippe und dann steht diese ganze... Oh, oh. Da gehen wir mal besser am Bogen rum. Das sind Prozessionsspinner. Ja, genau. Hier Eichenprozessionsspinner, ne? Oh, hier aber alles voll. Warte mal. Mal einen großen Bogen machen. Vorsicht. Pfütze, nass. Das ist auch leicht sumpfig. Ja, ich glaube auf dem aufgeworfenen. Nee, da kannst du nicht gehen. Ja, hier ist ein bisschen sumpfig. Das ist ja das, wo ich damals fast ertrunken wäre, in der Wiese. Ja, weil da aus dem Hang, da läuft richtig Wasser hier über den Weg. Wenn es ein bisschen geregnet hat, das ist schlimm. Dann kommen wir hier wieder auf den Weg. In meiner Jugend gab es eine freie Autowerkstatt. Da fuhrst du hier rein, um das Haus rum. Und da hinten, wo dieser schräge Anbau ist, da war die Werkstatt drin, die Lackiererei und alles. Da hinten waren die Autos. Der hat immer einen super Preis gemacht. War so der Autofrickler meiner Wahl. Cool. Er war ja dann auch auf der Nähe quasi. Ne? Ja, bald keine Vertragswerkstatt, aber hey, was brauchst du an einem Käfer? Eine Vertragswerkstatt oder wenn du am Manta den Stoßdämpfer wechseln willst, da habe ich da Monroe Gasdruck reinschrauben lassen, aber die laufen ja außerhalb der Federn. Die brauchst du nur aufbocken, die scheiß rausschrauben. Also war alles okay. Oder Bremsen, das ging da immer recht günstig. Ist halt beim Manta so, dass die Stoßdämpfer außerhalb der Federn sind. Deswegen, der ist sehr wartungsfreundlich. Das ist natürlich cool. Hast du keine Federbeine, so ein Scheiß? Ja, wollte gerade sagen. Braucht man nicht. Und hier war auch damals die Sache mit dem Feuerwerker, der sich den Arm abgerissen hat, also abgeschossen hat. Normalerweise ist nachmittags um zwei, ich bin so auf der Wiese zu Hause und nachmittags um zwei höre ich den Abschlussböller vom Feuerwerk. Und der kommt normalerweise, ist das also, ja, oder der Anfangsböller, wie auch immer. Das ist ein großer Knall, dann ist Feuerwerk und dann gibt es nochmal einen großen Knall. Der große Knall, der kam halt nachmittags. Tja. Da dachte ich so, das ist das nicht original. Nicht. Und so war es dann auch, da stand dann in der Zeitung, ja. Der Wind hat auch so gefühlte 20 Grad. Ja, und das ganze abgezäunte Areal da, also wären wir eben geradeaus gegangen an dem Loch vorbei, ja, wären wir da die Straße runtergekommen, hier an dem Zaun entlang. Ja. Und das eingezäunte Areal, das mutmaße ich, ist der Rest vom Grubengelände zum Teil. Ah, okay. Da soll halt keiner hin. Da sind auch früher schon mal Bäume umgefallen und so, aber das war immer abgezäunt. Und dahinter siehst du dann gleich noch ein Haus und die Straße heißt zum grünen Born, also zur grünen Quelle. Ja. Und da entspringt auch der grünen Born, der dann unten unter der 2T-Halle in den Entenpark, ehemaligen Entenpark oder Park vom Haus Blitz geht. Also der ein oder andere feiert das aber auch wirklich hier mit dem, das ist ja auch krass, das Sägeblatt hier in dem Stein und dann hier noch so ein Findling, so ein bisschen poliert. Toll. Wir sind halt hier steinreich. Und du siehst am Fronhofsgarten, wie der Name schon sagt, da waren die Gärten des Fronhofs, den wir unten im Ort gesehen haben. Da ging also die Straße quasi zu den Gärten rauf. Das ist also unten, wenn du jetzt hier runterkommst, da kommst du unten wieder beim Norma raus, auf dem Friedhof hin. Was haben sie denn hier für eine Richtfunkstrecke? Ja, weil hier anders wohl mit Telekom nicht so wirklich ging. Den nicht ihr Ernst, oder? Ja. Da geht es zum grünen Born, aber da vorne ist dann gleich ein Zaun. Und hier die Mauer, die hier abgezäunt ist, das ist dann das ehemalige Bismarck-Werke, Mondi, Götze, wie auch immer es hieß, Gelände. Dann baue ich hier halt keine Fahrräder mehr. Genau. Das ist auch eine lustige Story. Zeitweilig hat es ja da unten auch mal eine Feilenhauerei gegeben, ne? Ach. Mutmaßlich. Okay. Hier eventuell in diesen Gebäuden, das weiß ich nicht genau. In der Halle waren dann halt die ganzen Maschinen, wo die Papierrollen drauf hatten, ne, wo die Tüten gemacht hatten und klar. Und da ist halt jetzt hinten die Kletterhalle, die Brauerei. Und hier, wo man sehen kann, dass hier alles schön neu geteert ist. Und hier war der Wasserrohrbruch, von dem ich erzählt habe. Das war hier in dem Bereich. Ja. Die zwei Tiger aus Bronze haben nicht immer dort gestanden. Die standen früher. Standen die nicht links und rechts? Ja. Nee. Die standen zusammen auf dem Podest da hinten ungefähr, wo jetzt da am Ende des Parkplatzes ungefähr. Ja. Aber das ist lange her, oder? Ja, da habe ich als Kind drauf gesessen. Das ist tatsächlich lange her. Ich kenne die nur so, ich kenne die nur da. Hier waren früher die großen Tore, wo die LKW rückgesetzt entladen haben. Ja, und diese ganze Bruchsteinmauer hier, also derjenige, der das gekauft hat, der hat ja richtig Geld und der hat auch richtig in Lindler investiert, in vielen Dingen. Und der hat dann diese Mauer hier bauen lassen. Auf Lindler bezogen neulich. Ja. Wenn man übers Alter nachdenkt. Und wenn man hier mal genau hinguckt, sieht man zum Teil die Einschlüsse, die wir hier in der Grauwacke haben, sehr oft. Oh ja, aber genau. Da können dann die Kinder nachkloppen. Das ist schön. Da haben die halt Spaß, wenn sie dann in der Sommerfreizeit da oben, und das kostet auch nichts. Guck mal hier, das ist auch ganz viel. Hast du dann immer wieder solche Stellen. Oh ja. Das ist sehr, sehr schön. Ja, ein devonisches Meer. Sedimentation vom Feinsten. Ja, so hat es auf diesem Planeten immer mal wieder Untergang und neues Entstehen gegeben. Ne? Das ist schon interessant. Machen wir jetzt ja auch gerade. Die Menschheit schafft sich ab und irgendwas Neues entsteht, was sich klimatisch halt der Wärme angepasst hat. Wenn es wieder Menschen werden, haben sie das Ding auch bald kaputt gespielt. Ich meine, jede Hochkultur hat es ja irgendwann mal geschafft, ne? Ja. Wenn man drüber nachdenkt. Ist so. Mayas, weg. Pharaonen, weg. Atlantis, weg. Was ist von der ägyptischen oder auch von der, sag ich mal, griechischen Hochkultur denn noch da, ne? Ja, weg. Deswegen. Wenn du dir überlegst, so im Mittelmeerraum, die Griechen, führendes Wirtschaftszentrum, führende Denker. Ich meine, das klingt jetzt ein bisschen zynisch, aber das ist also das hier war früher die Straßenführung Da ging es dann eigentlich her. Und diesen Schlenker hintenrum, den haben sie dann später gemacht, weil das war ja eigentlich durchgehend. Ja. Da gab es die Straße nicht. Auch wieder, ne? Wenn der Baum hier zählen könnte, ne? Der ist auch schon Wahnsinn. Ein paar Jahre. Ich meine auch, ich weiß nicht, hier hat es auch irgendwo mal eine... Ach, da ist das mit den beiden Löwen, die links und rechts. Ja, genau. Ja. Um nochmal drauf zurückzukommen, also die Menschheit ist jetzt an einem Punkt und sagt, okay, Klimaerwärmung, Riesenproblem, aber wir sind jetzt in einem Wandel und vielleicht kann man die Welt nicht immer so erhalten, wie man sie haben will oder wie man es über Jahrzehnte oder Jahrhunderte gewohnt ist. War ja damit zu rechnen, dass 11 Milliarden Menschen es alleine von der körperlichen Heizleistung nicht auf die Latte kriegen. Ich meine, jeder Mensch heizt ja mit 60 Watt. Die müssen essen, die müssen verdauen, die müssen machen. Ja, da kannst du nicht wie in der Steinzeit weiterleben, um möglichst am Klima nichts zu verändern. Und ich glaube auch nicht, dass das stoppbar ist in irgendeiner Form. Man kann natürlich jetzt viel versuchen, aber ich denke, man zögert da nur was raus. Ja, vor allen Dingen ist das so, wenn ich so Ansprachen höre, sag ich mal. Da war jetzt wieder einer, so ein junger Landwirt, der sagte, guck mal hier, wie mein Feld überflutet ist. Ja, habe ich auch gesehen, das Video. Das müssen wir doch jetzt stoppen. Das kannst du nicht jetzt stoppen. Selbst wenn wir jetzt alle auf der Welt alles richtig machen würden, bis das einen Effekt hat. 100 Jahre? Hammer. Wahrscheinlich. Zwei Generationen locker. Also das mit seinem Feld kann er vergessen. Ja. Also für ihn zumindest. Der erlebt das nicht mehr, dass sein Acker nicht mehr absäuft. Aber es ist natürlich, man kann das natürlich schön ausschlachten. Und alle Leute, die sich darüber keine Gedanken machen oder wirklich Gedanken machen, in welchen Zeiten solche Prozesse ablaufen, die rennen da halt hinterher und glauben dem. Ja. Das ist ja auch der Grund, warum Populisten so einen Zuwachs haben. Ne? Die erzählen irgendeinen Scheiß und dann wird denen halt geglaubt. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass man nichts machen soll. Nein, das ist schon richtig. Man muss was machen, aber man wir müssen das machen in der Gewissheit, dass erst 2-3 Generationen später der Effekt eventuell zu sehen ist. Ja, und du kannst jetzt natürlich nicht mit einem Finger alles umlegen und sagen, so, jetzt hat es sich erledigt. Also, um nochmal drauf zurückzukommen. Früher konnte man von hier nicht zu den Häusern da hinten fahren. Ja. Das war der Punkt. Wenn wir jetzt hier ein Stück weitergehen, ungefähr bis hier, stehst du theoretisch auf der Bahntrasse. Ah ja, von der... Du stehst also hier auf der Bahntrasse, die verlief nur ungefähr 15 Meter unter deinen Füßen. Ja. Weil das hier ist alles aufgeschüttet. Das war aufgeschüttet, ne? Ja. Und diese Häuser hier, die stehen alle auf aufgeschüttet. Und wenn die irgendwann Risse haben, wundert mich das nicht. Wundert man das nicht, ne? Die Häuser hier, die gab es schon zu meiner Kindheit. Also das nicht. Das nicht, ne? Aber das da, dieses da und die da hinten. Sieht man auch, ne? Ja. Klassisch alter Bau. Alter Bau. Auch klassisch. Auch schön, wie auf der Eisenbahnplatte. Mhm. Faller 2730. Genau. Hier hat früher mal ein Steuerberater gewohnt. Und du konntest dann von hier nach da vorne quasi mit einem leichten Abschuss direkt auf die Straße fahren. Auf die Schwarzenbachstraße. Ja, dadurch, ne? Ja, da gab es dieses Trabhäuschen, glaube ich, noch nicht. Ja. Also du konntest hier durchfahren und so ein bisschen schräg. Und dann warst du ungefähr hier auf dem Straßenniveau. Ach. Also diese ganze Betonwand hat es nicht gegeben. Ja. Ne? Die hat es nicht gegeben. Also die Straße, die verlief hier, hatte hier quasi ihren höchsten Punkt und fiel von da nach da unten hin ab. Okay. Und das bedeutet, die Einfahrt lag quasi, ne, zu den Reiheneichen, lag quasi so 30, 40 Meter hinter der Kuppe. Okay. Und wenn jetzt hier einer mit 50 hochkommt, hat sie verloren. Genau das Gleiche, auch den kleinen Schlenker, 200 Meter mehr schaffst du, ne? Ja. Dann lass uns noch eben da runter gehen. Ja, also überlegen, wir gehen jetzt hier ziemlich tief, unterm Straßenniveau. Deswegen dieser Betondschungel, weil das musste ja alles stabilisiert werden. Ja, muss halt nicht einen Hang, sondern den ganzen Berg abfangen. Ja, von der Straße hier. Das kannst du noch sehen, die ist hier vorne abgefangen. Ja. Die ging quasi hier komplett schräg runter, dann hier auf die Straße drauf. Ja. Genau, das heißt, hier bog der Birkenweg ab. Da vorne der Platz, da hatte unser Kohlenhändler Berge von Klütten und Briketts liegen. Und Du siehst da vorne unter der grünen Wiese eine Bruchsteinmauer. Ja. Und da vorne geht noch sowas wie ein Feldweg unter den Häusern lang. Ja. Auf der anderen Seite der Häuser ist die Bahnhofstraße. Die sind wir eben gegangen. Ja. Da unten drunter, das Ding heißt zum Bahndamm. Ja. Und da, wo diese Bruchsteinmauer ist, da ist früher die Bahn gefahren, weil da lagen okay. die Gleise. Okay. Das waren die Gleise und unten drunter war halt der Bahndamm. Mhm. Wenn du jetzt an Funkzeiten denkst, es hat hier mal einen Funker gegeben und es gab hier zwei Baracken. Da, wo dieses verwilderte Grundstück ist, hier auf der Wiese ja. vor uns. Steht doch da kommt eine Antenne. Ja. Genau, das ist die eine Baracke. Daneben, in Richtung Bahndamm, stand die zweite. Ja. Böse Zungen sagen, man hat dem die Baracke unterm Arsch angezündet, weil der war ja in Funkzeiten nicht der Netteste. Der war ja hier ziemlich berüchtigt, hat auch nie die Schnauze gehalten. Hat auch schon mal gern Träger gedrückt, ja. Ich komme nicht mehr auf den Namen. Und das Ding ist dann mal abgefackelt. Aber die andere Baracke steht noch und ist auch noch bewohnt. Mhm. Also es ist ein mieses Pressspanhaus, ne? So, aber ja, gibt es aber immer noch. Wahnsinn. Und da oben siehst du halt den Steinbruch und da oben werden wir irgendwann mal stehen und runtergucken. Ja, cool. Sehr cool. Fantastisch. Und hier vorne irgendwo entspringt der Schwarzenbach, der dann da runter geht, der auch der Name oder dieser Straße den Namen gegeben hat. Oh. Ja, nur wieder. Ja, ja. Na, du siehst also immer noch, wo hier früher der Strom herkam. Jo. Die Isolatoren sind noch da. Alte Werkstatt. Hat den Regen auch nicht überstanden. Nicht wirklich. Hat zwei dicke Anschlüsse da in dem Haus. Vier. Und ein Silo. Was, am Dach? Oder? Nee, diese Schraubanschlüsse. Ja, ja. Für irgendein Silo oder sowas. Ja, hier oben gab es auch eine Firma. Direkt auf der Ecke. Und das hier hinten, das war auch mal eine Baracke. Wir haben als Kinder das gespielt. Nee, da hinten dieser Bau. So. Das hier das Haus, da haben auch Bekannte von mir gewohnt. Wir haben ja hier immer zusammen gespielt. Ja. War halt. Da hat man das ja noch gemacht. Ja. Heute weiß man ja gar nicht, wo der Endgegner wohnt. Genau. Hier war die Firma, ich glaube, Fubo, keine Ahnung. Da oben habe ich mal mit einer Zwille eine Scheibe eingeschossen. Das, ja, alles verjährt. Schön. Dann kann man ja auch in Ruhe die Beine hochlegen den restlichen Tag. Soweit zu heute. Ich schalte jetzt aus. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Thank you.